Hier nichts Weiß mehr. nicht, also von wegen Handzeichen in den Kommentaren, wenn ihr ein Brownie-Shirt zu Hause habt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip-Podcasts. Ohne Thema heute, was sowieso nicht gejuckt hätte, wenn wir eins gehabt hätten. Das heißt, heute ist der Post-Pause-Podcast nach, wir haben uns gerade gefragt, 2 oder 3 Wochen, keine Ahnung, nach langer Zeit, nach quälend langer Zeit für meine 35 Abonnenten momentan, die mich sicher sehr schwer vermisst haben. Ja, geht es wieder weiter mit den üblichen Gästen, Igeljäger. Natürlich. Lixor. Hola. Und den wunderschönen Asen. Hi. Ja, und da wir kein... Ich würde über deine Truppe ist da auch schon richtig gestolpert, aber fängt gut an, fängt gut an. Die Pause hat uns gut getan. Ja, oder auch nicht, je nachdem. Ja, was gibt es groß zu sagen? Als allererstes eine kleine Information, dass der Podcast, der ja zumindest eine lange Zeit wöchentlich war, jetzt nicht mehr wöchentlich stattfindet, sondern seltener alle 2 oder 3 Wochen. Also, bin ich mir noch nicht ganz sicher, hauptsächlich aus dem Grund, weil Studium anfängt und ja, ich möchte zumindest versuchen zu lernen. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Ey, ich kann dir zumindest sagen, als ich mein Studium begonnen habe, habe ich mir das auch noch vorgenommen gehabt. Also, nein, ja, vielleicht so Vorsätze sind immer gut. Der andere Grund ist vielleicht einfach, dass ich mehr Vorarbeit zu dem Podcast machen möchte. Inhaltlich so, dass wir da nicht, ja, ist überbewertet, ich weiß, aber ich träume zumindest davon, dass wir in jedem Podcast so 5 Minuten haben, wo es zumindest inhaltlich teilweise brauchbar ist. Da müsstest du die neue Mitglieder suchen. Ja, das zählt natürlich auch zu den Änderungen. Am besten dich erstmal rausschmeißen. Fick dich, aber... Als allererstes wird Igeljäger rausgeschmissen oder er kriegt ein Verbot von, du darfst nicht mehr als 50 Worte sagen im Podcast. Ja, ich glaube, das sollte klappen. Und du darfst nicht mehr trinken. Oh ja, das ist schwer. Ja, obwohl, ja, obwohl wir können. Freitags machen geht's ja, ne? Ja, wir könnten auch solche Podcasts machen, das ist jetzt nicht das Problem. Also, da habe ich auch schon Ideen für Trinkspiele, wenn wir Anglizismen. Immer benutzen, alle, einen kurzen Trinken. Apropos Trinken, habt ihr eigentlich alle bei Hearthstone reingeschaltet? Ich hab nur, ich weiß, ihr ich hab's reingeschaltet und Igeljäger hat's reingeschaltet. Achso, okay, weil ich hab grad gedacht, dass ihr gerade reingeschaltet. Wolltest du gerade Igelschläger sagen, oder was? Nein. Ja, ob das jetzt deinen Namen besser machen würde. Ja, doch, irgendwie schon. Nee, aber, okay. Super. Ich weiß noch nicht mal, wovon du geredet hast, aber okay. In Ordnung. Ja, ist in Ordnung, wenn ich ausgegrenzt werde. Ich bin das gewohnt. Macht ruhig weiter. Ich mache manchmal Livestreams mit und da haben wir zugesehen. Sehr viel Spaß gemacht, wir haben nichts verstanden. Ja, und wir haben shitpostet. Ein Kinderkartenspieler, das ist schon in Ordnung. Ja, ich hab Yu-Gi-Oh! Oder was? Hearthstone. Der ist fast oh Gott, der Dreck. Oha, okay. Also ich will jetzt nicht schlechter reden, als es ist, aber ich habe es nach einem Monat abgebrochen, so, weil es mich einfach echt gelangweilt hat. Wenn dein Studiengang so wie meiner wird in Informatik, dann werden 80% der Leute in den Vorlesungen Hearthstone spielen. Ja, schön. Also da bin ich, da bin ich die 20%, die aufpassen. Ja, ihr merkt schon, es geht wieder in eine sehr schöne Off-Topic-Richtung hier. Hey, wir sind ja nicht mal an irgendein Thema gebunden heute. Ne? Ja, stimmt. Außer also quasi wir sind wir... Gar nicht off-topic. Wir können ja genau. Nicht mehr über Hearthstone reden, wo wir gerade schon dabei sind. Oder andererseits, oder anders gesagt, wir sind ja mit unserem Off-Topic sind wir ja quasi on-topic. Perfekt. Jo, aber ich würde mal sagen, wir sollten uns an Anime halten, sonst... Ich kann einfach mal erzählen, was ich alles zuletzt gesehen habe. Das war nämlich eine ganze Menge. Da ich ja kein Internet habe, habe ich einfach meine Festplatte ein bisschen abgehakt, was so alles da war. So Berserk zum Beispiel, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Kaiba, Kino's Journey, Manwaru, Penguin Drum, Panty and Stocking, Technolized. Oh, Panty and Stocking hast du geschaut? Ja, und dann... Was hast du davon gedacht? Panty and Stocking? Ja. Die ersten 10 Minuten sind furchtbar. Also ja, wirklich, von wirklich. Folge oder von allen? Von der ersten, also von der allerersten Folge, sind, die sind im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Und danach. Beispiel. Ja. Ja, darum habe ich gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das war der Sinn davon. Aber danach ist es teilweise unfassbar lustig, wenn wirklich? Man auf den Humor steht. Das muss man halt ganz doll betonen, weil... Hast du, Renners Interesse, hast du auf Japanisch Dub oder Englisch Dub geschaut? Ich hab's Japanisch geguckt. Oh. Nee, das war schon ich hab kein Englisch, Fehler. Ich hab's nicht Englisch das gefunden. Panty in Stocking ist einer der wenigen Anime, wo ich sage, dass der englische Dub wirklich gut und oder sogar besser ist als der japanische. Also ich glaube, besser als daran, was einfach Panty in Stocking irgendwie mit der Show versucht. Ja, es ist halt Parodie auf alles, was mit Cartoon zu tun hat. Und es ist halt teilweise echt unfassbar lustig. Also die Transformer-Folge war richtig Hammer. Und ja, gegen Ende aber allerdings, muss ich sagen, war der Witz dann auch soweit ausgelutscht. Du würdest dich wundern, wie viel Hentai in Stocking-Porn es gibt. Nein, danke. Würde ich das? Also ist es wirklich so verwunderlich? Ja, eigentlich schon. Wenn okay. Du mich fragst, ist das Internet verwundert mich nichts, was mit Porn zu tun hat. Ja, mich auch nicht. Ich meine, gut, dass wir vorher nicht öfter aus dem TS geflogen sind, weil ich habe mittlerweile angefangen, meinen Push-Ordner für die Skype-Texte reinzumachen und da ist ausschließlich, ausschließlich Dojin-Ausschnitte drin. Ah, also einfach nur ganz normale Parodien, ja? Ja. Also ich habe Panty in Stocking ehrlich gesagt nach einer Folge abgebrochen, vielleicht. Habe ich dadurch was verpasst? Ich weiß ja nicht, aber... Dein Humor ist einfach zu schlecht. Nein, nee, aber bei Panty in Stocking nach der ersten Folge abzuschalten ist nicht die beste Idee, weil die erste Folge halt praktisch schon nur ein Standalone ist, wirklich. Also, was, da gibt's Continuation? Also... Naja. Naja, klar, naja, aber eine Folge zu schauen ist ein bisschen arg wenig, um die gesamte Serie schon abzubrechen. Ich meine, geschenkt, Panty in Stocking ist halt nicht für jeden was, aber... Naja. Also die erste Episode ist auch wirklich von allen die schlechteste. Und das mit Abstand, würde ich sogar sagen. Ja, also, was ich noch sagen wollte, gegen Ende war es dann halt soweit ausgelutscht und das war dann auch, also was mich wirklich genervt hat, waren dann gegen Ende diese Teufels-Dämonen-Schwestern so, die fand ich dann irgendwann echt nur noch nervig. Ich fand es halt wirklich dann am besten, wenn es wirklich rein parodistisch war auf Transformers zum Beispiel. Ich hab Angst vor deinen großen Worten, ha? Ja. Du musst das doch jetzt bestimmt googeln, was das bedeutet. Ja. Ich glaube, das Wort gibt's nicht, aber okay. Dein Google ist bitte nicht. Du hast ja eigentlich ziemlich interessanten Stuff so gesehen. Was war da noch? Technolize? Technolize, da habe ich mich übelst abgefuckt, weil ich natürlich so dumm war, eine Version auf YouTube runterzuladen. Yeah. Oh nein. Und dann war es asynchron vom Ton. Ganz furchtbar. Ist das nicht der erste Gedanke, wo du sagst, okay, ich schau das nicht weiter, sondern such mir jetzt eine anständige Version? Ja, das Problem war, ich hatte halt kein Internet und ich hatte es auf der Festplatte und ich habe es halt natürlich nicht vorher kontrolliert, ob die Version richtig ist. Und dann die erste Folge war ja, ich glaube, Folge 3 oder so, dann war es asynchron und dann war es ja halt deutscher Dub und Untertitel, was auch nervig ist. Und dann fing es an irgendwie, dass das Format nicht mehr gestimmt hat, dass es quasi auf Kinoformat runtergedrückt worden ist und also ein Schwachsinn. Dann, wieso und dann, hast du dann die schon nicht einfach abgebrochen? Bist du sie weil ich kein Internet hast. Hatte. Also ich habe es ja nicht durchgeguckt auf die Version, weil dann, jetzt kommt's, habe ich versucht, eine andere Version zu finden mit German Subs. Nicht gefunden. Englische Subs probiert und ich bin furchtbar in Englisch und das hat mich... nicht zufriedengestellt, womit ich dann letztendlich bei der Version englische Dubs gelandet bin, womit ich es auch beendet habe. So. Ah. Und ich werde. Ja, ist es. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, was so Directing und die Atmosphäre und den Soundtrack angeht, weil das ist richtig geil. Allein das Intro ist übertrieben geil. Und das Ending aber um einiges besser. Ending ist Porn. Ja, das oder? Ending habe ich nicht immer geguckt, einfach weil ich die Serie weiter gucken wollte, deswegen. Ja, kann man verstehen, aber. Ja, aber. okay. Ja, wenn die Serie so gut ist. Nee, passt schon. Ist in Ordnung. Ich kenne das, aber. Ja, und was will ich noch sagen? Ja, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal auf Deutsch angucken, weil hinter die Story bin ich noch so gar nicht gestiegen so. Und das auch was ich Interpretation durchlesen oder so ein Scheiß. Auf jeden Fall werde ich es nochmal angucken in ordentlicher Qualität. Gute Idee. Aber ich kann dir sagen, selbst wenn du alles verstehst, kommst du nicht hinter alles direkt. Also da musst du dir wirklich schon teilweise ein bisschen was denken. Ja. Aber das ist auch das Schöne an der Serie. Ja, definitiv. Also ich würde es sogar glatt zu meinen Lieblingen zählen, wenn da nicht dieses furchtbare Zikadengeräusch wäre. Das ist mich so unfassbar genervt. Kann also, man doch drüber hinwegsehen. Nein, kann ich nicht. Das war in einer Folge. Dann, ich meine, wenn es so 3-4 Mal kommt, okay. Aber das war fast die Hälfte der Folge war mit diesem scheiß Zikadengeräusch gefüllt. Oh, und das fuckt mich so ab. Das hat mich so... Ja, genau. Das hat mich so rausgerissen aus der ganzen Atmosphäre. Das ist richtig zum Kotzen, aber kann ich nicht drüber wechseln. Ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, das ist halt, when you hear it, you can't unhear it. So, das ja, ist. Aber ich höre es erst gar nicht, weil es schon ausblende anscheinend. Ja, du Glücklicher. Ja. Auf jeden Fall, also atmosphärisch richtig Hammer und das Directing richtig geil. Der ganze Soundtrack übertrieben cool. Sehr viele coole Sachen. Bisschen schlecht bewertet bei Mal, was ich erstaunlich finde. Ja, aber Mal. Die Bewertung da sind eh fucking mal. Ja, Malwertungen kannst du in die Tonne kloppen, genauso wie Proxer-Bewertungen. Ich meine, es ist nett, damit man einen Durchschnittswert hat für Reviews oder so weiter. Das mache ich ja auch von wegen, wenn ich meine Shows starte, von wegen, es hat eine Durchschnittsbewertung von X und hat ein Ranking von Y. Aber wenn man sich mal da die Top-Listen anschaut, da rollen sich an die Fußnägel auf. Ja. Ja, aber war denn die Serie nicht irgendwie groß gehypt oder so? War das wirklich so eher Untergrund? Nein. Also wir haben gesagt, dass die Serie hier gut ist. Ja, die Elite, also wenn du bei Elitisten richtigen fragst, dann ja, dann ist sie ein bisschen gehypt, aber also ich glaube, vielleicht 5% der gesamten Community kennen den Anime. Also, ja, vor allem weil Text and Lies nicht mal unter den Leuten so durchgängig beliebt ist, wie sonst auch. Ich habe letztens sehr viel in den Foren gechillt, während ich in meinem Abiturkursen war. Das war ja auch der Moment, wo ich dann hier Shows wie Nemo Sign oder Shimoneta jetzt angefangen habe. Und selbst dort ist Textualize sehr, sehr durchwachsen. Ich habe viele Leute gelesen, die den Anime ziemlich scheiße fanden, gerade wegen der Atmosphäre und so Geschichten. Naja. Ja, okay. Wie, also meinen Sie, die Atmosphäre an sich, also die der Anime erzeugt hat, war scheiße, oder fanden Sie, der hat eine scheiß Atmosphäre erzeugt? Keine Ahnung, wahrscheinlich diese deprimierende Atmosphäre von dem Anime einfach nicht mögen und Happy-Deppy-Shows haben wollen. Ja, nicht mehr damit nur, sondern auch beispielsweise Leute, die einfach das Pacing nicht gemocht haben. Was ich allerdings einigermaßen verstehen kann. Textualize hat nicht ein Pacing, womit jeder klarkommt. Aber deswegen meine ich, von wegen Textualize ist schon nicht der bekannteste Anime und auch nicht unter denen, die ihn kennen, ist der unbedingt so unglaublich beliebt. Aber ich finde, aber der Anime hat allein durch handwerkliche Sachen so viel zu bieten, dass du darüber denkst, also ich kann zumindest darüber hinwegsehen, einfach weil es so handwerklich gut gemacht ist, was die Bilder angeht und was das Sounddesign angeht und sowas. Ja, aber die Sache ist ja, man muss darüber nicht hinwegsehen, weil es ein guter Aspekt ist. Man kann gar nicht so eine dicke Atmosphäre aufbauen, wenn es nicht Slow Pacing hat. Das ist, das wäre dann kein Technolize mehr. Also, ich glaube, die Leute haben einfach was anderes erwartet. Ich meine, wenn handwerklich es natürlich viel ausmachen würde, dann würde ja Monogatari auch deutlich beliebter sein. Nicht wahr? Monogatari ist ziemlich Monogatari, beliebt. Ja. Also in aber Sachen Fanservice ist Monogatari überragend gut. Oh, handwerklich. Fuck auf. Jetzt Maul wird nicht gefragt. Ja, aber ich muss sagen, im neuesten Teil, darauf kann man ja schon fast anspielen, weil wir das ja momentan in der neuen Season haben. Das neueste Monogatari ist da so ein bisschen, also die machen jetzt nicht krass Fanservice, zumindest in den ersten zwei Folgen, die jetzt rauskommen. Ja, noch nicht, das sparen sie sich für die letzten. Ja. Die wollen erstmal die zweite Folge ist ja jetzt auch heute rauskommen, die habe ich noch gar nicht geschaut, sieh mal eine an. Ja, und da gibt's auch nicht wirklich Fanservice. Ich schaue ja sowieso keine Ring-Anime. Das soll ja auch gar nicht mehr sein. Das jetzt soll sich ja größtenteils wieder auf Araragi fokussieren, beziehungsweise ich habe ja schon ein bisschen weitergelesen, ich weiß sowieso schon, was der Twist ist mit Ogi. Okay. Musst du aber hier nicht erwähnen. Das ist richtig deep und so. Aber ja. Meinst Monogatari deep? Ich find's eigentlich richtig, richtig raffiniert gemacht eigentlich, ehrlich gesagt. Nicht wirklich deep, sondern einfach, was den Charakter angeht, wie der designt ist. Ja, das habe ich erwartet. Aber keine Ahnung, Monogatari ist fun. Ich habe nichts dagegen, aber es ist jetzt auch nicht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr beliebt, zumindest in der englischen Community. Also, es ist unfassbar verkaufsstark gewesen, vor allem. Ja, also verkaufstechnisch ist es, glaube ich, einer der beliebtesten Anime in Japan. Ich glaube sogar, Also, ja, auch Platz 1, was... Wenn man es mal runterbricht, hat halt Monogatari ein gigantisches Gesamtpaket. Ich meine, ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass Monogatari, ich selber mag Monogatari einfach, weil es ein richtig angenehmes Gesamtpaket ist. Die Show schmeißt dir hin und dort wieder, je nachdem, welche Substory denn gerade am Laufen ist, schmeißt dir relativ interessante Geschichten entgegen, schmeißt dir hier und dort Charaktere entgegen, die so ein bisschen schon in Mystery-Anime rübergehen, wie beispielsweise Ogi. Der Twist mit Ogi, darüber überlegt ein Großteil der Community schon seit dem ersten Auftritt mit Nisi Monogatari und jetzt kann man da einigermaßen drauf. Und gleichzeitig bringt es halt immer noch ein bisschen Comedy und so weiter zum Tisch und hat einen ziemlich einzigartigen Artstyle. Also es spricht einfach die größte Gruppe an Zuschauern an, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Zumindest, wenn man über diese erste Schicht hinausgeht, die nur Fairy Tail und Naruto schauen. Ja, aber das ist auch nicht wirklich... Wer war gleich nochmal Ogi? Ogi war... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Ogi ist die Semi-Nichte von Oshino aus der ersten Folge. Wer war Oshino? Dem Spezialisten, der Araragi ursprünglich gerettet hat und dann nach der ersten Staffel abhaut. Sag mir einfach, wie sie aussieht, dann kann ich wahrscheinlich mehr anfangen. Sehr, sehr schlaksige Person, komplett schwarze Augen, kurze schwarze Haare und trägt immer ein viel zu langes Oberteil. Das heißt von wegen, dass die Ärmel über die Hände gehen. Hier kann man keine Chat-Nachrichten schreiben, verdammte Scheiße. Doch, im Channel, direkt. Ist innerhalb der letzten paar Staffeln immer nur sehr, sehr vereinzelt vorgekommen. Ansonsten hätte ich jetzt ein Bild einfach geschickt. Die war eigentlich ziemlich, ich weiß gar nicht, die hatte überhaupt keinen richtigen großen Einfluss eigentlich bisher gehabt. Ja, bisher. Aber das liegt auch daran, was mit Ohi eigentlich abgeht. Naja, ich hatte mal ein Concept-Art gesehen und da hatte die irgendwie so rote Pupillen. Und ich denke so, okay. Das ist einfach nur Concept-Art. Ja, gut möglich von wegen, aber ich kann mir nicht denken, wieso da das irgendeine Rolle spielen würde mit dem, was eigentlich mit Ogi tatsächlich abgeht. Okay. Man sagt, ich behalte mir mal die Spoiler vor. Ja, mach das. Was ich noch gesehen habe, war dieser furchtbar langere Name mit dieser Schwester-Inzest-Sache und der Schwester, die ganz viel... Ja, genau. Das mit dem Otaku-Dings. Ich glaube, wir wissen alle. Ja, ja, Oreno, Imo, bla bla bla. Ja, oh mein Gott, die Show ist super grauenhaft. Das Traurige ist ja, dass es gibt sogar ein paar Szenen, die haben so vom Ansatz, da merkst du, die ersten ein, zwei Minuten von der Szene, da haben sie sich zumindest was gedacht, was Sinnvolles. Zum Beispiel, wo die Freundin von der, keine Ahnung, wie die heißt, Protagonistin halt, herausfindet, dass die Otaku ist und sich da übelst aufregt und ich will keine Freundin mit dir sein und so einen Scheiß, weil irgendwie Killer, Vergewaltiger, irgendwas gesagt hat, er kam nur auf die Idee, weil er, was weiß ich, Light Novels gespielt hat oder was war's? Keine Ahnung. Visual Novels. Genau. Ich glaube, Light Novels kann man nicht spielen. Ja. Das Gameplay ist ziemlich shit. Ja. Dann würde das Gameplay zur Story passen. Und dann, das Sinnvolle ist ja, dann wird das gemacht, was man machen sollte. Es wird aufgeklärt, dass das ja gar nicht so war und so weiter. Aber anstatt die Szene sinnvoll aufzulesen, kommt dann die Schwester und hält irgendeine bescheuerte Rede von wegen, ja, du bist meine Freundin und ich will dich nicht verlieren, aber ich will auch meine Spiele nicht verlieren, die sind mir genauso wichtig wie du. Und das hört sich so grauenhaft an. Und der Gag am Ende ist, dass die Freundin wieder mit der Protagonistin zusammenkommt, weil der Bruder so tut, als wäre in seine Schwester verliebt. Macht Sinn. Ja. Light Novels. Und also da denke ich mir so, der hat vielleicht 8 Stunden daran gesessen, diese ganze Line aufzuschreiben mit, oh ja, und dann klärt er sie auf und so weiter. Und dann war kurz vor Schluss, vor Abgabetermin, oh kacke, ich muss die Szene noch irgendwie zu Ende bringen. Ja. Das ist irgendwie traurig, weil das Potenzial wäre zumindest da gewesen, da was Sinnvolles draus zu machen. Letzten Endes muss ich aber sagen, ich fand es nicht ganz so schlimm wie andere Anime-Sachen, die ich geguckt habe. Aber ich bin auch sehr anspruchslos, was Unterhaltung angeht. Naja, wenn es lustig ist, kann man dich nicht wirklich dafür verurteilen, aber ich habe gehört, die zweite Staffel soll noch schlimmer sein, also wenn du weiter schaust, sei gewarnt. Ja. Die geht dann nämlich voll okay. Inzest. Ja, darauf stehe ich doch. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich den Anime ausgesucht habe. Das ist der Grund, wieso Kiss Exist mein Lieblingsanime ist. Ne? Oh, bitte nicht. Ja. Das wobei bei Kiss Exist, wo dann immer der Erstsatz ist, es ist ja eigentlich kein Inzest. Es sind ja gar nicht seine echten Schwestern. Fucking ne? Bullshit. Als ob das was besser machen würde, wenn seine Eltern in Folge 1 sagen: Ja, eigentlich seid ihr nicht blutsverwandt, aber. Dann ist es halt Stiefinzest oder sowas. Wir lieben dich, Bruder, und oh, ich frag mich mit dir. Ja, das Schlimmste ist ja, dass die Eltern so gerade wetten, wer denn ja, den Jungen kriegt und so. Oder, macht es das wirklich besser? Vielleicht ist das einfach eine Parodie, Mensch, und das ist eine Deconstruction, siehst du ja, das nicht? Das ist so deep für uns. Ich hab's nicht verstanden. Incest Deconstruction, ja. Das war. Also können wir weitermachen. Das ist nicht mein Lieblingsthema. Was, Incest nicht? Willst du nicht ein bisschen über Incest reden? Kannst du nicht aus dem Nähkästchen plaudern oder so? Das erinnert mich an andere Podcasts. Ach so. Ja, dann Mavaru Penguin Drum. Das ist ja so eine unglaublich hochgelobte Serie, so von zum Beispiel Rory und so. Und ich verstehe nicht warum. Ich fand es unfassbar langweilig. Und die Story. Das ist subjektiv. Ich fand es langweilig und ich fand auch die Story, das war so ein typischer Fall von, ja, das ist voll deep, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Für mich war es so. Symbolism, Bro. Ja, genau. Also für mich war es vorbei, als der Kinderschredder kam. Das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist Bullshit. Ja. Ich fand, es war ein Mess, aber es war irgendwie ein Fun-Mess, weil ich gebe dir schon irgendwie recht auf einem Level, weil teilweise habe ich mir auch so gedacht, okay, was zum Teufel geht gerade ab? Und dann musste ich mal ein Wiki aufschlagen. Aber wenn man Spaß daran hat, irgendwie über so Zeug zu grübeln, auch wenn es kompletter Bullshit irgendwie ist, an der Oberfläche, dann kann man es schon genießen auf einem anderen Level. Aber ich meine, eine Sache muss man dem Anime geben, es ist ziemlich es sticht raus aus der Masse, sag ich mal. Also ist so ein Anime sieht man jetzt nicht jeden Tag. Ja, okay. Ja, das kann ich. Und allein schon deswegen sollte es schon ein bisschen Preisigung bekommen, auch wenn jetzt nur anders sein, jetzt nichts wirklich Besonderes sein muss, aber in der Anime-Industrie ist es wirklich. Naja, es ist zumindest anders sein, ist zumindest was wert, sag ich mal so. Ja, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, schaut's nicht, ist langweilig. Ich meine, wenn einem so nach 3 Folgen es nicht gefällt, so diese scheiß 3-Folgen-Regel, dann sollte man es vielleicht nicht schauen, wenn es einem da noch immer noch nicht gefallen hat. Aber. Ich sag mal, es ist ein interessanter Anime, um jetzt mal ohne zu spoilern irgendwie den zu empfehlen. Ja, okay. Er ist zumindest interessant, ja. Also, ich kann zumindest auch nachvollziehen, warum Rory den so feiert, weil es ist ja kein Infodumping und so und du musst alles herausfinden und Ja, aber du musst auch bedenken, wie viel Rory Anime schaut und wie viele er davon hasst. Und dann kommt mal ein Anime, der jetzt nicht Harem-Protagonist, Light Novel Adaptation, Anime, X-1000. Aber dann mag er Denyukol, was auch voll Infodumping-Szenen hat. Also, ich werde nicht schlau aus diesem Mann. Naja. Was ich jetzt dann noch ganz, ganz, ganz Geiles gesehen habe, was war wahrscheinlich so mein Highlight von allen war, Kino's Journey. Also, das ist wirklich richtig, richtig geil. Ist auch wirklich, also, sag mal, wenn du Mushishi magst, wollte ich gerade sagen. Dann was ist also, ja, das, was eigentlich jeder mag, also jeder geistig gesunde Mensch. Und dann ist eigentlich Kino's Journey das nächste, was du gucken musst. So, es ist von der Atmosphäre, es ist düsterer, würde ich sagen. Ja, das hat ein paar speziellere Themen. Auch teilweise ist es jetzt nicht irgendwie nur düstere Geschichten über ein paar Personen, sondern einfach über Gesellschaften, das Ganze. Irgendwie eben, so. Und ich finde, also allein der Titel ist schon fast Teil des Werks, so schwul das jetzt auch klingt, aber das ist irgendwie auch so die Botschaft, die sich ja durchzieht. Ich glaube, in der ersten Folge oder in der zweiten kommt auch dieser Satz, die Welt ist schön, weil sie es nicht ist oder sowas. Und das ist so ein bisschen das Thema, was sich da durchzieht. Und da sind halt so richtig geile, smarte Ideen dabei, die traurigerweise doch nicht weiter verfolgt worden sind von anderen Animes oder sowas. Also, zu riskant. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Aber allein hier zum Beispiel das Land der Bücher zum Beispiel war richtig, richtig geil. Also der ganze Bruch mit der vierten Wand und sowas, das fand ich übertrieben geil. Land der Prophezeiungen. Die 3 Gleisarbeiter waren richtig geil. Ich glaube, wir können sagen, jede Folge war gut. Ja, es gab ein paar schwächere, würde ich schon sagen. Ich fand zum Beispiel das mit der Arena fand ich nicht so toll. Das fand ich ein bisschen war ja schwach. Auch 2 Folgen, glaube ich. Und ich glaube, das mit der Arena, das hat mich am meisten irritiert, weil Kino war da irgendwie eine Art Supermensch. Weil ich meine, das ist ein Kind. Die kann auch so gut trainiert sein. Die ist jetzt nicht so agil. Aber naja, Ich fand auch irgendwie, es hat keine so schöne Aussage gehabt oder keinen schönen Gedanken gehabt, wie die anderen Folgen. Das war ein bisschen verschenkt. Ich glaube, das war auch der Tiefpunkt. Ja. Und die zwei Filme habe ich noch geguckt, die leider auch nicht so gut sind. Also der mit dem Rückblick vor allem, der war uninteressant, fand ich. Der hatte nichts irgendwie. Und der andere, der war einfach qualitativ. Die Idee, der Gedanke dahinter war cool, aber... Meinst du den von Shaft? Nein. Es gibt eine OVA von Shaft. Gott, ich weiß halt echt nicht mehr. Ich habe mir nicht die Namen gemerkt. Das ist das Problem. You know. Oh ja, der von Shaft ist es anscheinend. Ja, der sieht etwas modern aus. Er war von. Die Idee war gut. Was lacht fand ihr? Was habe ich jetzt was gesagt? Ja, ich weiß auch nicht, warum die gelacht haben. Wir lachen, weil wir fröhlich sind. Die Idee war gut, aber ich fand, es war qualitativ, was so die Dialoge und so anging, was das Worldbuilding anging, nicht so gut wie die Serie. Traurigerweise. Ich glaub, weil die Serie ist überragend. Kino's Journey ist auch einer dieser wenigen Ausnahmen von nicht shitty Light Novels. Ich glaube, Kino's Journey ist ein Light Novel. Glaube ich. Könnte falsch drüber sein, aber ich bin mir ziemlich sicher. Das können wir ja ganz schnell nachgucken. Ah. Du musst aber die Suchzeit rausschneiden. Novel. Also nicht Light Novel, Novel anscheinend. Wo liest du das? Auf Amazon? MyAnimeList. Ja? Ja. Ich hab's gerade offen, deswegen weiß ich noch. Skeptisch. Ja, man hört schon das Tippen. Da steht Novel. Also auf Wikipedia steht Light Novel. Tja. Auf der deutschen Wikipedia-Seite zumindest. Okay, auf der deutschen Wikipedia-Seite. Dann ist ja wohl klar, dass Anime das interessiert. Fuck off, warte. Ey, ich bin jetzt Englische. Ich bin jetzt kein Feind von Wikipedia, nur so. Ja, also wenn es ein Anime-Face drauf hat, dann ist es aus Japan, das ist ein Light Novel. Genau. Keiner, der Respekt vor seinem Buch hat, klatscht darauf Anime-Bilder. Das merkt man. Wie gesagt, die Serie ist klasse, hat so viele geile Ideen und so, und ich finde es auch wieder so ein super schönes Beispiel für episodische Animes, die trotzdem einfach durchgesuchtet werden können, weil du jede Folge was Neues hast, was Interessantes und auch sympathische Charaktere und solche Sachen. Ja, absolute Empfehlung. Ja, kurz gesagt, schaut Kino's Journey. Genau. Das nächste. Ja, ich hab noch drei beziehungsweise vier Sachen. Als nächstes kommt Kaiba und ich weiß, dass ihr mich jetzt dafür hassen werdet, aber... Okay, rede nicht weiter. Nächster. Ja, ich hab schon getwittert, ich fand's nicht so... Also ich kann verstehen, warum man's mag, aber ich fand die Serie... verstehen, warum man's mag, ist Lee. Irgendwie immer diese leichte Schadensbegrenzung. Die man ja, es ist es auch. Ja, ey, wenn ich jetzt sagen würde, es hat mir nicht gefallen... Ich meine, Hand aufs Herz, kann auch verstehen, dass Leute Queen's Blade mögen, aber... Das kann ich nicht verstehen. Ne? Kaiba also, mein Grundproblem... ist ein Yuasa-Meisterwerk und du hast keine Meinung verdient, wenn du es nicht machst. Ja, okay. Mein Grundproblem war zum einen das Pacing, zum zweiten war das Worldbuilding einfach nicht gut, meiner Meinung nach, nicht komplett einfach. Und die ganze Serie war irgendwie pointless, es gab für mich keine Es geht ja nichts, eher was ich so, am Ende rausholen konnte. Also vieles hatte eigentlich auch einfach nur philosophische Hintergründe gehabt. Das war auch teilweise ja auch episodisch ausgelegt. Vieles. Das Problem ist, dass... Es war einfach zu tief für dich. Ja, das Problem, was ich damit habe, ist, dass Kaiba zwar das Thema aufgreift, aber keine Idee oder keinen Gedanken daraus entwickelt, sondern es wirft nur auf... Was passiert, wenn man Gedanken oder Erinnerungen austauschen kann? Was passiert dann? So, das ist so das Thema. Aber da wird dann nichts draus gemacht, verstehst du, was ich meine? Darum drehen sich doch die ganzen einzelnen Folgen. Ich meine, ich glaube, du hast jetzt gerade speziell nur das Ende. Popcorn. Ich glaube, du hast speziell gerade nur das Ending im Kopf, was, glaube ich, der schlechteste Aspekt des Animes ist. Aber die einzelnen Folgen, die gehen ja auch wirklich explizit auf die Risiken und sonst was und Möglichkeiten davon ein. Ja, das gesamte Drama des Animes dreht sich um die einzelnen Charaktere, die innerhalb dieser einen Folge halt integriert werden und auch sozusagen ihre Story haben. Und dann geht's halt weiter zum nächsten. Ja, das kann ich, das habe ich ja auch durchaus gesehen, aber ich sehe keinen Gedanken, den ich für mich da rausnehmen kann, weil es wird zwar aufgezeigt, aber der Anime bezieht für mich einfach keine Stellung, ergibt für mich keine Botschaft oder so raus. Das ist das Problem. Für mich schon. Ja. Du musst dich ja nicht, es liegt auch vielleicht, also das liegt, ist ja wirklich einfach unterschiedliche Geschmäcker oder sowas, weil ich habe einfach Animes gesehen oder ich habe einfach eine andere Prägung, was das angeht, dass ich jetzt einfach, also für mich war es einfach, es wird jetzt das Thema aufgegriffen und guck, das sind die Probleme so. Und das ist für mich halt so, ja, okay, kenne ich, weiß ich, habe ich schon gesehen. Ich möchte mehr haben davon und das ist mein Problem damit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, welches Problem du damit hast, weil... Es gibt für mich einfach keinen neuen Gedanken in der Serie. Das ist das Problem für mich. Also sagst du dir schon, dass du dir das alles schon hättest denken können, was daraus resultiert, wenn man da... Ja, alles nicht, aber das Thema an sich ist für mich, es ist jetzt nicht mehr so unverbraucht, dass das Thema alleine für sich so trägt, sondern... Kein Anime, der dieses Thema behandelt. Im Prinzip das mit den Gedanken und weiterführend, wann ist ein Mensch, quasi jeder Sci-Fi-Anime, der Roboter beinhaltet. Beispiel? Wer muss sein? Da! Okay. Kann sein, dass es in letzter Zeit ein bisschen häufiger wurde, zumindest hatte man das ja bei Soma. Ja, geh mal von Anime weg und geh mal auf Realfilme. Deus Ex, Machina oder so, oder Chappie. Ich meine, ich habe beide nicht gesehen und ich werde beide nicht sehen, aber... Also ich meine jetzt gerade das Game Soma. Ach so. Ist relativ neu, aber... Ja, ich spiele natürlich sowieso nicht mehr. Darüber bin ich... Ich bin daraus gewachsen. Okay, aber wir reden ja auch über Anime. Ich bin jetzt erwachsen, ich schaue Anime. Aber ich meine, wir reden ja jetzt nicht über Realfilme oder was weiß ich, das sind ja andere Medien sozusagen. Das mag sein, aber der Gedanke ist ja trotzdem übergreifend vom Medium. Das ist der Punkt. Es ist einfach, ich gebe ja gerne zu, dass mein Geschmack in dem Fall einfach scheiße ist, aber ich kann mich ja nicht dagegen erwehren, dass es für mich einfach keine neue Idee hat. Oder, um jetzt die Wogen ein bisschen zu glätten, ich würde auf jeden Fall Kaiba mehr empfehlen als jede Anime-Serie, die zumindest die letzten zwei Seasons rausgekommen ist. Wow. Das ist kein großartiges Achievement. Da würde ich Naruto noch eher empfehlen, als die letzten zwei Seasons von Anime. Das würde ich nicht machen, tatsächlich. Oh doch. Also, du hast es nicht gesehen. Du hast den Scheiß nicht ertragen müssen. Ja. Hast du so gesehen, was besser war. Daran sieht man hier, wer der Intelligente ist. Wir sind einfach Masochisten und schauen den Scheiß deshalb, ja. Ja, wir brauchen unsere tägliche Dosis an Selbstqual. Ja, das nur so kann ich rausfinden, dass ich überhaupt noch lebe. Edgy. Mein Beileid dafür. Naja. Ich will ja irgendwo schon eine Sache zu sprechen, und zwar von den letzten zwei Seasons. Ich meine, es ist jede Menge Shit rausgekommen. Und Owari Monogatari ist jetzt mein absolutes Highlight natürlich für dieses Jahr. Ja, okay. Aber Sorry. Owari Monogatari. Nein, je nachdem, wie du was Season meinst, okay, diese Season sieht wieder ein bisschen besser aus. Ich meinte jetzt wirklich Summer und Frühling. Achso, ja gut, da gibt's vielleicht. Gab's nix. Ja, dich ist ein bisschen zu hart gegriffen. Non-Biori. Okay, Non-Biori. Das ist eine fucking hohe Show. Nee, Non-Biori, das ist. Ja, ich hab's auch gemacht. Das ist deep, Junge, das ist deep. Das ist ja nicht, das ist die Sache. Das muss ja nicht mal deep sein, das sollte einfach unterhalten sein. Non-Biori ist unterhaltend, aber auf einem sehr subjektiven Level. Also das könnte ich niemandem einfach so empfehlen, ohne ich weiß, was er mag. Jan Passu? Ja. Das ist die beste Show. Findest du es lustig, wenn ein kleines Mädchen die ganze Zeit Jan Passu sagt? Ja? Ich meine, wenn du Non-Biori gesehen hast, dann hast du die Höhen und Tiefen von jedem Anime schon vorher gesehen, also. Ja. Inklusive Anime, die Holocaust-Themen behandeln. Ja, selbstverständlich. Ja. Die eine Show, wo sie anfängt zu singen und sich dann in den Dreck schmeißt, ich meine, Symbolism. Oh Mann. Dazu habe ich letztens noch was Großartiges gesehen. Okay. Ja, von das wegen Renke ist Kill, zufällig. Wo man dann den Titanic-Song auf einer Blockflöte hört. Posten auch noch Biori-Memes. Ah, nein, was. Ja. Nee, aber was ich jetzt letztens als Show gesehen habe, wo ich allerdings auch sagen muss, die kann man auch nur rein subjektiv mögen irgendwo und das auch nur, wenn man entweder A, betrunken ist oder B, mit mehreren Leuten betrunken ist. Airing das, Anime? Nein, aber einer aus dem Summer. Shimoneta. Ah ja, ja, also Airing Anime. Bisher, also jetzt ist nicht mehr Airing. Ja, ich wollte sagen, jetzt ist nicht mehr. Weil Shimoneta, muss ich sagen, je nachdem welche Folge, hat das Ding ein paar relativ coole Witze, aber das auch nur, wenn man sich halt wirklich hinsetzt und einfach komplett seine Birne abschaltet und sich nur darauf einlässt, was da eigentlich gerade abgeht. Und ein paar Sachen sind da relativ cool gemacht. Beispielsweise, ich finde auch das Opening und Ending mal rein von der Aufmachung finde ich ziemlich cool. Aber die Charaktere sind Schrott, das Storytelling ist praktisch not existent. Und die einzigen Szenen, die ich, wenn ich, normalerweise, ich schaue die Show wirklich nur, wenn ich, keine Ahnung, mit zwei oder drei Leuten gerade Animes schaue oder sonst was. Und das passiert sehr, sehr selten. Normalerweise schaue ich keinen einzigen Anime mit mehreren Personen. Shimoneta ist da ein bisschen anders. Und die einzige Witze, die ich da von mir selbst wirklich in Ordnung finde, ist von wegen alles, was mit Anna zu tun hat, weil ich einfach dieses Yandere-Prinzip super lustig finde. Ja, aber das ist mein Guilty Pleasure. Ich mag Yandere-Charaktere. Ja, dann darf man es nicht kritisieren, wenn es dein Guilty Pleasure ist. Es tut mir leid. Das ist der einzige Archetype, den ich einfach schlichtweg in fast jeder Show gut finde. Und das ist einfach Yandere. Oh. Und das ist eine Show, die sich über den Yandere-Archetype so hart lustig also macht. Also magst du auch Mirai Nikki? Nein, ich mag keinen Mirai Nikki. Deswegen, das ist das Problem. Ich mag nicht jeden Yandere-Charakter, aber ich mag den Archetype Yandere, okay? Okay. Also, dann würdest du okay, wir haben verstanden. Yandere-Fetisch out of 10 geben, ha? Ja, 9 okay, von gut. 11 und so. Nee, also meine absolute Lieblingsszene ist einfach, wo Anna ihn in diesen Büschen aufflauert und vergewaltigt fast. Nein, ja gut, sie 30.000 Mal sie vergewaltigt eh in jeder Szene fast. Nee, aber wo sie ihm den Reißverschluss abbeißt und dann erwischt wird und dann weggeht, als wäre nichts gewesen und man sieht, wie sie weggeht und man sieht nur, wie sie ganz schnell ihren Kopf nach links dreht und diesen Reißverschluss ausspuckt. Die Szene fand ich wirklich, wirklich lustig. Aber die sind so selten. Während sie lief, hatte sie dann noch Love Nectar unten am Boden irgendwie tropfen. Ja, okay, das ist ziemlich. Naja. Ich sage nicht, dass jede Szene von Anna gut ist, aber die meisten Szenen, wo sie dabei ist, finde ich eigentlich relativ lustig. Also, als ich in der Vorschau gesehen habe, den Trailer, so dachte ich mir, absoluter Scheißdreck. Und, nach der Recap von Lixor und Eagle Jäger, die ich natürlich als treuer Fan immer gehört habe. Also war für mich so der Eindruck, wenn man auf Peniswitze steht und darüber lachen kann, dann ist die Serie für einen was und deswegen werde ich mir die vielleicht irgendwann mal anschauen. Ich ein bisschen scheiße finde, ich habe jetzt Shimoneta ja wie gesagt mit mehreren Leuten vor allem geschaut, weil ich einfach voll relativ unterhaltsam finde, wenn man das halt mit mehreren schaut, vor allem wenn man halt was Interesse hat und was weiß ich was. Mir beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr so lange geschaut habt bei dem Hearthstone-Stream, den ich gemacht habe, da haben wir später auch nochmal ein bisschen Anime gemacht. Und was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass ich mal wieder ein bisschen in den Foren und so weiter, ich lebe ja sowieso in den MRL-Foren, aber was soll's, und habe da ein bisschen was über Shimoneta gelesen und dass es da Leute gibt, die einfach dieser Show mehr eigentlich zusprechen wollen, als sie wirklich hat. Beispielsweise von wegen, ja, die tiefgründige Meinung dieser Show von wegen Zensurkritik und yada. Genau. Diese Social Justice Warriors, die dann irgendwelche Bedeutungen hineininterpretieren. Ja, dieses komplette Überinterpretieren, das ist wirklich schmerzhaft, sowas dann zu lesen. Weil ich meine, die Show, für das, was die Show macht, muss man sagen, sie ist einigermaßen gut. Wenn man den Humor anständig findet, wenn man seine Unterhaltung daraus ziehen kann. Man kann ja auch sagen, dass sie qualitativ von der vom Animation und so weiter ist ja auch relativ hochwertig. Okay, vielleicht nicht on par mit anderen 2015er Animes, da gibt es ein paar, die deutlich besser aussehen, aber im Großen und Ganzen ist die Show relativ anständig, auch vom Sounddesign und also, der Geschichte. Also ich sag mal, wenn man die Serie in Dosen sich ansieht, also ich habe es ja auch jede Woche gesehen, als sie geehrt hat, kann man damit seinen Spaß haben. Das stimmt. Ich und Markus hatten ab und zu mal ein bisschen gegrinst, denke ich, glaube ich. Ja. Aber das war meistens am Anfang noch. Also je länger die Serie lief, desto mehr hat sie uns ein bisschen genervt, weil einfach die Jokes, die wurden einfach immer wieder recycelt. Das war wirklich wie so eine Recycle-Maschine. So, du siehst den Charakter und du weißt genau, was jetzt wirklich witzig an dem sein soll. Und das immer wieder, immer und immer und immer wieder. Stimmt, aber deswegen ist es auch gut, dass die Show beispielsweise nur zu folgen. Und ich glaube, es ist auch keine zweite Staffel geplant. Ja, kurze Frage, Arsen, da du es auch gesehen hast, Kureo de Oshigoto, wenn man das gesehen hat, würdest du sagen, und das gut gefunden hat, dann gefällt einem auch Shimoneta? Nein. Das ist eine komplett andere Schiene. Kuri de Oshigoto ist. Du kannst nicht sagen, von wegen beide. Beide bauen auf dem Edgy-Humor auf. Ja, aber nicht auf dem, was man erwartet. Nee. Du musst ganz genau wissen, bei Kuri de Oshigoto, auf was du dich einlässt, damit du das auch nur erträglich finden kannst. Finde ich. Oder schlechten Humor haben. Ich glaube, 13-Jährige hätten mit Shimoneta bestimmt die Zeit ihres Lebens. Oh ja. Haha, Penis. Es ist halt auch witzig. Ja, wirklich, das ist wirklich ein Joke. Es wird einfach nur irgendwas zensiert und das ist dann einfach irgendein Schimpfwort oder Penis oder Vagina oder was weiß ich. Und das soll dann witzig sein. Ich so, okay. Ja. Bin ich in der Zeitmaschine gelandet? Ja. Nun denn. Ein weiterer Anime, den ich gesehen habe, den ich endlich mal von meiner Liste streichen konnte, war Fullmetal Alchemist Brotherhood. Und ja, nix so ahnt schon Böses. Ich habe die alte Version gesehen, die fand ich in Ordnung, aber gerade gegen Ende war es eher meh. Und die Synchronisation. Ja, das war, glaube ich, nicht zwingend das Problem, wie ich gleich erklären werde. Dann fand ich die Synchro beim Original auch nicht sonderlich gut. Und das, also gerade das Letztere, hat sich so geändert, dass ich die Synchro richtig gut fand. Und ein bisschen enttäuscht war, dass ich dann auf Subs umschalten musste. Warte mal, also noch nicht beides, fertig. Hast du beides mit deutschen Dubs geguckt, oder wie? Die Brotherhood hat nur bis Episode 16 gedubbt, oder glaube jetzt sogar ein bisschen weiter, aber hey, haben die noch nicht vollständig. Haben die Brotherhood nicht dieselben Voice-Actor wie in dem 2003? Ja, und das ist, mag sein, aber offensichtlich ist die Übersetzung eine andere, oder eine bessere, so gesehen. Beziehungsweise die Teile, wo ich sage, da war richtig, richtig schlecht übersetzt worden, die sind einfach rausgefallen, so gesehen. Unabhängig davon, du übersetzt ja eh wieder neu, weil es sonst nicht passt mit den Szenen. Ein Problem ist am Anfang das Pacing, weil es zu schnell ist, einfach im Vergleich zu der alten Version, weil das sind dann halt wirklich fast Filler oder zumindest sehr episodische Folgen, die im Original einfach besser behandelt werden und einfach ausführlicher behandelt werden. Das ist dann aber gegen Ende das Pacing, ist es dann meiner Meinung nach schon wieder fast zu langsam. Und mein Hauptproblem mit der Serie ist einfach, dass es immer, wenn es zu irgendwelchen emotionalen Szenen kommt, sie einfach unglaublich verkacken. Also das ist wirklich so richtig Melodrama und oh, er ist der Held und es ist episch und bla. Und das ist wirklich so typisch Shonen einfach. Und es gibt eine Szene, wo hier Edward sagt, ja, ich will stärker werden. Okay. Das reicht doch allein. Schon, um zu aber sagen, der hat auch gute Gründe. Der hat, ja, er hat gute Gründe, stärker zu werden. Ja, das hat Naruto auch. Ja, sorry. Nicht seine fucking Freunde und sein Dorf oder so ein Scheiß. Alter. Das geht da, keine Ahnung, da kann man sich so ein bisschen irgendwie, als wenn es um Familie und sowas geht. Und es ist trotzdem scheiße inszeniert. Also sofort weiß von wegen, wenn es eine Shonen-Action-Show ist und es startet in einem sehr, sehr friedlich aussehenden Dorf mit super netten Leuten. Man kann davon ausgehen, dass dieses Dorf von der dritten Folge Hiroshima wird. Ja, aber genauso startet Fullmetal Alchemist nicht. Das ist halt, das fängt damit an, dass einfach, also es ist am Anfang, ich glaube, ich kann das ja sagen, dass einfach den einfach es hat 64 Folgen, da kann sie gerne bis zur 10. spoilern eigentlich, also sorry. Also es passiert zumindest, ich sag mal, es passiert auf jeden Fall ziemlicher Shit zu den Hauptcharakteren, während sie noch extrem jung sind. Und da, keine Ahnung, das sind halt sozusagen deren Motivation, stärker zu werden, weil er hat seinen fucking, weißt du, seinen Bruder den Körper sozusagen weggenommen, weil wegen seiner Unverantwortlichkeit. Und seinen Arm und sein Bein dabei dazu noch damit. Und hat nicht mal seine Mutter dafür zurückbekommen. Das heißt, der war einfach nur ein fucking Dickhead und war halt ein Kind halt. Und er will es halt wieder gut machen. Das ist halt sozusagen, sag ich mal, so der Hintergrund. Seine Motivation. Seine Motivation stärker zu werden. Ich meine, das ist eine weitaus bessere, ein weitaus besserer Startpunkt als oh, du wirst niemals meine Freunde schlagen, Bösewicht, du, der nur Böses will, weil ich bin stärker als du, wenn ich nur rumschreie. Also das sind wirklich Welten. Und ich meine, wir reden immer noch über das Thema ein Schonen und ich meine, die Serie also, selbst existieren nicht. Im Vergleich zu anderen Schonen ist es überragend, aber das ist ja nicht der Vergleich eigentlich, andere Schonen, sondern ich muss rangehen, wie ich mir da. Ja, im Vergleich zu anderen Schonen ist es überragend, aber ich kann ja nicht sagen, es ist der beste Anime überhaupt, wie es Mal sagt, nur weil es besser ist als andere Schonen. Wir wissen alle, dass wir hier nicht. Mal sagt sowieso, es geht nichts über Legends of Galactic Heroes. Ja, Mal sagt das nicht, das ist ja die Sache. Das sagt Mal. Ich sag das mal. Wenn du ins Forum gehst und Leute nach den besten Shows fragst, die erste Antwort kriegen wirst, ist Legend of the Galactic Heroes. Okay, das sagt auch jeder YouTuber hier von wegen Anime-Kritiker mit Elitist, genau. Wie ein interessierender YouTuber. Mich. Ja, mich ja, irgendwie auch. Jemand, der jetzt hier mit anderen YouTubern in einem Podcast sitzt. Ist eigentlich ziemlich hypocrit von mir, das überhaupt zu sagen, aber hey. Ja, warum bist du überhaupt hier, wenn du nichts von YouTube haben willst, hä? Warte, ich hab doch gerade gesagt, du hast doch gerade gesagt, wen interessieren überhaupt YouTuber? Da hab ich gesagt, ich. Ich meine ja Arsen. So, ja. Warum fühlst du dich immer angesprochen? Keine Ahnung, ich fühle mich einfach so wichtig. Okay. ja, okay. Die Charaktermotivationen sind auf jeden Fall um Welten nachvollziehbarer als in so manchen anderen schon. In allen. Naja, Hunter x Hunter. Ja, aber Hunter ja. Ist auch extrem viele. Ich sagte in anderen, sind. Du sagtest in allen. Ich habe recht, du hast Unrecht. Halt ja, die Klappe. Hunter x Hunter hat aber auch nicht unbedingt. Das hat kein ultimatives Ziel, oder? Motivation. Ja, auch schön ist, dass es zumindest auch deutlich, sag ich mal, härter ist als andere Shonen, in dem auch mal, naja gut, auch das ist mit Einschränkungen, aber da sterben tatsächlich auch mal relativ wichtige Personen so und da ist nicht so, ja, alle überleben am Ende oder in 600 Folgen sterben zwei Personen, wie bei One Piece oder so, aber und die zwei Personen hatten dann nicht mal wirklich was mit dem Plot zu tun. Bei One Piece schon. Dann gemacht, oh, die Sales gingen gerade diesen Monat runter, komm, wir schon, lass mal einen abkratzen, der nicht so wichtig ist, um Drama zu erzeugen. Ja, irgend sowas, keine Ahnung, mir auch Boogie, ich guck das ja nicht mehr. Ja. Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, realistischer, aber selbst da muss ich sagen, es ist halt, also immer dann, wenn Bravo ernsthaft wurde, fand ich es einfach nicht so gut, wie vor allem im Vergleich zu den witzigen Stellen. Aber zu was vergleichst du es denn mit gerade? Na, mit anderen schon. Ja, mit anderen Anime. Ja, einfach. Man kann doch nicht, keine Ahnung, Techno-Lies mit fucking Shonen vergleichen. Doch, kann man. Nein. Ein Vergleich dient dazu, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Ja, aber und wenn ich Techno-Lies mit Brotherhood vergleiche, dann ist Techno-Lies ein atmosphärischer, storybasierter Anime und Brotherhood einer, der auch voll auf Unterhaltung setzt. Nicht nur. Dafür ist Brotherhood aber einer, der so gut wie gar keine Plot-Holes hat. Ja, und außerdem... jetzt kommen wir ins Spoiler-Bereich und es ist schwierig, jetzt darüber zu reden. Für so einen so langen Shonen ist es wirklich überragend. Ich finde es immer schwierig zu sagen, der Anime ist gut, weil er in seinem Genre der Beste ist. Das muss man aber sagen können. Der ist ja nicht mal in seinem Genre der Beste. Weißt du, der ist auch verglichen auf andere Genre verdammt gut. Ja, und selbst das. Aber selbst wenn wir jetzt nur im Genre-Bereich bleiben, du kannst nicht eine Comedy mögen, ohne dabei nur im Comedy, also wenn du eine Comedy gut bewerten willst, dann kannst du sie doch nicht mit Action-Anime vergleichen, weil das sind komplett andere Welten. Das ist genauso wie mit Filmen. Sollte ich denn das nicht vergleichen können? Ja, warum sollte ich denn sagen, ja, okay, Comedy, ja, ich kann's, ja, das mag sein, aber trotzdem kann ich doch eine Qualität von einem Werk beurteilen. Ja, aber wenn ich sage, die Comedy ist gut in Comedy, dann ist es gutes Handwerk, aber ich kann ja trotzdem sagen, dass, handwerklich oder das, was zum Beispiel aus einem Anime dann, was dann von bleibt, wenn du zum Beispiel Comedy nur dazu hast, um einfach lachen zu können, dann bleibt halt davon nichts, wenn du bei, was ich, Panty in Stocking oder, um jetzt mal Cartoons zu nennen, Rick and Morty, wo du einfach geile Ideen hast oder Parodien, dann hast du ja auch viel mehr aus der Comedy raus, als einfach bloß lachen. Und dann kann sich auch vergleichen, was nehme ich denn aus einem Action-Anime raus? Ist es nur Unterhaltung oder ist es nur eine okay Story oder ist es auch wirklich irgendein smarter Gedanke? Also alles, was ich von einem Shonen erwarte, ist einfach nicht retardete Charaktere zu haben und ein halbwegs motivierendes Endziel, das nicht zu lange auf sich warten lässt. Wenn das erfüllt wird, das ist wirklich schon eine sehr große Ausnahme, weil bei Shonen, das ist echt, also ich glaube, kann man an einer Hand abzählen, wie viele Shonen es davon gibt. Ja, und darunter Alchemist und Hunter x Hunter. Ja, und Soul Eater. Aber Soul Eater hat auch ein scheiß Ending. Aber das sind dann drei Anime, also drei Shonen, die es sich eigentlich lohnt, nur zu schauen bisher. Ja. Da kann man ruhig ich sag dass es ein klasse Shonen ist, aber es bleibt für mich trotzdem, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es scheiße ist, aber er ist für mich übertrieben überbewertet. Aber also ist okay. Ich glaube, du lässt dich ein bisschen zu sehr beeinflussen von der Popularität hier. Ja, das gebe ich gern zu. Aber also wenn ich einfach mit einem kritischen Geist rangehe, muss ich sagen, dass es ich auch ran. In den ernsten Stellen einfach nicht überzeugt für mich. Also es ist teilweise unfassbar gute Comedy, also allein mit dem Alex Armstrong oder sowas, ist unfassbar lustig, aber wenn es an Sachen Story geht oder irgendwelche Dialoge bezüglich Charaktermotivation, dann finde ich einfach Brotherhood nicht gut. Und da sind so Szenen dabei, wo ich wirklich, also ich bin einmal bin ich rausgegangen, weil es mir einfach zu doof war. Das war, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Folge 13 oder so, wo die da in dieser Automail-Stadt sind da, wo sie die treffen, die eine Olle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, die war einfach so unfassbar kitschig und cheesy und boah, furchtbar. Und das kann ich halt nicht ab. Also das rettet auch nicht, dass es dann die Charaktere zumindest nachvollziehbarer handeln als in anderen schon. Und aber kann es nicht sein auch, dass du ein bisschen so da reingegangen bist und hast irgendwie nichts Großartiges erwarten wollen, weil es einfach so bekannt und beliebt ist und wirklich jeder Depp sagt, das ist das Beste. Ich meine, das kann einen schon ein bisschen beeinflussen. Nee, ich sag ja nicht, dass es mich zum Beispiel nicht unterhalten hat, aber ich muss einfach, wenn Leute sagen, oh, ist das Beste, muss ich einfach sagen, nee. Das sag ich das ja nicht. Das ist der Punkt. Es so. Ist der Beste schon, aber es ist nicht der beste Anime. Was der beste Anime ist, mag... Ist Mushishi. Das Ende der Diskussion. Es gibt keinen besten Anime, genauso wenig wie es die beste Pizza gibt. Da kann jemand kann sagen, oh, mein Lieblingsanime ist Dragon Ball Z und ich hätte nicht wirklich ein Recht dazu, ihm dazu sagen, naja, das ist falsch. Ja, das ist ein Unterschied zwischen ich mag etwas und etwas ist das Beste, aber ja. Was ich noch sagen wollte, ich fand es vor allem gegen Ende, fand ich es teilweise sogar Bullshit, also hauptsächlich einfach, weil Stärken angepasst worden sind, so wie man es halt gerade gebraucht hat. Im einen Moment war Sloth unbesiegbar und im nächsten, da braucht er bloß einmal auf den Stein klopfen und schon fällt er um oder so ein Scheiß. Oder Pride. Die Sünden, die, ich weiß ja nicht mal, die waren, hatten jetzt nicht so riesige Signifikanz, wie zum Beispiel in. Das mag sein, aber wenn die Kämpfe ein elementarer Bestandteil sind, kannst du nicht sagen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig für die Story. Wenn die Kämpfe Bullshit sind, dann sind die Kämpfe Bullshit. Und das ist bei Pride so gewesen, das ist bei Sloth so gewesen und Envy genauso. Also da wurden einfach Charaktere mal stärker, mal schwächer gemacht, so wie man es halt gerade gebraucht. Und das ist einfach etwas, was ich nicht abkann. Hm. Naja, lassen wir das mal besser belegen. Ja. Also wenn jemandem schon gefallen grundsätzlich, dann schaut es. Und wenn nicht, dann schaut es halt nicht. Ich glaube, darüber sollte man sich im Klaren sein, wenn man einen schon anfängt. Ob überhaupt einem schon gefallen. Ja, ist ja nicht so, dass mir das nicht gefallen würde. Ich habe immerhin Bleach durchgeguckt. Was? Oh. Du hast überhaupt keinen. Tut mir leid. Also, wow. Ja, und wo wir schon gerade bei Kämpfen sind und elementare Bestandteile und sowas, kommen wir ja gleich mal zu Berserk kommen. Nein, ich glaube, darüber reden wir erst gar nicht. Ich habe deinen Twitter gelesen. Nein. Wieso nicht? Nächstes Thema. Ich habe gesagt, das ist ein guter Anime. Jo, das ist bloß nicht mein Geschmack. Ich habe ein Thema, was mich interessieren würde, wo wir gerade von Shun reden, mal. Hat einer von euch hier Sword of the Stranger geschaut? Ja, ich habe es gesehen. Was sagst du dazu? Ich habe es jetzt war es gestern oder vorgestern, habe ich es durchgeschaut. Und, wegen Dämon, ha? Bitte? Bestimmt, weil Dämon Review darüber gemacht. Tatsächlich nicht. Ich habe es rein zufällig, ich habe auf Top-Animes geklickt, auf MRL, was schon eine dumme Idee ist. Aber ich wollte irgendwas in der Downtime haben, bis der Stream anfängt. Und dann habe ich halt gedacht, von wegen, okay, jetzt eine Serie anzufangen, macht keinen Sinn. Auf NHK habe ich gar keinen Bock, auf Shimoneta habe ich keinen Bock. Also habe ich mir einfach einen Film rausgesucht und das ist dann darauf gefallen, auf Sword of the Stranger. Und ich muss sagen, es ist halt B-Movie-Action-Shit da, aber... Es ist nicht Shit. Also. Ja, es ist auch nicht Shit, aber es ist so ziemlich der erste... ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und schreibe dem Ganzen mal auch ein bisschen Alternate History zu. Und es ist die erste Action-Show, die sowas richtig anständig hinbekommen hat. Vom Alternate History-Standpunkt, wobei sie es da schon relativ locker genommen haben. Du meinst es einfach das Samurai-Setting, oder wie? Nein. Von wegen, das Ding ist, so wie ich das schätze, baut das schon ein bisschen auf der Mythologie auf. Von wegen, man hat ja da diese eine Story gehabt, eine der wenigen, die ich da irgendwo kenne, von wegen Kaiser, der ebenfalls die Medizin für die Unsterblichkeit haben soll und Medizin herausschickt, und wenn der zurückkommt, ist der Kaiser schon tot. Dass es ein bisschen da seine Wurzeln hat. Ich kann mich komplett irren, aber das hat mir die ganze Zeit im Hinterkopf gesessen, als ich das geschaut habe. Ja. Deswegen setze ich dem Ding ein bisschen Alternate History mit zu. Ja, aber was so das Grund, also was halt einfach das Gesamtpaket angeht, würde ich sagen, es ist ein ziemlich decent Film. Decent ist irgendwie so ein Buzzword geworden. Die ganzen Anglizismen. Ich sag mal, es ist ein überdurchschnittlicher Film, was einfach nur aus dem Unterhaltungswert und der Action ist eigentlich ganz gut choreografiert, gegen Ende vor allem. Ja. Die allgemeine Story und die Charaktere, ne. Ja, dafür hatten sie nicht genug Zeit, da wirklich was aufzubauen. Beispielsweise, bis zum Ende weiß man nicht so wirklich, wieso jetzt eigentlich beispielsweise der Junge, der tatsächlich der ist, der verfolgt wird. Weil man einfach Ja. die Vorgeschichte gar nicht erst erfährt. Man erfährt nur ab dem Punkt, wo er halt von dem Tempel flieht und das war's. Dann zu Nanashi bekommt man auch nur die Hintergrundstory von wegen, oh, er hat damals gekämpft und er war ein Monster und bereut das und das war's. Und das ist die einzige Charakterentwicklung, die man wirklich für die beiden bekommt. Ja, aber deswegen ist das Ganze auch halt, ich sag mal, kritisch gesehen, so knapp über dem Durchschnitt ein Paket. Aber wenn man einfach nur mal ein bisschen chillen will, einen guten Actionfilm sehen will, dann ist man da eigentlich nicht wirklich verkehrt, sag ich mal. Also man ist gut behandelt damit. So, okay, Wir können gerne noch mal über Berserk reden. ich erlaube es dir, aber sobald ich irgendwie rote Alarmglocken läuten Ja, muss, dann nur weil du bei stoppe ich Twitter hier. verloren hast in unserem Beef, was jetzt nicht. Beef? Also Oh. ich hatte da keinen GG. Bock, da Du hast weißt du einfach nur nicht. ein dummes Argument gebracht, mehr nicht. Also auf Twitter kann man nichts bringen, außer dumme Argumente. Das ist 140 Charaktere, sag ich schon. Buchstaben. Limits. Ich mach da nicht. Oh ja, also Berserk ist gut, weil. Und dann Und dann ja, machst du wenn ein du dich in Album über 140 Zeichen Eiszeiten. nicht ausdrücken Ja. kannst, ist das nicht mein Problem, Alter. What the fuck? Twitter! Du musst halt einfach on spot sein mit deinen Aussagen. Genau. Ja. Ausrechnen, wie viele Buchstaben ich jetzt brauche, um Echt mal, die ganzen Plebs schaffen es da auch in 140 Zeichen in Ja. YouTube-Kommentaren sich Welcher ist auszudrücken. so geil? Ausrufezeichen. Fertig. Ja, aber selbst Ja. dabei ist ja YouTube Da ist noch gut, alles mit drin, weil was du brauchst. das hat, glaube ich, einen 500-Charakter. Charakter, sag ich ganz Bei ehrlich. YouTube kannst Buchstaben. du ewig lange Ja. Kommentare schreiben. Mittlerweile kannst du ewig schreiben. Früher war es begrenzt auf 500. Ja, Zu aber. Berserk. Ganz einfach. Ich fand's gut, aber es ist schlicht und ergreifend nicht mein Geschmack gewesen. Und die Kämpfe nehmen einen zu großen Teil ein und sind Der nervig. unwichtigste Ja, Aspekt es des sind Anime. aber trotzdem, es ist ein Riesenteil. Ja, Ich aber das ist meine. ein Anime aus den 90er Jahren. Ich meine, da hast du Kämpfe mit einfach Ja, Still-Frames, die weißt du, die Kämpfe sich sind halt bewegen. Das ist ja nicht mal das Kacke, Problem wirklich, aber. gewesen. Das Problem für mich war, dass die Kämpfe daraus bestanden, Aber ja, die Truppen kommen an und dann metzeln sie und dann sind die Truppen Mittelalter weg. halt. Ja, Ja. Mittelalter, wie sollen sonst Schlachten aussehen? Das war einfach nur Gemetze. Und selbst in Ja, Berserk. das war halt einfach langweilig. Aber da gab es eigentlich, soweit ich mich erinnere, gab es da nur wirklich eine Schlacht, die wirklich schon fast. Also da gab es eine Szene, die wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, klassisch Mittelalter-Geschlacht war. Aber selbst da haben die sich dann in die Burg halt reingeschlichen, haben sie dann von innen Ach so, infiltriert. das war relativ Ja. am Anfang noch, meine ich. Nee, da hatten sie die Schlacht, wo sie. Na, oh, fuck, jetzt kann ich nicht. Dodre. Meinst du Dodre? Da haben diese Burg von irgendeinem Fettsack erobert, der Naja. machte mit Griffith. Ja, Dordre. Das war Ja. aber noch vor Folge 10, meine ich. Dordre? Nee, das war doch am Ende des Nicht? Feldzugs. Echt? Ja, das war das Ende vom Feldzug. Das war Oh, generell, ja, okay. das war so gegen Ende, ja. Das war, ich sag mal, da waren so ein paar, ja klar, Guts bekämpft irgend so einen Typen, der auf seinem Pferd sitzt. Aber ich meine, die Kämpfe waren auch relativ schnell. Ich meine, Guts nimmt meistens nur einmal aus und jemand stirbt. Also. Ja, aber das ist auch der ganze Kampf, verstehst du? Das ist das Einzige, Ja, was mit quasi so einem fetten passiert. Schwert. Ja, aber es ist langweilig, verstehst du meinen Punkt? Es ist einfach auf die Zeit langweilig und du kannst jetzt nicht sagen, ja, aber es ist nicht so wichtig und es ist alt und deswegen ist es nicht relevant. Das ist trotzdem ein großer Anteil von der Serie, machen die Kämpfe halt Also aus. hättest du es lieber gehabt, wenn einfach die komplett die Kämpfe rausgelassen hätten und Nee, mehr nicht gezeigt? komplett, aber du kannst es ja andeuten und dann das Ergebnis zeigen, das reicht doch. Du musst ja nicht zeigen, wie alle 1000 Männer zerhäckselt werden von Guts. Verstehst du, was ich Ja. meine? Ich Also meine, wer, die eine Szene. aber dann kann ich dir garantieren, dass sich deutlich mehr Leute darüber beschwert haben, von wegen, dass keine Kämpfe gezeigt werden. Ja, dann Von hätten wegen, wir. du kannst nicht so ein Setting vorzeigen und dann sagen, von wegen, oh, da kommen 100 Leute und oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, ich glaube, das Das. hätte mehr Leute irritiert, ja. Ja, okay. Aber du kannst es auch, wenn, das ist ja die Kunst bei gutem Directing oder bei guter Regie, dass du es so inszeniert, dass es trotzdem interessant wird. Bestes Beispiel, die eine Szene im Wald. Hast du schon mal einen gefunden, der das richtig gemacht hat? Ja, Wie du es vorschlägst? ich kann's auch einfach an Berserk nennen. Gibt nämlich eine Szene, Nein, die nein, nein, das nein, nein, teilweise so nein, nein, macht. nein, nein, nein, nein. Hast du ein Anime geschaut, den du nennen kannst, der das schon richtig gemacht hat, der genau so ein Setting hat oder so ein ähnliches Setting wie Ach so, Berserk und der einfach nö. sagt von wegen, wir cutten einfach mal die Kämpfe weg und schauen, was passiert? Tokyo Ghoul Route A. Oh Gott, Oh. wirklich. Wir wollten ein gutes Beispiel, nicht eins, das schrecklich ist. Wow, Au. Das war aber ein gutes Beispiel. Oh. ja. Ich hab's nicht mal gesehen, den Scheiß, aber Es ist ich schrecklich, hab guck dir das. nicht an. Ja, Oh. werde ich auch nicht. Lieber bringe ich mich um, als ich den Scheiß gucken, ey. Oder ich kriege ganz viel Geld dafür, das wäre die Alternative. Aber Berserk hat es ja selber gemacht. Berserk hat nämlich die eine Szene im Wald, wo Guts einfach mal 100 Männer abschlachtet. Ja, okay, und du siehst den Anfang der Szene, dann siehst du, wie Kastja weggeht und dann siehst du, wie sie zurückkommt und du siehst das Ergebnis der Szene. Und ja, die Szene ist geil. Aber siehst du, das ist genau der Punkt. Aber das kannst du doch nicht dauerhaft bringen. Du kannst es nicht dauerhaft machen, aber du kannst auch nicht dauerhaft zeigen, wie Leute also, metzeln und das ist dann die ganze Folge. Der Grund, warum die Kämpfe, der Kampf mit dem Wald nicht komplett gezeigt wurde, ist, weil es nichts mit irgendeiner Art von Taktik zu tun hatte. Ja, du kannst sagen, die Kämpfe an sich hatten nicht viel Taktik, aber halt, was die Strategie von Griffith, die entwickelt wurde für jede Schlacht, die er gemacht hatte, die war an sich gut, ziemlich schlau, wenn man mal bedenkt, dass das ganze im Mittelalter stattfindet. Da hat man nicht so viele, keine Ahnung, Möglichkeiten, irgendwie einen Kampf zu umgehen oder das Ganze irgendwie schlau anzustellen. Meistens rennen die Leute einfach nur auf dich zu und das war's. Und an sich hat Griffith das eigentlich immer ziemlich interessant gemacht. Also ich fand das immer eigentlich interessant, wie er halt zumindest die Kämpfe geplant hatte. Und halt der Kampf in dem Wald war nicht von Griffith geplant, das war einfach nur pures Gemetzel und mehr nicht. Und am Ende saß dann halt Guts da total halbtot und müde. Und das war halt auch das Ergebnis. Mehr musste man nicht wirklich wissen, weil man wusste, der hat einfach die ganze Zeit nur um sich geschlagen und wurde einfach müder und müder. Ja, okay. Und wie viel von den anderen taktischen Kämpfen haben sich dann wirklich der Taktik gewidmet? Wie viele Minuten von den Kampfszenen? Überleg mal, das ist wirklich ein Großteil der Szenen, war dann halt Leute metzeln. Und du kannst die Taktik zeigen und du kannst ein bisschen Gemetzel zeigen, aber wenn wirklich fast die komplette Folge nur aus Metzeln besteht, dann finde ich das einfach langweilig. Punkt. Also, mir kam das jetzt nicht so vor, als würde man die ganze Zeit nur Action da sehen. Nee, es war ja auch nicht wirklich Action, sondern es waren Standbilder. Okay. Sagen wir mal, keine Ahnung, also eigentlich an sich war es einfach nur Griffith schickt irgendwie Truppen hin und dann denkt man so, okay, die werden jetzt einfach nur kämpfen, aber dann in Wahrheit schickt er dann Truppen von hinten irgendwo noch rein oder so. Oder halt so solche Sachen. Ja, wir wussten halt nicht, was seine Taktik ist. Das ist halt die Sache. Ja, aber musst du deswegen dann halt ganze Zeit zeigen, wie die Ableckung metzelt? Verstehst du, was ich meine? Das ist der Punkt, den ich habe. Ja, du musst nicht so viel Gemetzel zeigen, wie es gezeigt worden ist. Das ist halt der Fluch eines Animes, weil irgendwie muss man auch die 24 Minuten füllen. Und ich denke mal, die wussten schon vorher, bis wohin die das machen werden, damit es irgendwie eine Art packendes Ende hat. Ja. Man kann das über das Ende. Also wollen wir jetzt das Ende auch noch besprechen? Nein, aber ich sage nur das. Das Ende ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ausschlaggebender Grund dafür, warum so viele den Manga angefangen haben. Und das Ende ist einfach ein großer Hurensohn, mehr nicht. Ja, aber das Ende, weißt du, ich habe teilweise auch gar nicht erst angefangen mit dem Manga, nachdem ich den Anime gesehen habe, obwohl ich den Anime geliebt hatte, als er geendet hatte, weil das Ende, das ist einfach, ich weiß auch nicht, findest du nicht irgendwie, du hast ja Technolize gesehen, an sich muss, okay, jetzt halt die Fresse, es muss nicht unbedingt immer ein Happy End haben alles, weißt du? Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, ich habe irgendwie die erste Folge in dem Moment vergessen gehabt und wusste nicht, okay, an sich überlebt er das, aber halt in dem Moment, als ich es gesehen habe, man muss nur die erste Folge sehen und dann sieht man, oh, da wird es wohl nicht weitergehen, weil die erste Folge ist sozusagen einfach nur ein Spoiler für die gesamte Serie, sag ich mal, weil halt die letzte Folge endet halt so, dass es aussieht, dass und das fand ich irgendwie noch also irgendwie schön gemacht, sag ich mal, weil es einfach so ein es ist einfach ein abgefucktes Ende. Ja, es ist einfach ein offenes Ende, was nichts erklärt und ja, einfach mal in den letzten paar Episoden irgendein Element reinwirft, was die ganze Zeit vorher fast kein Moment ist. Ich will nur erklären, was ich so fühlte, als ich zum ersten Mal dieses Ende sah. Ja, weil niemanden interessiert sich für deine Gefühle. Okay, ich sag mal, ich hatte die erste Episode schon ausgeblendet und dann kam halt das Ende und ich denk so, Ende. So, oh, das ist überraschend, weil normalerweise gibt es nicht wirklich so viele Anime, die damit einfach beenden. So, oh, everybody is Ende. Weißt du, das fand ich dann irgendwie auch schon ein bisschen einzigartig, in Anführungszeichen. Aber ja, okay, das an sich macht es keinen Sinn, das zu sagen, weil die Episode 1 sagt einem, dass das überleben wird, weil er da schon mit einem Auge zu rumläuft und einem neuen Schwert und, keine Ahnung, alleine. Die erste Episode fand ich übrigens auch am besten von allen. Die war ziemlich cringe, also nicht cringy, sondern cheesy, sag ich mal. Aber. Ja, aber auf, halt ich fand's auf eine interessante oder coole Art. Also allein die Tatsache, wie das Mädchen in der Bar gerettet wird oder aus welchen Gründen. Weil überleg mal, wie das ein normaler Film macht. Oh, der Held kommt, um das Mädchen zu retten. Er macht's einfach nur, um den Typen dort zu provozieren. Und der scheißt halt darauf, was dann mit dem Dorf passiert aufgrund dessen. Und das finde ich einfach so von der Machart einfach tausendmal besser als der Standard. Du musst ja auch überlegen, warum er da so ist. Weil er hat sich in dem Verlauf dieser Serie, siehst du ja seine ich wollte nur gerade erklären, warum ich die erste Folge so gut fand. Weil das einfach, das sind so Details, die es halt einfach besser machen. Dass es halt keinen Fuck gibt darauf, was dann mit dem Dorf passiert. Und normalerweise kommt dann halt der Held einfach, um das Dorf zu retten oder so ein Scheiß. Weißt du was, ich glaube, ich habe gerade extrem bei Serk gespoilert und ich sollte das besser rausschneiden. Weil ich habe gerade vorhin gesagt, dass also, das so ist. Ja, das ist wirklich das, ja, also. Ja, ich werde es wieder zensieren auf die übliche Weise. Egal, also, so oder so, egal ob du es rausschneidest oder nicht, schaut Berserk, egal ob ihr jetzt wisst, wie es endet. Es ist auf jeden Fall. Das ist ja auch gar nicht das Interessante an Berserk, das Ending, ne? Sondern die Charaktere und die Entwicklung. Ja, fuck off, die Charaktere sind geil. Ich will dich nur ein bisschen provozieren, Mensch. Ja, aber einfach diese. In dieser kurzen Zeit werden einfach die so extrem entwickelt. Selbst Legend of the Galactic Heroes entwickeln sich die Charaktere nicht in so kurzer Zeit. Ich meine, okay, schon teilweise, aber halt nicht so krass. Weißt du, am Ende von Berserk ist, wenn du dann einfach das erste Chapter nach dem Anime dir durchliest, Guts ist einfach komplett verschlossen. Also er ist wirklich eine komplett andere Person, weil er einfach so genarbt ist. Anfang ist er halt dem. Echt einfach. Er ist einfach nur ein Wrack. Ja, und um das auch noch schnell zu sagen, die Filme habe ich ja auch geguckt. Und die sind eigentlich vollkommen überflüssig, wenn man die Serie gesehen hat. Und wenn man die Serie nicht gesehen hat, soll man die Serie gucken oder den Manga lesen. Ja, also der einzige Film, den man vielleicht noch schauen könnte, ist der letzte, einfach weil du danach dem Ende noch ein bisschen was hast. Und ich fand zumindest, dass es sich irgendwie abgeschlossener angefühlt hat, obwohl da natürlich noch so viel kommt. Ja. Dazu kommt, dass die Schlacht um Dordre ein bisschen mehr Sinn macht. Ich muss dich gerade alles stoppen, ey. Ich glaube, Arslan, hast du überhaupt besser gesehen? Ist nicht schlimm. Ich habe nicht vor, es anzuschauen. Oh nein! Ich hab nicht mehr gerade mitbekommen, wie du das Ende gespoilert hast. Also take hard. Ich habe es nicht mitbekommen, wortwörtlich. Gut. Ah, ich bin froh. Ja, dann du musst es dir allerdings noch anschauen, weil... Ja, ich werde... Sonst bist du ein gigantischer Casual. Ich habe auch noch vor, es mir anzuschauen, weil ich muss ehrlich sagen, der Grund, wieso ich es mir anschauen will, ist ziemlich verwerflich. Weil, das Ende. Es sind Pornos, gibst du. Als ich riesig auf dem Dark Souls Hype war, mir sehr viel dazu angeschaut habe, was die eigentlich inspiriert hat, und das war halt, öfter wurde halt auch Guts von Berserk genannt. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde es mir irgendwann mal anschauen, aber was mich immer davon abgeschreckt hat, es anzufangen, war die Folgenanzahl. Die Manga, Manga-Volumes. Achso, die Manga-Volumes, ja, okay. Deswegen hat 24 Folgen oder so. Ja, aber deswegen die reine Anzahl wegen auch vom Manga, weil das aber der Manga ist das, was halt überall geil. Empfohlen wurde. Ja, ist der Manga eigentlich abgeschlossen? Der wird halt überall empfohlen und das hat mich halt total abgeschreckt, weil ich halt so lange hat mir Dinge wirklich, wirklich nicht mag. Aber nachdem du den Anime gesehen hast, wirst du denken, boah, ist das geil, jetzt muss ich den Manga lesen. Yo, ist der Manga eigentlich abgeschlossen? Mangas lese ich eigentlich nur dann, wenn es entweder so Fanworks sind oder wenn es sehr, sehr kurze Originalworks sind. Beispielsweise ich sag mal so, der Manga hat zwar sehr viele Chapter, aber du musst auch mal gucken, wie lange schon die Franchise existiert. Und man könnte jetzt sagen, oh, die hauen da die ganze Zeit nur Chapter nach Chapter raus, ist das One Piece? Nein, leider ist das nicht so. Weil ein Chapter hatte teilweise, glaube ich, fast 4 Jahre auf sich warten lassen. Da hast du dann 20 Seiten bekommen. Und der Chapter, der jetzt vor ein, zwei Monaten rauskam, der hatte 1 Jahr auf sich warten lassen. Da hatte ich wirklich buchstäblich, ich habe in 3 Tagen den gesamten Manga dann durchgelesen gehabt. Und dann habe ich dann den letzten Chapter gehabt und so gefragt, so, okay, wann kommt der nächste? Und dann so, to be continued, sometime soon. Und was war noch sometime soon? 1 Jahr später. Weil der Entwickler, weil der Schreiber momentan irgendwie, keine Ahnung, keine Inspiration hatte oder so. Ein Trademark. Ja, also das war echt furchtbar, das Warten. Aber an sich lohnt sich es zu lesen. Ich kann mindestens, nicht reden. Wenn du dir die Art ansiehst, also der... Ein guter Grund dafür, dass er auch so fucking lang braucht immer für ein Chapter, ist, weil er so, der setzt echt in jedes Panel, steckt er alles rein, was irgendwie reinpasst. Das ist schon fast alles zu viel teilweise, weil einfach so viel Detail ist. Ich werde mal reinschauen, aber wie gesagt, ich bin einfach schlichtweg kein Fan. Ich kann dir nicht mal wirklich einen Grund sagen, wieso, aber die einzigen Mangas, die ich wirklich, wirklich genieße, das sind vor allem Horror-Mangas. Das ist das einzige Genre, was ich extrem gern lese. Größtenteils, weil die Artstyles meistens sehr, sehr, sehr, sehr gut einfach sind. Beispielsweise, was ich gerne gelesen habe, wobei man das Ding eigentlich relativ schlecht bewerten könnte, das war Ebizu. Ebizu war ein verdammt guter Horror-Manga, den ich gerne geschaut habe. Ich habe Okay, ich habe Monster Musume mit dem Manga gelesen, aber das ist auch die Riesenausnahme. Aber wir haben auch einen Blick reingeblickt. Das Einzige, was ich noch lesen möchte demnächst, und das ist eine Show, über die wir ja vorhin schon kurz gequatscht haben, das ist Akuno Hana. Einfach weil ich dort schon gelesen habe, dass die Art im Manga deutlich besser sein soll als der Rotoscope-Shit. Und dass dort die Story ein bisschen weitergeht, vor allem weil der Manga halt nicht so hart zensiert wurde wie der Anime. Von wegen à la Folge 7, riesige Metapher für Sex im Klassenraum und hast du nicht gesehen. Yo, ich hab's nicht geschaut. Ah, ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist einfach nur das, was ich gelesen habe. Und ich denke, das ist kein riesen Spoiler. Also, dementsprechend. Yes. Also, ja, aber hab ich auch gehört. Also, Akuno Hana, wenn man's kann, sollte man den Manga lesen. Ich meine, ich hab nichts gegen den Rotoscoping-Stil. Hab ich wirklich nicht. Aber ich glaube, Akuno Hana. Aber was Horror angeht. Da kann dir Berserk eigentlich auch noch was liefern. Also die Events, die nach dem Anime passieren, die sind schon etwas verstörender. Weil, also ich meine, Dark Souls wurde nicht von einer Manga-Serie beeinflusst, die jetzt nur um Mittelalterkriege geht. Das wird das ganz richtig nicht. Halt und darum, dass Griffin einfach mal ein paar Leute flachlegt. Ja, der ist auf jeden Fall ein Ladiesman. Ja, und wichtiger Stecher. Und der ist auch ziemlich beliebt bei den älteren. Bei den älteren Herren. Ja, der hat auch nichts falsch gemacht, ist, weil er ein super Charakter ist. Nothing wrong. Die Memes. Die Memes. Was Mangas angeht, bin ich übrigens so ein bisschen der Spasti, weil ich kann es einfach nicht lesen. Ich habe einfach keinen Spaß an Mangas. So. Ich habe Spaß, solange ich die Motivation dafür habe. Ja, es ist einfach das Problem, dass die Geschwindigkeit der Bilder, die ich immer abklapper, schneller ist als die Texte. Und ich hänge dann immer am Text des ersten Panels, aber ich sehe schon aus dem Augenwinkel, das letzte und Okay, ja, da kann ich es doch nicht 1-2-3. Aber was ich immer so ein Riesenproblem. Die meisten Mangas, die ich anfange zu schauen, zu lesen, das ist eigentlich nur, wenn mich das Ende von einem Anime wirklich nach mehr dürsten lässt. Und das sind dann halt nur, sagen wir mal, Mangas wie, ich habe mir Death Note habe ich mir durchgelesen, ich habe mir Elfenlied durchgelesen, ich habe Rosario to Vampire gelesen. Das ist alles nur. Endet Death Note Manga nicht so wie der Anime? Ja, aber. Bei Death Note habe ich mir gedacht, von wegen, oh, das Ding hat so viele, hat zwei Romane, hat Mangas, hast du nicht gesehen. Das Manga-Ende ist ein bisschen anders wie das Anime-Ende. Was ist der Unterschied? In dem sich Misa direkt umbringt. Wow. Also, du musst das übrigens nicht rausschneiden, halt, weil jeder Depp hat Death Note gesehen. Ich meine, das wird ja im Anime nur angedeutet, indem man dann Misa einfach nur sieht, wie sie da total depressiv im Zug hockt. Und im Manga wird da halt gezeigt, auch wie sie sich tatsächlich dann auch umbringt. Oh, oh Wunder. Bad. Edgy. Aber was noch deutlich schlimmer ist als der Death Note Manga, das sind die Death Note Romane. Oh shit. Keine Ahnung, wieso die auf die Idee gekommen sind, den ganzen Schwachsinn über Mellow und so Geschichten laufen zu lassen. Ja, aber es gibt ja immer noch die Live-Action-Version, die du dir anschauen kannst. Oh ja, super. Natürlich. Oh der ja. Der genauso gut ist wie der Shingeki no. Ich hab mir den Shingeki no Kyojin Movie angeschaut. Nein. Warum? Like, ich weiß nicht, es war ein wirklich morbides Interesse. Wie viel Promille hattest du? Tatsächlich null, ich war komplett nüchtern. Ich hab zu der Zeit habe ich durch meinen Kater gelitten nach dem Livestream, aber. Hast du auch nur eine einzige positive Sache an dem Film gefunden? Mikasa ist einigermaßen cute, manchmal. Das einzig Positive war diese eine Szene, wo der Fettsack den Titan am Arm packt und rüberwirft, einfach weil es so unglaublich lustig war. Yeah. I don't know. Ich meine, ich hatte getrunken und gegen Ende war ich schon gelangweilt. War der Film echt absolut grauenhaft. Ja, das war nicht mal das Lustige. Also, es gibt ja grauenhaft, dass es wieder lustig ist, aber das war noch nicht mal das. Außer halt die eine Szene mit dem Tumoring. Ja. Ich hoffe, davon kommt nicht mehr. Oh nein, bitte. Von den Live-Action-Filmen. Es kommt, habt ihr gesehen bei den upcoming Anime, dass Shigeki no Kyojin seine Chibi Moe Bla Adaptation bekommt? Ja, die erste Folge haben wir schon gesehen. So, es ist so großartig. Ich hab's mir auch schon auf meine Too-Watch-List gepackt, einfach weil ich mir denke, von wegen, der Downfall. Es parodiert einfach alles, was Attack on Titan schlecht macht und macht sich darüber lustig im Prinzip. Ja, es ist so großartig lustig. Ich frag mich halt die ganze Zeit, wie viel tiefer eigentlich Shigeki no Kyojin noch krachen will. Ja, aber das Gute ist, jede neue Show das Gute ist noch so weit und vor allem, weil nächstes Jahr einfach jetzt von Koei Tecmo, die jetzt auch in Shingeki no Kyojin ein Game rausbringen, wovon ich mir das Gameplay angeschaut habe, was absolut grauenhaft ist. Ja, mal sehen. Das wird lustig. Das Gute an der Serie ist halt einfach, dass es eine Parodie ist und wenn etwas eine Parodie zu Attack on Titan ist, ist es automatisch mindestens doppelt so gut. Ja. Also die erste Episode von dieser Parodie fand ich unterhaltender als die meisten von der normalen Serie. Ja. Ja, das ist auch so ungefähr die Higurashi no Nakakuroni-Unterhaltung. Ja, aber ich ehrlich auch sagen muss, ich fand die Maul-Harem-Shit-Adaptation fand ich besser als die tatsächliche Serie. Und von beides war Shit, aber das eine war halt ein bisschen weniger Shit als das andere. Du musst dir nur das Opening von dieser Highschool-Show anschauen von Attack on Titan und allein das ist schon so lustig. Ich hab's mal jetzt eingeschickt. Ja. Vielleicht mal reinschauen. Es ist auf jeden Fall ziemlich meta, weil es einfach self-aware ist und weiß, dass Attack on Titan teilweise absolut bescheuert, overdramatisch wird und halt, ja. Das macht es halt dann auch. Und zum Beispiel die Titans, wenn die angreifen, dann wollen die nicht essen, sondern die wollen dann ihr Mittagessen klauen. Ja. Ja, und dann, weißt du, dann essen sie denen so nehmen die denen so die Brotdosen weg und essen deren ihr Essen und dann schreit er, ich töte euch. Ich werde euch vertreiben. Oder irgend so ein Kack. Also, und dann rennt er wirklich so wie in der Anime-Szene, wirklich in derselben Pose und im selben Kamerawinkel so auf den Titan zu mit seinem Besen. Also, teilweise kommen sie dann auch so, Essen, was ist eigentlich mit dir? Keine Ahnung, aber ich will die Titans vertreiben. Ja, das ist so gut. Ja, wenn ich mal reinschauen, das klingt gut genug. Ja, ansonsten ist die Season sowieso wie die zwei davor relativ schwach. Wie ich das sehe. Also ich muss ehrlich sagen, von dem, was ich mir jetzt schon auf die Liste geklatscht habe, ich meine, ich kann nur sagen, was bisher wirklich interessant aussieht, aber beispielsweise, worauf ich mich auf jeden Fall freue, mir anzuschauen, das ist die neue Gatchaman Crowds, das ist Noragami, was habe ich mir noch so rausgesucht, das müsste ich selber mal eben nachschauen. Wenn du es noch nicht aufgeschrieben hast, musst du dir unbedingt Osomatsu-san auf deine Plan to Watch Liste setzen. Wollte ich auch sagen. Mobile Suit Gundam und natürlich die neue Yuri Yuri. Natürlich. aber ich weiß nicht, ob wir den wirklich so doll empfehlen können, weil ich weiß nicht, ob er alle Referenzen auch wirklich checkt, weil ich weiß ja nicht, wie viel du so in Anime-Communities rumhängst. Vielleicht nicht so viel wie wir. Weil teilweise sind dann wirklich wir reden gerade über, wie heißt es? Osomatsu-san. Osomatsu-san, ja. Das ist eine Wiedergeburt von einem 60er-Jahre-Anime, also Comedy-Anime. Und die kommen halt so in der ersten Episode so rein, so, okay, wir kriegen wieder einen neuen Anime. Was machen wir, damit wir den heutigen Zuschauern irgendwie was bieten können? Und dann versuchen die halt einfach irgendwie die ganze Zeit einen auf andere Anime zu machen. Fangen dann an mit diesem Fujoshi Bait Yaoi-Charakterdesign Anime-Sänger. Tatsächlich. Und dann gehen sie so rüber von Sport-Anime. Sport-Anime. Referenzieren sie dann Attack on Titan. Ja, Love Live kommt dann, wo ich ja auch dann hier in Skype den Screenshot geschickt hatte. Ja, und aber Love Live wird sowieso aktuell von wirklich jeder Show auch verarscht. Ich habe letztens, was auch irgendwo unter meine Guilty Pleasures zählt, ich bin ja einigermaßen Fan von Hayore. Und das ist auch aufgrund dessen, weil die Show einfach wirklich eigentlich keinen eigenen Charakter hat, sondern eigentlich nur andere Shows verarscht. Ja, okay, aber Die haben ja jetzt auch einfach Love Live in der letzten OVA, die sie gemacht haben, einfach komplett durch den Dreck gezogen, was super lustig ist. Ja, ich denke, bei Osomatsu-san war das jetzt allerdings nur die erste Folge. Die haben halt wirklich komplett alles, was modern beliebt ist, einfach alles, den gesamten Shit haben die einfach durch den Fleischdreher gezogen für eine Episode lang. Und am Ende haben die halt dann irgendwie so gesagt, okay, wir haben jetzt für 10 Jahre lang versucht, andere Animes zu parodieren, ich glaube, wir gehen jetzt einfach auf und machen unser eigenes Ding. Und dann sind sie nämlich schon, weil am Anfang der Folge sind sie noch Kinder, weil in der originalen 60er-Jahre-Show, die schwarz-weiß ist auch am Anfang schwarz-weiß in dieser Version dann gewesen, sind sie halt Kinder und dann innerhalb der ersten Folge werden sie halt Teenager. Und ich nehme mal an, da wird jetzt einfach, es wird höchstwahrscheinlich immer noch parodiemäßig sein, aber halt wird auch bestimmt seine eigene Comedy haben. Stelle ich mir so in der Hinsicht wie... Ich hoffe auf ein neues Nichi Bros, aber ich denke mal nicht, dass es in der Hinsicht sein wird. Aber es war auf jeden Fall fucking lustig. Ich habe noch nicht wenn so viel gelacht Humor bei einem Anime. Wenn der Humor so bleibt, dann kann es auf jeden Fall Anime of the Season werden. Also für mich ist es schon Anime of the Season, weil das war die erste einzige Folge, wo ich mir so dachte, fuck yeah, ich habe viel Spaß. So ist es vorbei, Lebens. Ich will mehr. Ja, das war das erste Anime dieses Season, wo ich mir dachte, ich will mehr. Was ich mich, von den Season, von wegen, es gibt sehr viele Shows, die auch einfach interessant aussehen, die ich so noch nicht gehört habe, aber die einfach schon von der Ästhetik oder von der Idee relativ cool waren. Und das nicht auf dieser Kekai-Sensen-Art, sondern... Ja, genau. Was der auch geendet hat jetzt. Was eine Show ist, die ich vom ersten Blick sehr, sehr interessant fand. Und ehrlich gesagt, über die Show bin ich auch auf Akuno Hana angekommen, weil es auch Rotoscoping betreibt. Das ist Kobabon. Diese Season hier? Mhm. Ah, Kobabon, das ist so ein Horror-Ding. Ja, ja, exakt. Aber das Ding ist fucking weird. Ich habe mir die erste Folge angeschaut, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich schon die erste Folge war oder nicht nur so ein Teaser oder sonst was, weil die erste Folge ist einfach nur 3 Minuten lang und ist einfach... Ja, das ist eine Short-Serie. Ringo-Teaser, aber... Es gibt so Anime, die sind immer 3 Minuten lang und da wird auch keine andere Folge länger sein, leider. Deswegen habe ich die nicht angefangen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei Coverbond genauso sein wird, weil... Zumindest auf Anichart gelistet als eine Short-Series, das wird wahrscheinlich so bleiben. Weil das wäre extrem schade, weil das, ich meine, Coverbond, die erste Folge habe ich mir angeschaut und ich habe mir gedacht, das könnte echt mal endlich wieder ein Horror-Anime sein, der dich ein bisschen nach der Show noch ein bisschen verfolgt, weil das hatte ich in generell Japano-Medium hatte ich das bisher nur mit Ibizu. Also der Manga hat mich noch ein bisschen danach gepackt gehabt und das war faszinierend, ehrlich gesagt. Und ich habe mir gehofft, dass es endlich mal auch eine Anime-Serie genau das packt und habe ich mir gedacht, Coverbond mit Rotoscaping und so weiter, das könnte echt passen. In dem ganzen Schwachsinn und nö. Wenn es nur 3 Minuten sind, ich meine, was ist das? Das ist dann ein kurzer Schock und das war's. Deswegen habe ich es auch nicht angefangen. Weil ich habe, also Short plus Horror gleich Pooper meistens, falls ihr das gesehen habt. Das war ja. Nein, hör auf, dafür was zu reden. Yes. Ja, also das ist nicht so das, was man sein will, wenn man einen guten Anime haben will. Echt nicht. Und denn, noch irgendwas, was ihr gesehen habt? Ich gucke ja keine Airing. Noch nicht, okay. Was ich, nicht gesehen habe, aber die einzigen 2 weiteren Shows, die ich vom Aesthetic noch sehr, sehr interessant fand, das war einmal Heavy Object. Oh. Boah, oh nein. Also, ganz ich ehrlich. Ich hab's noch nicht geschaut. Ich fand's interessant, wo aussieht. Du's nee, nicht. Guck, ganz ehrlich, es heißt Heavy Object. Guck dir das Cover an. Es ist eine Light Novel. Ja. Also, jetzt überleg doch einfach mal eine Sekunde, oder? Es kann doch nichts Gutes dabei rauskommen. Einen gigantischen Bogen des Home. Ja, mach ein, also nicht mal mit einem Stock anfassen. Ich kann dir gleich noch eine First Impressions zu Heavy Object schicken. Das ist, so gut. Okay. Das ist der Hammer. Bori ist momentan auf seinem Höchstzug, kann man das sagen? Egal, wisst ihr, was ich meine. Indem er einfach First Impressions macht zu den neuen Seasons. Das ist einfach so fucking lustig. Der kann diese Light Novel Adaptation einfach so gut auseinanderreißen. Und ich meine, der muss noch nicht mal großartig das analysieren. Ich meine, das ist einfach offensichtlich ein großer Haufen stinkender Scheiße. Und das, weil es einfach Airing ist, ist es ein frischer, stinkender Haufen Scheiße. Das ist nicht gut, weil die zweite Folge, die zweite Serie, die ich noch ganz interessant fand, das war Sakuraku-san. Sakuraku-san? Ja, no Hashimoto, ni wa Shitai ga Umateru. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie, das sieht mir nach Rom-Com irgendwie ein bisschen auch mit aus, so mit Mystery-Anteilen. Ja, aber heißt ja nicht, dass das gerade schlecht sein muss. Ja, ich mache auch Yoka, also. Ja, also es ist immer so eine Sache, wenn ich Rom-Coms gucke, dann möchte ich irgendwie so ein extra Element haben, wie was ich bei Tasugare oder wie bei, wie hieß es, Natsu no Kanojo Exisse oder sowas, wo du halt eine Rom-Com hast mit irgendwas dazu und mal gucken, wie es ist, wie die Reaktionen danach sind. Vielleicht ist es ganz okay, vielleicht ist es auch shit, aber von der Idee her finde ich es eigentlich ganz interessant. Was ich natürlich noch hatte, war dieses, wie hieß das, Revolutio irgendwas, bla. Concrete Revolution. Ich kann ihren Namen nicht mehr merken und aussprechen, das ist ja... Revolution ohne Ende. Die wichtigste Show habe ich sowieso vergessen mit Diabolik Lovers, lol. Oh, awesome, komm. Das, nee, der sucht's kein Shit, nicht. Das wird mir letztens, ich habe ja auch so eine Skype-Gruppe, die einfach nur dafür da ist, dass man ein bisschen spammt und hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Dass unsere Skype-Gruppe zum Beispiel nicht macht. Nein. Ja, natürlich nicht. Wir haben uns einmal wirklich verloren jetzt gerade eben im Spam. Ja. Situation, aber die Gruppe ist halt wirklich shit. Ich meine, deren aktueller Titel ist Riot Version Craigasm. Naja. Also in der Gruppe, der ich bin, meine Hauptgruppe sozusagen, heißt gerade Police State. Also, das ist auch interessant. Du musst dir vorstellen, zwischen Riot und zwischen Version ist halt dann immer noch von wegen das Meld-Symbol, weil da die ganze Zeit Gachibuchi-Shit gepostet wird. Aber, naja. Oh boy. Nee, ich hab vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Ja, Revolutio sieht auf jeden Fall geil aus. Also vom Concept Art so. Das ist cool. Ja, an sich hat das auch ziemlich interessante Ansätze. Fragt sich jetzt nur, ob das jetzt halt irgendwie von Gleisen runterkommt und irgendwie einfach nur noch halt random ist, for the sake of random. Ja, die Frage ist, ob es Style over Substance wird oder ob es wirklich auch irgendwie Inhalt hat. Ich hoffe mal, es wird es nicht. Ich habe noch Hoffnung. Ich meine, das ist schon was man nicht von den meisten Shows behaupten kann, bei denen ich erst sehr viel gesehen habe. Selbst wenn Style over Substance ist, ist es immer noch ein geiler Style. Also ja, damit kann ich auch leben. Also nichts, was man droppen würde, sag ich mal bisher. Jo. Aber sonst, naja, ja. Eher mäßig bis schlecht. Ja, also ich glaube, wenn es schlimm wird, dann knapp unter. Es ist erst eine Episode raus, also. Mal eine andere Frage. Von denen von euch, die sich letzte Season komplett angetan haben, weil ich habe mir 2, 3 Shows angeschaut und habe es dann einfach komplett. Hab die Hoffnung komplett aufgegeben. Hat einer von euch Charlotte geschaut? Nein, das war die eine Show, die wirklich so grauenvoll, ob es wirklich so grauenvoll ist wie das. Ja. Ja, interessanterweise ist Charlotte der Anime, über den am meisten geredet wird den Foren, wo ich unterwegs bin, und es hat auch erstaunlich hohe Absätze. Ja, genau. Weil aber es soll ein absolutes Trainwreck sein. Das ist nämlich genau das gleiche, was ich gelesen habe, von wegen, dass Charlotte entweder verdammt gut oder absolut grauenvoll ist. Und die Sachen, die ich mir auf YouTube ich habe mir so einzelne Sequenzen von Charlotte auf YouTube angeschaut und die waren so cringeworthy, das ging gar nicht mehr. Und deswegen, ich habe halt auch noch keine Ahnung, was diese Show eigentlich ist. Vor allem, wenn ihr jetzt wieder mit Schockfaktor anfängt. Schockfaktor, Cringefest. Aber auch gar nicht so der Show. Ich glaube, das sind so die besten 2 Wörter. Zeitverschwendung. Ja, 3 Wörter. Ja, aber halt Watamote mit noch mehr Edginess und toten Charakteren. Das geht. Ja, und Blut. Okay. Ja, Verkaufszahlen, wenn ich es richtig sehe, 9.000 pro Folge. Wir wissen alle, dass die Japaner keinen Geschmack haben. Also das ist schon, naja, Overlord hat 10.000 pro und Kaikai Sensen hat 17.000 pro Volume. Wie gesagt. Japan und was ist auf Platz 1, ne? Was? Mit 46.000 dieses Jahr. Ja? Nonon Biyoshi, bitte. Nein. Utano Princess Summer. Was ist? Uta, No Princess Summer ist auf Platz 1 mit 46.000 verkauften Einheiten pro Volume. Klingt durchschnittlich. Nach einem Meisterwerk. Und The Idol Master ist auf Platz 2 mit 31.000. Yo, wundert's dich? Ich meine, schau dir mal Kankoll an. Please stop. Okay. Apropos, der Kantai Collection Anime, wie hat der eigentlich seine Verkaufszahlen hinbekommen? Ich kann mir vorstellen, das Ding ist ziemlich eingeschlagen, oder? Ja, Kankoll meinst du, oder? Ich meine, das Ding war ja praktisch einfach nur ein einziges Marketing-Ding, genauso wie der Sonico-Anime, nur dass Kantai Collection sich halbwegs ernst genommen hat. Was? Kantai das, hat... War das nicht... Das war doch einfach nur eine Moe-Show. Ja, richtig. Ja, aber also. hast du mal den Super Sonico-Anime geschaut? Nein, danke. Das ist einfach eine Edgy-Show. Super Sonico, wenn es denn das wäre. Sheesh, Super Sonico ist noch so viel weniger. Das ist ein einziges Werbeplakat und da hört's auf. Ja, ja. Aber was erwartet man auch schon davon, wenn ein Werbeplakat ein Anime bekommt? Also kann, wolltest du jetzt wissen, wie viel die verkauft haben, oder? Ja. 18.000 pro Volume. Ja. Also auf Platz 3. Ja, war zu erwarten, wie gesagt, kann der Collection. Also definitiv zu viel. Ich weiß nicht, ich kenne den Anime noch nicht mal. Leck. Jetzt musst du nochmal wiederholen. Ich hab gemeint, ja, was denkst du denn? Es ist eine Adaptation von einem Browser-Game. Ja. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Jo. Ja, ich hab ihn noch nicht mehr gekannt. Keine Ahnung, warum wir das jetzt hier erwähnen. Achso, ja, einfach. Arsen, warum erwähnst du sowas? Kanta Collection, weil mich gewundert hat, was die verkauft haben. Ja, keine Ahnung. Lustigerweise habe ich das auch in meinem Studium gesehen, dass das jemand gespielt hatte in einer Vorlesung. Die haben echt eine Menge interessante Games, die sie da gespielt haben. So, die hör ich zu. Und der hat es in Japanisch gespielt, also ich frage mich, was da abgeht. Okay, gehen wir mal wieder auf gute Anime rüber. Solange du niemanden siehst in deinem Saal, der Hatsune Miku Diva Second Show oder so ein Schwachsinn spielt, oder das hat mich letztens eben mal im Abiturkurs gefunden. Das sind genug Leute gewesen, die hatten Super Sonico und Hatsune Miku Hintergrundbilder auf ihren Laptops. Also. Oh. Und einer ist mit einem Hatsune Miku T-Shirt rumgelaufen, einer mit einem Brownie-Shirt und ja. Sind das die Studenten von heute? Ja, das sind die Informatikstudenten von heute, oh, sag ich mal. Fuck. Ich sag mal, die Wirtschaftsstudenten sahen ein bisschen anders aus. Wir steuern auf eine sehr, sehr dunkle Zukunft zu. Vielleicht sind wir schon in der dunklen Zukunft, wer weiß. Ja, sind wir die dunkle Zukunft. Nun denn. Leck. Auch wenn es geleckt hat, Speak zensiert erstmal Arsen, das ist doch sehr schön. Ja. Der, wahrscheinlich wollte Arsen wieder irgendwas über Light Novels erzählen, über Visual Novels erzählen. Ja, oder sagen, dass sie gut sind. Das ich habe gemeint, das ist unsere Zuschauerbasis, also von denen her. Wow, also das ist jetzt wird's beleidigend. Ich weiß nicht, also von wegen Handzeichen in den Kommentaren, wenn ihr ein Brownie-Shirt zu Hause habt. Dann wird er erstmal gebannt. Nein. Dann wird er erstmal ein Kommentar gekommen. Wenn sich wirklich 2-3 Leute finden, die sich da rein baiten lassen, von wegen, dass sie sagen, hier, My Little Pony ist auch eine so gute Show, don't hate, dann wird das eine extrem lustige Kommentarsektion dieses Mal. Nein, bitte, nein, danke. Darauf kann ich gerne verzichten. Aber ihr seid freie Menschen, ihr könnt natürlich kommentieren, was ihr wollt. Ja. Hauptsache, das Video erscheint höher auf der Suchbalken, wenn man danach sucht halt. Genau. Ja, es ist egal, ob euch gefällt. Wenn wir richtig jetzt auf den Clickbait-Kram runtergehen, dann packt es jetzt als Caps-Lock-YouTube-Titel rein, MLP in Shingeki no Kyojin, Light Novel Adaptation, Fragezeichen, und packst rein. Oder nee, schreib einfach, ist Attack on Titan scheiße? Voll random, lol, alles in Caps. Ja, und dann packst du als Thumbnail Aaron mit einem Brony-Shirt rein. Nee, pack einfach Aaron mit Tits rein, hast du gleich alles an einem Bild. Der hat mit Super Sonico gemacht, irgendwie sowas, ja. Ja, sorry, aber das ist nicht so ganz mein Gebiet, so was ich bediene. Dafür gibt es andere Kanäle, die weitreichend bekannt sind. Okay, Anime. ich und Markus haben in letzter Zeit das Ghost in the Franchise sozusagen. Ghost in the Shell Franchise haben wir marathoniert, sag ich mal. Also wir haben mit dem ersten Film angefangen. Ich habe den ersten Film dann halt zweimal geschaut mit ihm zusammen. Also ich habe ihn schon vorher gesehen halt. Du hast ihn noch ein zweites Mal geschaut, ja, und ich ihn zum ersten Mal. Das Original, ne? Nicht die 2.0. Ja. Ja, das Original. Ich hatte 2.0 zuerst wollten gesehen. Wir nicht haben. Ja, ich hatte 2.0 zuerst gesehen, weil ich dachte, oh, das ist einfach die neue Version vom älteren Movie, aber ja, da schaut man sich, glaube ich, besser die ältere Version an. Ja, das CGI ist fürchterlich teilweise. Ja. Also, das war ein fragwürdiges Update, sag ich mal. Würde ja aber minus 0,5 nennen. Sind da wirklich auch neue Szenen drin, so wie es draufsteht? Das war schöne Produktverarsche. Das ist eigentlich, nein. Also ich, nichts an, dass vielleicht ich mich zumindest erinnern kann. Vielleicht hast du bei der DVD dann so tolle neue Behind-the-Scenes-Videos oder so. Ja. Blu-ray, aber Blu-ray. Da stand drauf irgendwas von wegen, ja, es gibt neue Szenen, mit 50 neuen Szenen oder sowas. Ja. Also Kamerashots. Mit 50 neuen Frames. Jetzt. Ja. Warte mal, ich hol schnell die DVD, da kann ich den Klappentext vorlesen. Zwischendurch, hat einer von euch Dark Captain Black gesehen? Nein. No. Weil das, ich habe letztens, die meisten Serien, die ich heutzutage schaue, finde ich tatsächlich über so einen Schwachsinn wie AMV aus. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich peinlich. Aber ich habe mir letztens ein bisschen was zu Dark Captain Black angeschaut. Und das Ding sah eigentlich extrem interessant aus. Dark Captain Black ist es nicht. Ja, Dark Captain Black. Oberbewertet, also wirklich, das ist, ich fand es stinklangweilig. Es ist ungefähr so, keine Ahnung, spannend wie Batman oder so, weil auch der Hauptcharakter genauso mies-cremig die ganze Zeit drauf ist. Oh, I've never wanted this. Ja, but I'm the hero that this Japanese city deserves. Hier, der Klappentext ist unglaublich geil, was Marketing angeht. Knapp 50 Szenen wurden neu gestaltet und teilweise durch imposante 3D-Computer-Animationen ersetzt. Oh, ja. Allein, dass das als bewerbendes Element draufsteht. Sagen also schon, dass sie ihn schlechter gemacht haben. Ja, meinst also das... Ja? Das ist auch was so, da stand ich vorm Regal und dachte ich, ey, nimmst du das jetzt, oder? Aber es ist imposant. Ja. Imposant. Ja. Du kriegst den Sand in den Po, nur durch dieses tolle 3D. ja. Witze für 10-Jährige beiseite. Was halt die Filme an sich angeht, der erste ist wirklich ein Meilenstein für Anime, habe ich glaube ich schon mehrmals irgendwo überall gesagt, aber ich kann es nicht genug sagen. Das muss man einfach schauen. Wenn man sagt, oh, ich mag Anime, muss Ghost in the Shell schauen. Mindestens mal den ersten Film. Weil allein schon, wenn man nicht an der Story... Serie. Und wenn man den allein zweiten Film. Ja, an sich solltet ihr alles schauen, außer vielleicht Arise. Aber der erste Film ist halt einfach so bedeutend. Und wenn man schon die Charaktere und die Story nicht mag, dann ist allein schon entweder das Philosophische dahinter ist grandios oder auch hier und einfach nur das Aussehen des Films, wo einfach so viel Detail darin steckt, in den Hintergründen und die gesamte Atmosphäre, da gibt es wirklich so eine 2-Minuten-Szene, die einfach nur den der Stadt einfach zeigt und wie die gesamte Stadt halt aussieht, mit ultra guter Musik im Hintergrund, während einfach der Hauptcharakter dadurch schwimmt mit dem Boot. Und das ist einfach super gemacht, was Directing und was eigentlich alles angeht. Macht der Film eigentlich alles richtig, wirklich. Naja, ich fand es auf jeden Fall eine halbe Stunde zu kurz, weil einfach die Charaktere und die Welt zu schnell eingeführt werden und da hätte man meiner Meinung nach mehr. Ja, aber der Kritikpunkt bleibt. Dafür ist die Serie da. Darauf wollte ich jetzt kommen. Okay. Aber der zweite Film ist auch gut, aber nicht aber so irgendwie gut. Ein bisschen kryptisch in seiner Aussage. Ja, noch kryptischer als der erste und gleichzeitig auch noch sehr, sehr, sehr viel 3D. Die haben fast komplette Hintergründe einfach komplett in 3D gemacht und nur die Charaktere sind in 2D. Und ich meine, es ist hat Film auf Filmbudget, es sieht halbwegs anständig aus, wenn man sich dran gewöhnt, aber ich hätte lieber den Detailgrad des ersten Films wieder lieber gehabt, als irgendwelche späte 90er Jahre, frühe 2000er Jahre, je nachdem wann er rauskam, 3D-Effekte. CG ist nie gut eigentlich, aber. Ja, es sei denn, es ist komplett in CG, aber dann auch wirklich ja. So halt, keine Ahnung, Pixar, die CG, weil es wirklich einfach nur. Ja, oder sowas wie der Final Fantasy-Film oder so, das geht auch noch, klar. Ich meine, Advent Children. Ja, der war imposant. Da könnten die es auch hinten drauf schreiben, dass es imposant ist. Ja, oder einfach vorne ganz fett drauf, so. Kritiker XYZ imposant. Okay. Ja, was wollte ich noch sagen? Aber genau, ging das nur mir so oder fand ich auch, dass es teilweise so die Szenen so abgegrenzt waren? Okay, jetzt ist Philosophie-Time, so, jetzt müssen wir darüber reden, was ist Leben und wann ist der Mensch ein Mensch und so weiter. Oder ich fand, also die Szene da, wo sie tauchen geht, der Major, ja, die fand ich, das war so Forced Philosophy, so, das war für mich nicht, naja, das war, komm jetzt, das war so, hey, wie ich war jetzt gerade tauchen und jetzt mache ich mir an Gedanken über das Leben. Einfach nur so, um zu zeigen, dass auch Cyborgs Hobbys haben können und sonst was, weil es wurde ja auch gesagt, ja, die ist zwar ein Cyborg, aber hat trotzdem menschliche Eigenschaften. Ja, das Ganze. Menschen wollen ja auch einfach irgendwas machen, um sich selbst zu unterhalten und das ist im Prinzip dasselbe. Ich meine, wenn es eine Serie wäre und die würde jetzt jede Folge einmal schwimmen gehen und dann so in der 24. von 930 Folgen hätte sie dann einmal drüber nachgedacht, dann hättest du wahrscheinlich das nicht erwähnt als Mangel, aber. Ja, aber es ist halt einfach. Für mich geht der philosophische Gedanke, der dann vom Major ausgedrückt wird, einfach nicht nachvollziehbar aus der Szene heraus. So, das ist so mein Kritikpunkt. Ja, das ist aber sehr subjektiv, ich weiß nicht. Ich fand die Szene eigentlich ziemlich gut, weil es war einfach, ich finde, es ist ziemlich gut implied, dass, ich meine, fucking, sorry, ihr versteht mich eh. Wir müssen das mit dem Trinken machen, jedes Mal, wenn du einen Anglizismus benutzt, einen kurzen oder sowas. Es ist, könnte mir irgendjemand ein deutsches Wort drauf sagen, fällt kein sein, implied. Impliziert? Impliziert, ja. Das versteht auch keiner. Es ist aber das deutsche Wort. Es wird angedeutet, genau. Angedeutet, perfekt, danke. Benutzt aber auch echt kein Schwein. Es wird angedeutet, dass die halt da öfters schwimmen geht. Und der hatte ja gefragt, so, warum gehst du nicht schwimmen, blablabla. Ja, es wird ja auch gesagt, das ist ihr Hobby im Prinzip. Ja, sie macht es öfters. Das heißt, man weiß, sie hat es schon öfters gemacht. Und erst jetzt fängt sie wirklich darüber an, so nachzudenken, nachdem man sie gefragt hat, warum sie das eigentlich so gern macht. So, und dann fängt sie halt dran, darüber nachzudenken und dann wird es halt philosophisch. Und das dahingegen, wenn man halt so die Szene halt out of context nimmt, könnte sie vielleicht etwas pretentious sein. Aber ich finde, im Kontext des Filmes ist es eigentlich ziemlich überragend gemacht worden. Ja, okay, das ist jetzt halt wahrscheinlich wirklich so subjektive Wahrnehmung. Aber ich frage mich auch echt, was für gute Anime siehst du. Weißt du, du tust so wirklich meine Lieblings-Anime kritisieren, die wirklich auch in der Elitist-Community also, als Meisterwerke angesehen werden. Da frage ich mich so, was sind überhaupt dein Lieblings-Anime? Mushishi und Shinsekai Yori sind so die, also ja, wenn ich meine Top-Anime-Liste machen würde, wäre wahrscheinlich nur Mushishi und Shinsekai Yori, die wirklich fest darin drin sind. Aber das Lustige ist, Shinsekai Yori ist, das hat ja wirklich komplett objektive Flaws teilweise, weil einfach die Charaktere sind wie durchgeweichte Butterbrote. Aber ich kann das soweit entschuldigen, dass das Ganze ja rein aus der Sicht von Saki erzählt wird. Und somit du den Blick von Saki auf die Charaktere hast. Und, das ist eine Vermutung, das ist kein Fakt. Wieso? Ist das, na klar, das ist Fakt, dass auch rein aus Saki erzählt wird. Das wird rein aus Saki erzählt. Wann wurde das erwähnt? Das ist ein Rückblick von Saki. Ja, Saki erzählt die Geschichte. Okay, ich muss aber auch sagen, ich habe den Anime vor ein paar Jahren gesehen. Also ja, du hast einfach nicht aufgepasst, Junge. Ja, das kriegt man doch mit. Entschuldigen. Wie lange ist es her bei dir und wie lange ist es bei mir her? Ich glaube, da wird ein großer Unterschied sein. Aber, wir können das die nächste Woche noch machen. Aber ich sag mal, das ist ein ziemlich... Ich Kajori auch durch habe. Ja, nächste Woche von wegen. Du brauchst noch 3 Jahre. Wolltest du das nicht schon vor 5 Wochen oder so schauen? Nein. Ganz kurz. Okay. Wir spoilern dir das jetzt wirklich, wenn du das nicht mal langsam fertig kriegst, Junge. Dann kannst du sehen, was du da für einen Spaß mit hast. Was soll ich nur tun? Verdammt. Ich sag mal, es ist nicht gerade jetzt unpeinlich gewesen, dass ich das vergessen habe, aber es ist jetzt nicht das wichtigste Detail der gesamten Serie, oder? Nein, aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass die Charaktere gut sind, aber ich kann es nachvollziehen, ich kann es soweit entschuldigen oder ignorieren, weil es schlicht und ergreifend der Blick von Saki auf diese Geschichte ist und du den nur diesen Blick verfolgst und insofern ist es tolerierbar und wenn ich jetzt in Fanboy-Modus wechseln würde, würde ich sagen, das ist so geplant, weil das nämlich damit unterstreichen soll, dass das aus der Sicht von Saki erzählt wird. Also, ich sag mal nicht, dass man da, dass ich sagen würde, also ich würde niemals sagen, dass Shin Segawa ein schlechter Anime ist, das ist ein ziemlich guter Anime und der ist auch mein Favorites, aber der ist halt in den Favorites neben Berserk und Ghost in the Shell und so weiter. Ja, Berserk würde ich auch nicht schlecht reden. Ich sag ja auch, dass Berserk gut ist, aber es ist ja, aber einfach nicht mein Geschmack. Und auch Berserk hat für mich offensichtlich also objektive Kritikpunkte. Also, sorry, aber ich habe das bei Twitter erwähnt. Da liegt ein Typ beim Kampf auf dem Boden. Ja, aber was macht man als erstes in einem Kampf, in einem Krieg? Ich weiß das nicht mal mehr, weißt du, das ist sowas. Das ist überhaupt nicht unwichtig. Das führt zu der Szene im Wald, wo er die 100 Mann abschnetzelt. Ja, die fallen doch da runter, okay? Ja, die fallen da runter, warum weil die in die Ecke getrieben werden ein bisschen. Ey, also, der kämpft gegen den blauen Wal an. Diese Namen sind auch so unfassbar behindert. Ja, das hört sich aber auf Deutsch noch dämlicher an, weil es sind einfach die Blue Whales. Der Name ist trotzdem scheiße. Wir tragen dann auch noch alle so Rüstungen. Blauer Wal. Ja, da hat man richtig Angst auf dem Schlachtfeld, ja, wenn man hört, jetzt kommen die blauen Wale. Rennt weg, die blauen Wale kommen. Ja, egal. Ja, aber du kannst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass das irgendwo zu entschulden wäre, wenn du sagst, der ist ein Mann, der auf dem Boden liegt, offensichtlich nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Warte mal, dann ist doch vom Gegner. Dann ist doch das Erste, was du machst, ihn zu töten, oder? Oder weil zumindest kampfunfähig zu machen. Ich habe auch vielleicht ein bisschen so vermutet, vielleicht meinst du den einen Typen, der immer so die großen Töne spuckt. Ja, das ist ja der. Ja, das war einfach ein Witzcharakter sozusagen. Der ist trotzdem... Das war ein Comic-Relief-Charakter. Der war einfach total dämlich und man sollte einfach über den lachen, jedes Mal, wenn er in der Szene war. Das war einfach eine Witzfigur. Ja, deswegen muss er trotzdem in der Szene sterben. Und vor allem, wenn daraus dann sich mehr entwickelt, dann kann ich das nicht entschuldigen, dass der da überlebt. Es ist Kritik auf übertrieben hohem Niveau. Okay. Können wir uns darauf einigen? Es ist Kritik, die man nur anbringen kann, weil das alles andere an Berserk sehr gut ist. Weißt du, das Lustige daran ist auch noch, ich habe Berserk auf Englisch geguckt und Synchronsprecher ist der heutige Eggman aus der Sonic-Franchise. Also da kann man schon irgendwie erkennen, dass man diesen Charakter jetzt nicht unbedingt ernst nehmen muss. Also sein Synchronsprecher. Es ist wirklich einfach nur ein Witzcharakter gewesen. Und ich weiß, man kann da auch Kritikpunkte ranwenden, aber der war auch... Der war vielleicht für eine großartige Sache war der irgendwie wichtig. Ansonsten war einfach nur eine Witzfigur. Also, sobald ich mich recht erinnere, kannst du natürlich mir jetzt irgendwas noch nennen. Aber ich glaube nicht, dass er großartig relevant war. Nein, war er nicht. Der wird doch umgebracht dann am Ende, oder? In den Filmen hat er noch in Anführungszeichen wichtige Rolle. Ja, die Filme sind auch scheiße. Die sollte man nicht schauen. Ja. Das ist korrekt. Ja, also. Und Ghost in the Shell, also es ist ja so. Ich mag auch Ghost in the Shell im Sinne von, es ist ein guter Anime, aber er hat mich halt einfach persönlich nicht geflasht, so wie es zum Beispiel Shinsei Kayori oder Mushishi gemacht haben, weil das waren einfach Animes, die mich wirklich geprägt haben. Nein, ja, okay. Die haben mich einfach geprägt, also Shinsei Kayori mit der Art der Inszenierung, mit der Story, die so übertrieben geil ist und allein wie Gewalt dort einfach präsentiert wird, weil das war so, wenn mich jemand fragen würde, wie möchtest du Gewalt in Animes sehen, dann würde ich sagen, so wie in Shinsei Kayori es gemacht wird. Einfach konsequent und reduziert und pointiert sowas. Und Mushishi ist einfach, hat einfach so viele geile, kleine Folgen. Ich glaube, das Muster hier. Du willst einfach weniger haben. Also einfach, wenn etwas passiert, dann soll es so dezent wie möglich sein. Einfach subtil. Ja. Ja, oder? Wenn etwas subtil ist, ist es ja nicht unbedingt schlecht. Ja, das weiß ich. Meistens ist es dadurch ja besser. Ja, aber das heißt ja jetzt nicht, dass alles, was nicht extrem subtil ist, dann plötzlich deswegen schlechter ist. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Es ist subjektiv. Ja, ja. Andererseits, also nur um das vielleicht ein bisschen zu widerlegen, ich finde auch Black Lagoon übertrieben geil und ich finde Gurren Lagann übertrieben geil, aber beide würde ich nicht fest in meine Favorites packen. Ja, habe ich auch nicht. Aber das sind ja auch irgendwie so eine Art, die parodieren ja teilweise auch einfach Action dabei. Vor allem Gurren Lagann. Ja. Ja, Monologe würde ich noch. Wenn sie dann mit dem scheiß Boot in den Helikopter crashen. Ja, bei Black Lagoon. Den ersten Satz, der dann noch fällt von Rewe. Jesus Christ, ist Summer. Oh Mann. Ja, also beides. Was ist denn daran so schlimm, an der so lustig an der Szene? Ich meine, das was so hart over the top ist. Also von wegen. Also das passiert täglich, Mensch. Ja, verfolgst du keine Nachrichten? Schade, dass es nicht täglich passiert, das Leben. Es hat halt diesen lächerlich großartigen Hollywood-Blockbuster-Action-Logik. So 80er-Jahre-Flair auch. Ja, genau. Ja, Black Lagoon ist großartig. Ja. Ja, ich habe einfach, ich sag ja nicht, dass die Favorites-Anime von dir scheiße sind, bis auf Monster. Monster ist nicht mein Favorites. Ich nicht? Gut. Nein. Dann sag ich, das ist kein Favorite-Anime von dir. Ja, dann muss ich sagen, es ist nicht. wenn ich aber. Ihr solltet öfter bei euch wieder reinbringen. Das ist viel interessanter. Es ist einfach nur, wenn ich einen Anime in meinen Favorites habe und ihn so wirklich mit vollem Herzen als gut bezeichnen will, kann, möchte, dann muss der mich halt auch persönlich irgendwie beeinflussen oder prägen oder wie auch immer. Und das hat halt weder Ghost in the Shell noch, was ich, Berserk oder alle möglichen Animes gemacht, so bisher. Punkt. So, möchtet ihr vielleicht noch irgendwas erzählen, was ihr so geguckt habt oder so? Habt ihr irgendwo? Du hast noch gar nicht über Visual Novels geredet. Doch, hat er. Teilweise. Ja, ganz wenig. Dann wieder zwei, drei neue. Also. Du hattest ja auch die erste Folge von Owari Monogatari gesehen. Ja. Was? Aber ich meine, Monogatari langweilt mich manchmal, aber die erste Folge von Owari war ja, naja, etwas langgezogen. Ich meine, buchstäblich, es war zwei Folgen hintereinander. Es waren 50 Minuten in einer Zelle. In einem einzigen Raum. Ich meine, Monogatari hat meistens irgendwie mehr. Das ist ja so wie der Anfang von Blade. Ich glaube. Ja, ich schon. Das Ding ist einfach, ich kann es nicht wirklich entschuldigen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch nicht wirklich langweilig. Trotz dessen, dass das so langgezogen war. Ich hab's komplett konkret durchgezogen und ich muss sagen, es hat mich immer noch unterhalten. Aber es war, ich sag mal, nicht einer der besten Szenen aus der Monogatari-Franchise. Ja, ich denke mal, das liegt allerdings größtenteils auch daran, weil sie jetzt Ogi damit ein bisschen andeuten wollen und schon so zwei, drei leichte Hints gedroppt haben, was jetzt eigentlich tatsächlich mit Ogi abgeht und was ich ja nicht spoilern werde. So, also bisher kommst du mir einfach so vor wie ein Mädchen, das gerne Detektiv spielt. Nee, da geht ein bisschen mehr schon ab mit der. Aber vor allem, was ist halt auch wichtig ist, Ogi, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob Ogi überhaupt ein Mädchen ist, weil so. Ja, öfter, in einer Szene war sie irgendwie ein Kerl, weiß ich noch. Genau. Fucking, what the fuck? Ja, Ogi wird ein bisschen mehrfach vorgestellt, aber das liegt auch daran, weil man keine bessere Antwort mehr hat, weil einfach Oshino abgehauen ist nach der ersten Staffel. Ja. Aber ja, ist ein bisschen seltsam. Vor allem, weil auch in der Monogatari Second Season angedeutet wurde, dass Ogi hinter dem ganzen Shit steckt, weswegen Hachikuri verschwunden ist. Und dass sie diejenige ist, die halt tatsächlich diese Apparitions einfach runterjagt und so Geschichten. Ah, das ist ein bisschen seltsam, aber naja. Naja, mal sehen, wie es wird. Es soll ja 12 Folgen oder was wir sehen, was ich werden. Ich hatte eigentlich mit 4 oder so gerechnet, weil die letzten Monogatari-Sachen waren auch nicht so lang. Also ich glaube, Hane Monogatari war einfach nur ein gesamtes riesiges Special. Ja, die haben ja sehr viele OVAs in Überbrang rausgebracht. Ja, genau. Sequels, Prequels, alles, was dazwischen so liegt. Ich könnte jetzt auch nicht mehr die gesamte Chronologie der Story, könnte ich den. Da habe ich mittlerweile selber den Überblick völlig verloren. Sind die überhaupt sehenswert? Ich frage Igeljäger. Meinst du jetzt Monogatari-Franchise oder meinst du die OVAs? Nein, Monogatari-Franchise habe ich Barke, Niese und Monogatari Second Season gesehen. Ja, dann hast du jetzt nur noch die OVAs vor dir. Und oder halt, hätte. Also ich überlege, ob ich mal angucke. Eigentlich habe ich keine Lust zu, ehrlich gesagt. Also okay, sagen wir mal so, wenn du sagst, ich habe so viel Zeugs gesehen und langsam verliere ich irgendwie die Lust darauf, dann schau besser nicht weiter, weil an sich geht's einfach genauso weiter wie immer. Also selbe System. Das hätte ich auch unterschrieben, hier. Ja, also Asan kann auch was empfehlen oder nicht empfehlen, selbst wenn er es liebt. Ja. Weil ich sagen würde, die OVAs würde ich ohnehin, für jemanden, der frisch an die Serie rangeht, würde ich sagen, dass er sich überhaupt erstmal, Gott, was war's, Hana Monogatari, war das mit dem Basketballspiel? Ja. Oder irre ich mich gerade in der OVA? Nee, dass ich Sachen wie Hana Monogatari, ich meine, das war das mit dem Basketballspiel. Ja, also wenn du die Lesbe meinst. Halt kann... Kanbaru halt, klar. Ja. Ich merke mir nicht nach Namen, ich merke einfach nur, oh, das ist der Charakter, der ist lesbisch. Das ist der Charakter, der ist ja eine Katze ist. Und das ist der Charakter. Ist ja auch der wichtigste Charaktereigenschaft. Nee, ich würde bei Monogatari generell empfehlen, dass die OVAs eher dafür da sind, jemanden in die Show zu easen, weil, sagen wir mal, die erste Staffel ist jetzt nicht optimal, die zweite Staffel ist alles. Es ist schwierig, Monogatari wirklich zu empfehlen. Ich muss ehrlich sagen, die zweite Staffel war noch am besten bisher. Ich habe eigentlich Monogatari. Zahnbürstenzähne. Nee, das ist Nise Mono. Nise ist ja die zweite. Achso, du meinst wortwörtlich. The Second Season. Ja, da musst du Second Season sagen. Dann benennen wir doch bitte das Ganze mit Zen Monogatari. Oh, shit. Was auch immer. Ja, Zen Monogatari. Ja, die fand ich auch am besten. Also, die hatte für mich die besten Ideen und es hatte auch die geilste. It's not dead, by the way. Aber ich glaube, wir können uns alle einigen, dass Nise Mono das Schlimmste bisher ist. Nee, ich fand ja tatsächlich Barke Monogatari. Ja, genau. Das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Was? Warum ich das nicht mochte. So, ja. Weil du keinen Geschmack hast. genau deswegen. Dafür, weil das ist immer noch ein Light Novel. Ja. Und alle Light Novel-Adaptionen sind schlecht. Vor allem Spice and Wolf. Nein, außer Kino Journey, NHK und Spice and Wolf. Oh, hast du gerade Spice and Wolf gedisst, aua. Spice and Wolf kann man dissen, aber nicht einfach nur für den Grund, dass es ein Light Novel ist. Ich glaube, da gibt es noch bessere Gründe. Die meisten Leute nicht wissen, weil die einfach es schon nicht sehen. Der einzige Grund, den ich nennen kann, da ich es noch nicht geschaut habe. Ja. Ich fand's, also was Atmosphäre angeht, fand ich es eigentlich ziemlich gut. Aber es ist halt storytechnisch teilweise extrem belanglos. Es ist halt auch, geht halt immer meistens um Arcs halt. Ja, es ist, halt. Ich würde es schon fast so in diese Feel-Good-Schiene schieben, wie es, wie Sachen wie Mushishi machen oder so, aber es ist halt wirklich, also ich fand es unterhaltend und es hat halt eine schöne Atmosphäre gehabt, aber naja, was Story angeht und ihr seid ja so Story-versessen, dann gibt's... Also, du sagst es, als wäre das was Schlechtes. Was die ja, ihr scheiß Elitist, immer diese Story ist so wichtig. Also, ich sag mal so, Spicewolf würde ich niemals jetzt mit eiserner Faust verteidigen, weil es ist jetzt nicht das Diebste und die Story ist auch wirklich nicht vorhanden, außer halt in den einzelnen Arcs. Und wenn man die Story beschreiben würde, dann würde sie aus Wirtschaftlichkeit und was weiß ich noch alles bestehen. Alles, was die meisten Leute eher nicht mögen. Ja, vor allem der einzige andere Anime, der sich damit irgendwie versehen hat, mit dem Tag von wegen Wirtschaftssimulator, Anime, bla. Das war, Ich weiß schon, was kommt. Nee, Das ja, mit, der Riesen, die, mit den Dämonen. Das Lustige ist, der existiert nur wegen der Popularität von Spice and Wolf. Das ist der einzige Grund. Ja. An sich ist das Konzept davon gestohlen schon fast. Es war deutlich schlechter, wenn du mich fragst. Ja, ich meine, die Show, das Pacing war komplett über alles verteilt. Die Charaktere waren grauenvoll, war schrecklich. Ja, bei Spice and Wolf ist es halt aber so, dass halt die Charaktere überdurchschnittlich sind zumindest. Die sind zumindest eine sympathische Kombination und die gleichen sich ziemlich gut aus. Und dadurch hat man dann halt ziemlich nette Szenen manchmal. Und dadurch kann man sich eigentlich schon fast den Anime ansehen. Wenn man einfach halt irgendwie so ein bisschen Slice of Life und gute Atmosphäre haben will im Mittelalter-Setting, dann ist man eigentlich mit Spice and Wolf ziemlich gut. Ja, wenn man aber nicht auf offene Enden steht, dann ist es vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Oh shit. Das Telefon klingelt gerade. Ja, das Telefon klingelt, hat er gesagt. das wollte ich noch sagen. Das offene Ende ist ein bisschen scheiße, aber daran muss man sich ja leider bei Animes gewöhnen. Das vor allem selten. Heutzutage, wo 90% eh nur noch für das Originalmaterial werben. Ja, und wo Romance-Shows nicht mehr mit einem Kuss enden. Oh, oh. Oh. Das fand ich ja so lustig bei Hayore. Wie gesagt, was auch eine der Shows ist, die ich legit einfach sehr, sehr lustig finde, aber auch größtenteils, weil sie sich einfach komplett die anderen Animes verarschen und einfach ganz genau wissen, dass sie sich nicht ernst nehmen können. Und die haben ja, das Einzige, was sie versucht haben, was ich wirklich irgendwo bematscht fand, ist, dass sie kläglich versucht haben, über zwei Staffeln eine Romance zwischen den beiden Hauptcharakteren aufzubauen. Und das ist wirklich schwierig in einer Show, die sich von vorne bis hinten absolut nicht ernst nimmt. Und die hat jetzt das Dilemma, dass sie jetzt eine OVA gemacht haben, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Die habe ich jetzt gestern geschaut, wo sie endlich eine halbwegs ernsthafte Atmosphäre dann geschafft haben aufzubauen. Von wegen, oh, weiblicher Lead verliert ihre Erinnerungen und die haben nur noch eine Stunde zusammen und bla bla bla. Und am Ende kommt dann doch der Kuss und Liebesgeständnis und ach und was weiß ich was. Und dann kommt der Plot-Twist. Dadurch, dass sie sich geküsst haben, hat er sie gerettet davor, dass sie ihr Gedächtnis verliert. Aber jetzt kam der Twist, wo ich praktisch mein Headset in die Ecke geschmissen habe. Von wegen, beide erinnern sich nicht mehr daran. Und wow. Da habe ich so gegen meine Wand geschlagen, so auf dem Thema, what the fuck, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt zeigt ihr einen Kuss und seid zu pussy, um dafür zu stehen. What warte the fuck? Mal, hast du gerade. Warte mal, worüber redest du gerade? Ich hatte gerade Telefonat. Ayurim, okay, hab schon gedacht. Weil wir waren nein. Okay. Aber wir haben gerade darüber geredet, von wegen über diese Open Ends. Von wegen, dass wir auch in einer Zeit, von wegen Anime schauen, wo in Romance-Shows nicht mal mehr ein Kuss gezeigt wird. Und dann habe ich Ayurim benannt, als einen, der sie sowieso nicht ernst nimmt und dass es dort unfassbar schwer ist, einen Romance aufzubauen. Und dass sie das in der letzten OVA versucht haben. Und dann kommt halt die Situation, dass die beiden halt, also der männliche und weibliche Lead gekidnappt werden. Und der Anime versucht dann halt so eine leichte, dramatische Atmosphäre aufzubauen. Du könntest sagen, es scheitert kläglich. Also es kommt dann halt dazu, dass sie sagt, ah, der weibliche Lied, sie verliert ihre Erinnerungen und Kräfte und sie wird als normaler Mensch leben. Und dann fängt sie halt an von wegen, auch wenn ich meine ganze Erinnerung verliere, ich werde nie meine Gefühle an dich vergessen. Oh. Das ist halt wirklich, ach, oh, Karies. Ja. Und es kommt dann halt über kurz oder lang dazu, dass halt auch der männliche Lead sagt, so nach 2,5 Staffeln, ja, eigentlich liebe ich dich auch. Und dann küsst sie sich und dann kommt der Plot-Twist. Dadurch, dass er sie geküsst hat, hat er sie davor gerettet, von wegen, dass sie ihre Erinnerung verliert. Psych, wir haben keine Romanze, von wegen, jetzt werden die nämlich beide einfach aus diesem Dungeon rausgeportet und keiner erinnert sich mehr dran, was passiert ist. Dann in den letzten paar Sekunden der Show zeigen sie dann doch nochmal, wie sie sich tatsächlich küsst. Yeah. Wow. Aber das war. Das war eine problematische OVA. Oh boy. Yeah. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Auch gut. Knapp über also oder so? Mehr sogar. Ja, okay. Keine Ahnung, wir haben irgendwann nach 15 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen. Wir könnten es jetzt beenden. An sich könnte das echt ohne Pause angehen, weil ich habe echt noch einige Anime in letzter Zeit gesehen. Ja, wir könnten... Wir könnten eine Pause machen oder wir könnten jetzt abmoderieren und dann können wir trotzdem weiter quatschen. Dann könnte ich sagen, haha, wir haben nach der Abmoderation noch weiter geredet. Wir können ja einfach schon gerade den zweiten Podcast aufnehmen. Ja, das wird sagen, oh, Psych, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute und wir sehen uns in den nächsten 2 Wochen und dann nehmen wir schon ganz böse den nächsten Podcast auf und dann hast du mehr Videomaterial und die Zuschauer werden es dir herausfinden, weil du mich jetzt rausschneidest. Oh, ich glaube, ich bin zu faul, das rauszuschneiden. Ich glaube, ich lasse das drin. Das ist gut. Ich setze auf Transparenz. Ich glaube, das Einzige, was wirklich wichtig wäre, wäre Berserk, da wo ich sage, dass irgendwie was passiert am Ende, also die schönen Tiergeräusche drüber zu setzen. Wiederhole es am besten nicht nochmal, weil ich habe das von wirklich nicht mitbekommen. Gut. Ich brauche eine kurze Pause. Ihr könnt derweil ja weiter über mich lästern oder sowas. Keine Ahnung. Das ist casual. Wollen wir nicht einfach generell gerade mal eine 5-Minuten-Pause machen, dann nehmen wir einfach noch einen Ticken weiter auf, weil ich meine, ich sehe keinen Grund, wieso wir jetzt hier gerade aufhören sollten, wenn wir sowieso noch am Quatschen sind. Ja, klar, wir können. Wie lange soll die Pause sein? Ach, fünf Minuten oder so. Ja, keine Ahnung. Weil die Sache ist die, dann kannst du es auch legit eigentlich in den Zweiteiler machen, wenn es jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt nochmal so lange auf und ich meine, die Chance besteht ganz gut. Dann würde ich sagen, dass du das einfach in den Zweiteiler machst, dann hast du immer noch deinen Content. Zuschauer haben ein bisschen was sie in der Pause machen können, bevor du dann weiter hochlädst oder bis wir die nächste Show machen. Passt dann eigentlich ganz gut, oder? Ja. Aber dann Das können wir auch theoretisch öfter machen. Oder ich bin faul und ich mache einen 4-Stunden-Podcast, den ich hochlade. Ja, oder so. Nee, das, aber das macht ja keinen Sinn, weil wir könnten jetzt einfach sagen, wenn du jetzt sowieso ja. noch 3 Wochen machst, dass wir dann einfach einen Zweiteiler machen und dann einen Tag einfach wirklich lange aufnehmen. Hey, ja. Ich bin dann kurz AFK, ich gehe aufs Klo und mir einen Kaffee machen. Bis gleich. Ja, dann bis okay. gleich. Bis gleich. Genau, gleich wieder. Coffee time. Obwohl, jetzt will ich über Tee. Wir sind aus der Pause zurück. Und damit wird der Titel noch geiler, den ich mir ausgesucht habe, den Post-Pause-Podcast. Jetzt der zweite Teil und wir machen weiter wie vorher. Wir sind quasi off-topic im Sinne von on-topic oder andersrum. Jedenfalls werden wir sinnlos über irgendwelche Anime reden und Igeljäger hat noch gesagt, er hat noch einige Animes offen, die er letzte Zeit geschaut hat. Mhm. Naja, ich hatte ja auch über Ghost in the Shell noch geredet und da bin ich auch nicht mal zur Serie gekommen, wo ich ja direkt hier wurde mir das Wort weggenommen. Aber ich sag mal, wenn es zu der Serie kommt, also wenn man die 2 Filme gesehen hat, was man natürlich sollte, die Serie ist was komplett anderes in der Hinsicht, dass es sich nicht auf irgendwas philosophisch Großartiges, manchmal zwar, aber halt nicht so stark wie die Filme. Es ist nicht so sehr philosophisch halt ausgelegt. Die Charaktere sind teilweise bisschen anders, manchmal sehr. Also der vor allem der Major, wie wir sie immer nennen, aber die hat auch einen anderen Namen. die Hauptcharakterin aus dem Film ist wirklich ein komplett anderer Charakter in der Serie, da die Serie eigentlich nicht wirklich viel, also es ist jetzt keine Fortführung von den Filmen. Also wenn man die Filme sieht und denkt dann, in der Serie geht's weiter, falsch. Das ist sozusagen ein anderes Universum, in dem halt das Ende vom ersten Film nicht stattgefunden hat, wirklich. Zumindest ist es so, wie ich es wahrgenommen hatte. Also falls jetzt irgendein Mega-Fan mich davon Gegenteil beweisen will, dann kann das gern machen. Ich meine, wäre interessant zu wissen, was da wirklich irgendwie Sinn machen sollte zwischen dem ersten Film und der ersten Staffel der Serie. Ich glaube eher, dass der erste Film und die zweite Staffel und der zweite Film zusammenhängen. Ja, das tun sie, das ist ganz klar. Mhm. Aber der zweite Film findet halt während der zweiten Staffel von der Serie statt und das macht auch gar keinen Sinn. Weil also wie Staffel ist jetzt der Zeitkontext zueinander? Also, Staffel 1 von Standalone Complex, dann Staffel 2 von Standalone Complex und die Filme hängen zusammen. Ja, also an sich sind die Filme was Eigenes und die Serie sind was Eigenes. Und ja. Arise ist wieder eine andere Serie, die irgendwie auch ein bisschen was Eigenes ist. Aber wieder. Die soll ziemlich kacke sein. Ja, die soll ziemlich kacke sein, aber das ist auch wieder so ein bisschen was Eigenes. Auch wenn das anscheinend aber ein Sequel ist zu der Serie. Aber egal. was die Serie halt ausmacht, sind vor allem in der ersten Staffel kommt halt, die fangen halt an mit so einem großen was wird da gehauen und warum? Das ist mein Stuhl. Oh, okay. Warum haust du deinen Stuhl? Der knackt nur, wenn er sich bewegt. Der ist böse. Okay, mach weiter. Ja, also theoretisch könntest du es auch erklären, aber du warst da schon so schön dabei. Ja. Ich möchte dir deinen Redeanteil nicht nehmen. Ja. Der erste Staffel ist halt, da sind die halt stinknormal in ihrem Arbeitsalltag schon fast, in Anführungszeichen. Und dann gibt's halt diesen Overall-Plot, der halt von der ersten Episode bis zur letzten Episode der ersten Staffel halt stattfindet, aber teilweise manchmal einfach komplett ignoriert wird für episodische Folgen, die halt bestimmte einzelne Fälle behandeln, aber dann auch in derselben Episode wieder abschließen, die zwar interessant sind, aber nicht wirklich jetzt so deep oder sowas. Das ist einfach nur halt unterhaltend größtenteils. Was den gesamten Plot halt angeht, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache, ohne jetzt irgendwas vorwegzugeben, was man allerdings jetzt nicht wirklich mit dem ersten Film vergleichen könnte, würde ich sagen, was so dieses Philosophische angeht. Das ist einfach nur, ich sag mal, das ist ein ziemlich guter Krimi-Anime, sag ich ganz, ganz, ganz vorsichtig, mit Mystery-Elementen und Action. Charaktere sind weitaus besser ausgebaut, was klar ist, wenn es eine Serie ist, zumindest nur aus einer Shell-Serie ist. Und ja, das wäre soweit mal meine Meinung zu der Serie. Die zweite Staffel macht das Ganze nochmal, sozusagen mit einem neuen Plot. Die zweite Staffel hat einen neuen Plot. Und der größte Unterschied ist, dass die einzelnen episodischen Folgen weitaus besser sind als in der ersten, würde ich sagen. Ich glaube, Markus stimmt mir dazu. Ja. Ja, und das macht es eigentlich dann auch generell besser, die Serie. Also die zweite Staffel ist weitaus besser dann dadurch als die erste Staffel. Und ich glaube, ich gehe viel zu viel ins Detail hierbei. Ich glaube, die meisten haben sich jetzt schon gelangweilt, als ich mit der ersten Staffel fertig war mit dem Labern, aber. Worüber reden wir? Ja, Ghost in Shell. Apropos irgendein anderes Thema, was wir jetzt schnell ganz ansprechen müssen. Ja, ich wollte ja gerade zu Ende, also ich bin ja auch jetzt, ich habe alles gelabert, was es zu labern gibt. Also ich will nur sagen, schaut's euch an. Weil es gut ist. Ja, es ist sehr gut. Apropos, ich sehe gerade, es kommt ein neuer Initial D-Movie raus. Yes! Ganz zufällig gesehen. Yes. Wirklich? Ja, im Winter steht hier. Ich meine, es gibt bis Ende 13, aber... Initial D-Movie Legend 3 Mugen. Initial D geht immer. Initial D geht immer. In 117 Tagen, laut Annie Chan. Ja, und dann musst du nur noch auf die Blu-ray warten. Da ist auf die Blu-ray. Ja, du schaust in 120p. Wenn DVD erscheint, wirst du ihn nicht sehen können. Weil irgendein mutiger Japaner hat eine Kamera rausgeholt und im Kino. Da lacht er. Nee, aber BTT, Initial D ist gut. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich wirklich Spaß an der Serie hätte, weil es geht um Autos. Da bin ich schon irgendwie überhaupt nicht dran interessiert. Ich normalerweise auch nicht, aber Initial D. Ich werde nichts vorwegnehmen. Schau dir die erste Folge, dann weißt du, ob du es magst oder nicht. Die Sache ist die Umsetzung ist einfach so giga. Was mir Leute die ganze Zeit weiß machen wollen zu Kuroko no Basket und Ping-Pong, das zeige ich hier wie in Initial D halt. Ping-Pong mag ich auch, aber halt nicht wegen denselben Gründen, wie die meisten Leute einen Sportanime mögen. Nee. Ja. Ich habe Ping-Pong mir angeschaut und ich mag ihn nicht. Was? Du bist ja auch ein Trigger, der Yuasa nicht wertschätzen kann. Ja, einfach so. Wer Yuasa nicht wird, Yuasa ist der Writer von Ping Pong. Der hat auch Kaiba und Tami Galaxy gemacht. Die also, Kaiba mag ich nicht, Asa mag kein Ping Pong. Vielleicht liegt das jetzt nicht unbedingt an uns. Wenn ihr jetzt auch noch Tami Galaxy nicht mögt, dann ist definitiv was falsch bei euch. Ich hab beides nicht geschaut. Also dann wird's mal langsam Zeit. Ich kann mich aus der Affäre ziehen. Ich habe weder Kaiba noch der Tami Galaxy bis jetzt geschaut. Der Tami Galaxy habe ich auch noch nicht gesehen, aber das ist noch einer der wenigen Must-Watches, die ich auf meiner Liste habe. Dann wird's mal langsam Zeit. Ja, da werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich die DVD kaufen, weil sonst müsste ich es mit englischen Subs gucken und... Ja, ich weiß, ich bin einfach bloß zu scheiße in Englisch, um das zu können, deswegen... Ja. Das ist keine Sünde, man darf schlecht in Englisch sein. Ja, es ist aber... Das Ärgerliche ist einfach, ich hätte die besseren Streams, ich hätte wahrscheinlich sogar bessere Übersetzungen. Ja, ich frage mich teilweise, wie du überhaupt dein Anime findest, weil ich habe einen Kumpel, der kann auch nicht so gut Englisch, deswegen muss ich dann jedes Mal, wenn ich irgendwas mit dem zusammen schauen will, muss ich dann auf eine 3-Stunden-Suche gehen, irgendeinen guten Ton zu finden. Und wir finden eigentlich nie einen. Wir müssen dann immer irgendwelche crappy Streams. Dann schaut ihr es einfach auf Proxa zusammen, ey. Genau. Ja, das ist auch noch auf Englisch. Das kommt drauf an. Also, Proxa hat relativ die haben auch wenig Deutsch. Na, aber Proxa, die Regel ist eigentlich, dass du davon ausgehen kannst, dass sie nicht Deutsch haben. Ja, sobald was lizenziert ist, kannst du es vergessen. Ja, also kein Tatami Galaxy, kein, vielleicht Kaiba. Nee, Kaiba haben sie nicht, weil er zu unbekannt ist. Kann wow. sein. Ich habe zumindest Kaiba nicht mit ihm. Ich habe Kaiba mit ihm auf Torrents gehabt, zum Glück. Aber ansonsten. Die haben auch eine Handvoll gute sogar. Also, oder okay. Also, ja. Barakamon haben die zum Beispiel. Obwohl es von Crunchyroll lizenziert worden ist. Ja, auch relativ neu. Und es ist von Crunchyroll lizenziert. Also, ja, aber eigentlich dürften sie es ja nicht auf der Seite haben. Nach ihrer Logik. Aber also, diese ganze Fan-Subkultur ist ja sowieso eine Frage für sich. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Qual, jedes Mal ein Anime zu suchen, sag ich mal. Jedes Mal, wenn wir irgendwie da einen anfangen wollen, dann sage ich so, okay, ist er bekannt genug, weil ansonsten finden wir da wahrscheinlich gar nichts. Außer wir wollen jetzt 240p Streams uns anschauen. Auf irgendeiner. Ja, die Frage ist, willst du es 180p oder höher, 480p oder höher haben? Ist er von vor 2006? Und ist er bekannt. So, das sind so die Trends. Ja, und ich hab mit ihm dann Rose of Versailles geguckt, was ein Anime aus den 80er Jahren ist, den ich unbedingt auf mindestens mal weil der ist auf Blu-ray rausgekommen in Deutschland und deswegen kann man den auch sag ich mal über 480p auch gucken, aber dazu gefunden haben wir überhaupt nichts. Der musste sich die Blu-rays kaufen und ich musste dann die englische Version mir anschauen und dann mussten wir zählen 1, 2, 3 und haben uns gleichzeitig dann die Scheiße angeguckt. Das war echt eine Qual, aber zum Glück kriegt man die Blu-rays dafür noch ganz preiswertig. Ich glaube 30 Euro kosten die nur. Für die gesamte Staffel oder? Ja, für die gesamte Serie, 40 Episoden. 40 Episoden, 30 Euro. Ja, der Anime ist auch ziemlich alt. Und ja, aber das ist trotzdem ein unglaublich guter Preis. Also Ja. Ich kann nur sagen, die Blu-ray von Black Rock Shooter kostet über 80 Euro. Ja, wie gesagt. Aber die möchte eh keiner haben. Ja, außer Casuals. Also ich hätte die schon gern. Ach, ich hab gerade was getrunken. Anderes. Willst du, dass ich das ausspucke wieder? Ja, Ja. Themenloch. Jetzt hab ich gerade den Faden. Ich kann was ganz Tolles erzählen. Ich habe gestern Rick and Morty geguckt. Cartoon. Was? Cartoon geht weg. Cartoon. Ich habe noch Anime geguckt. Sind die nicht viel interessanter als Cartoons? Ja, das ist alles nur Comedy. Also Rick and Morty ist besser als 99% aller Anime. Bester Boo, sag ich ja. Ja, ist er einfach besser. Schaust du heute Nachmittags auch immer noch CatDog, ha? das ist ein Classic, ja. CatDog, achso. Classic. Nee, ich guck nur Cat Agent. Ja. Kennst du nicht mal wahrscheinlich. Das ist so Classic, das kenne ich nicht mal. Nee, das ist ja auch kein Classic, sondern das ist eine Webserie von Mondo Media. Ah, Mondo Media kenne ich, aber ich habe in letzter Zeit überhaupt gar nicht deren Videos gesehen irgendwie. Haben die überhaupt was hochgeladen letzte Zeit? Ach ja, die machen ja jetzt hier Like, Share, Die, da kommt irgendwas raus, aber das ist nicht, es dann geht. Dann sehe ich mal wieder ein neues Video von Dick Figures und das ist einfach nur ein fucking Ad. Ja, Dick Figures ist sowieso nicht mehr das, was mal war. Ja. Beziehungsweise der Witz ist ausgelutscht, einfach fertig. Ja, ich habe den Film gesehen, da hatte ich auch irgendwie auch keine Lust mehr drauf. Den Film habe ich sogar gebackt bei Kickstarter. Ich habe ihn einfach runtergeladen, als er rauskam, wie ein filthy Asshole. Wieso musst du den eigentlich runterladen? Die haben die auch auf YouTube geladen. Ja, ich war ein bisschen hyped dafür, also habe ich mir direkt runtergeladen, als er rauskam. Okay. Ich meine, warum solltest du es legal gucken? Ich meine. Ja, die haben da, was weiß ich, jede Woche oder was, einen Teil da gezeigt vom Film. Wow, auf YouTube. Ja, und? Ja, das ist viel zu langsam. Oh Gott, warum Alter. Sollte ich warten, wenn ich 3 Klicks mache und ich habe direkt den Toren? Why wait? Ja. Aber das ist Diebstahl. Ach, fuck off. Monster. Ich klaue es nur früher. Wow. Ich kann mir auch mit YouTube-Videos jetzt runterladen. Solange du nicht erwischt wirst, bist du nicht kriminell. Sagt, und niemand wird diesen Podcast an die Polizei senden. Wink, wink. Selbst wenn, könnt ihr doch nichts nachweisen. Erfahrung. Ja, nee, ich habe jetzt schon so viel, ich habe so viel in der Hand gegen dich, also deine Aussagen zu bestimmten YouTubern hier dazu. Ja. Gegen die Community. Zugeben. Möchtest du die Aussagen nochmal wiederholen? Ja. Bitte in dieses Mikro hier. Weil du müsstest das alles dann zusammenschneiden, ja. Also ja. Igelege, in dieser Sekunde wird gerade dein Haus umstellt. Ne? Oh shit. Also von dem. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal eingeschalten hast, aber Don't Be the Humans war richtig geil. Da habe ich 2-3 Folgen gesehen. Ja, das Sitcom quasi, aber ich fand ich unfassbar lustig. Und, aber der Witz irgendwie bei mir schon nach 3 Episoden weg. Also. Ja, warum reden wir jetzt über ich glaube, Wetter, jetzt klicken alle weg. Die paar ist mir doch Leute, egal. Ist mir doch egal, ist mein Podcast. Die 3 Leute, 2 von uns, die restlichen 2 kümmern sich nicht mehr drum. Ich drücke einfach 10-mal F5, jedes Mal, wenn der Podcast hochgeladen wurde, damit es so aussieht, als wäre nicht alles verschwindet gewesen, ja. Die zählen das, glaube ich, sogar gar nicht so mehr. Also die zählen das ja nur ab einer bestimmten Laufzeit, deinen Klick. Das sagst du dir nur, das redest du dir nur ein. Ja, ist aber wirklich so. Also, da war erst letztens so gemacht worden. Ja, aber ich würde gerne über Rick and Morty reden. Lass mich aber, doch. Also Rick and Morty, was westliche Cartoons angeht, da habe ich echt... Was, wenn wir mal absehen von dem, was auf YouTube läuft, da habe ich überhaupt nichts gesehen. Dann schau dir auf jeden Fall Rick and Morty an und schau dir Archer an. Also die beiden solltest du... Adventure Time? Nein, nicht Adventure Time. Selbst Rory mag den. Stevie Universe? Ja, genau, Stevie Universe. Den habe ich noch nicht gesehen, den kann ich noch nicht beurteilen. Ja, der soll so voll viele Anime-Anspielungen haben und so. Wenn man wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Ich gucke auch nicht so viel Cartoon. Den einzigen Cartoon, den ich innerhalb der letzten paar... der in der letzten Zeit generell geschaut habe, das war Adventure Time und Adventure Time fand ich so grauenhaft. Ja, weil du keinen Geschmack hast. Monster. Dann sag mir bitte, was an Adventure Time so cool ist. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern und dann war es wahrscheinlich auch nicht überzeugend, geschenkt. Es ist einfach geballte Kreativität. Ach, und du kannst das nicht merken. Fucking Bullshit. Also, warte, ich habe einen Cartoon gesehen in letzter Zeit. Und das war Cora. Das war's. Und wann war das? Letztes Jahr? Ja, als es rauskam. Aber sollte auch also jetzt noch Anime nicht mehr so gut geschaut. Sein. Und zwar habe ich Sayonara Setsubou Sensei geschaut. Oh, ja. Sehr gut. Und der Humor ist sowas von großartig. Dankeschön. Ich bin ja sowieso ein Fan von schwarzem Humor. Ja. Weißt du, von wem der ist? Weißt du, von wem der Anime ist? Chef? Oh, was sagt uns das? Also hast du jetzt alle Chef-Show, die ich hier sah, und die war gut. Dang. Ja, das war auch. Das sagt uns ein was. Chef macht auch mal auch gute Animes. Bei diesem Anime so quasi Gesellschaftskritik, aber nicht wirklich detailliert, wie es bei Welcome to the NHK oder sonst wo ist, sondern einfach an der Oberfläche mal angekratzt, um zu zeigen, hey, das läuft eigentlich falsch bei euch. Beim und das war echt was, was mir gut gefallen hat. Dein Aussetzbus erzählt auch einen riesen Rewatch-Wert, indem du einfach mal die ganzen kleinen Details einfach mal aufpickst, die da eigentlich hin und wieder da mal reinspeist. Beispielsweise die Tafel am Ende, wo sich jeder Hintergrund ist dann da immer halt was. Das ist auch das, echt genial. Das machen sie nicht nur in der Tafel, so. Das machen die, die verstecken in dem Anime echt viel. Und das ist, also muss man die erste Staffel geschaut und die hat mir echt gut gefallen bisher. Weil der Humor ist großartig. Kann ich mal kurz unterbrechen? Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen. Aber da du jetzt gesagt hattest, man muss da gibt es so lauter Details, die man irgendwie verpassen kann. Ist das so gemacht wie bei Monogatari, wo da wirklich einfach eine Sekunde lang irgendwas eingeblendet wird und ich muss da Pause drücken? Nein, nicht sowas. Das hasse ich. Zwischendurch steht da echt viel irgendwie im Hintergrund, dass man Pause drücken könnte, aber es ist wahrscheinlich nicht allzu wichtig. Das meiste sind nur Anspielungen oder Modus oder hast nicht den Also sowas, was ich auf Twitter gepostet hatte, da mit aber dieser Gusenda-Gans-Referenz oder so. Das ist halt nicht die einzige Art, wie das der Anime macht. Also nein, musst du nicht. Okay, weil ich meine, selbst bei Monogatari muss man das nicht wirklich. Aber ja, aber Monogatari macht ja gar keine großartigen Anime-Anspielungen oder sonst was. Wenn da was ins Sensei geht, da ja voll on Humor und so Geschichten. Ja. Das ist eine komplett andere Geschichte gegen Monogatari. Ich glaube aber, wenn es noch ein bisschen ernster gewesen wäre, wäre es vielleicht noch besser gewesen, weil das dann diese Kritik einfach noch ernster ein wenig als Suizid mit Basketballspielern gleichzusetzen als Witz. Was erwartest du von der Serie? Bitte? Ja, stimmt eigentlich. Aber es hätte noch ein bisschen überzeugender mit der Gesellschaftskritik sein können, wenn es ein wenig ernster wäre. Man muss halt auch sagen, das finde ich immer kritisch, wenn du in Comedy-Animes ernste Töne reinbringst. Also ich gibt ganz wenig Serien, wo ich sage, die bringen Ernsthaftigkeit und Humor zusammen. Und da ist es mir lieber, man entscheidet sich dann als Comedy lieber rein auf Comedy zu gehen, als dann so zu versuchen, ja, wir versuchen auch ernst zu sein, wir können das auch und wir haben voll die politische, gesellschaftliche Botschaft oder so. Also geht zumindest mir so. Ja, weil du es noch nicht gesehen hattest. Habe ich noch nicht gesehen. Halt diesen Humor im Hintergrund haben beispielsweise. Wobei dann wäre das wahrscheinlich auch nicht mehr Sayonara Setsubou Sensei. Man kann ja sagen, was man will, aber was Chef richtig gut hinbekommen, sind eigentlich in der Regel wirklich auch Comedy-Animes. Es ist zwar immer sehr, sehr eigen, hat jeder schon seinen sehr, sehr eigenen Humor mit seinen eigenen kleinen Gimmicks, wie beispielsweise auch Maria Holic. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass Chef sehr, sehr solide Arbeit mit Comedy-Shows macht. Ich. Maria Holic ist da so. Nein. Der Show hat mich hier Chef auf jeden Fall überzeugt, vor allem weil es auch mein erster Chef-Anime war. Ja. Das hat natürlich jetzt Tür und Tor geöffnet, bitte. Total. Ja, jetzt kann ich alles von Chef einfach massatonieren. Ja. Hintereinander weg. Vor allem kannst du seine Genialität dann erkennen. Dance in Vampire Band und natürlich alle Monogatari. Das ist von Chef gewesen? Ja. Also dieses Vampire Band Shit. Ja. Alter, das war so das bad. So schlecht. Weiß nicht, ich habe Dance in the Vampire Band habe ich da nicht geschaut, ehrlich gesagt. Dann macht das auch nichts. Ich habe gehört, das ist ja scheiße. Eigentlich steht es doch auf meiner Liste. Also das ist der einzige Chef, den ich bisher angefangen habe. Was heißt angefangen? Ich habe den runtergeladen und dann nie angeschaut. Das war Kofku Graffiti. Das ist auch so eine Chef-Quality-Content, also wow. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht geschaut. Also, das ist einfach nur Essen. Ist das nicht dieser Food-Porn-Anime? Ich meine, ich kann es. Ja. Ich kann sagen, ohne dass ich lüge, dass ich bisher noch keinen an den Negativ-Geschäft geschaut habe, den ich nicht gemocht habe. Aber das liegt halt auch nicht daran, mögen. dass ich die von Chef sind und du ein Fanboy bist. Nein, das kann einfach daran liegen, dass ich die wirklich schlechten Shows einfach noch nicht gesehen habe, offensichtlich. Oder es kann einfach daran liegen, dass du einen scheiß Geschmack hast. Das kann natürlich auch sein, ja. Schwarz feiert. Also. Setsubou Sensei habe ich noch nicht geguckt, steht auch auf der Liste, aber das Dumme ist, dass ich natürlich die zweite, dritte Staffel nur in englischen Subs gefunden habe und deswegen. Natürlich. Ich habe ihn auch mit englischen Subs geschaut. Lern doch einfach Englisch. Ja, fick dich. Ich kann's nicht. Aber du wirst im Studium auf jeden Fall das. Ja, es geht nicht anders. Geht nicht anders, als Englisch zu lernen. Oder aber darum, dann schau doch wenigstens die Subgruppe bei ihr, der ich dabei bin. Dann kriegst du auch Qualität. Bitteschön. Oh. Ich habe in Skype ein Video geschickt, Kofu Graffiti in 30 Sekunden, kannst du später anschauen. Jetzt nicht schauen, glaube ich. Das ist perfekt. Das ich meine, ich habe die einzige Szene von Kofu Graffiti, die ich gesehen habe, das war die von Duschbeck Chocolat, wo ich mir gedacht habe, uff, könnte problematisch werden. Das Video sollte das noch, glaube ich, dann bestätigen, das Ganze. Aber ist auch ganz witzig. Ich habe nie verstanden, warum so Food-Porn-Anime so beliebt sind. Ja, aber mir reagieren allerdings niedliche Mädchen auf den Foodporn, weißt du, mit so und reißen ganz langsam. Okay, jetzt bin ich interessiert. Ja, also das ist bei niedlichen Mädchen es gibt so seltsame Fetische in Animes, also da ist jetzt Foodporn wirklich nicht das Überraschendste. Ja. Nee, das ist jetzt so auch nicht, was ich immer seltsam oder lustig finde, wenn über sowas wie Essen oder auch was ich bei Nodame Kantabil hatte, dass dann die Leute anfangen, oh mein Gott, es ist so schön, ich fange an zu weinen und sowas. Ich denke, okay. Bei was? Bei Nodame Kantabil. Oh, das klingt so. Gleichzeitig geredet. Nodame Kantabil. Nodame Kantabil. Nodame Kantabil. Kennst du das nicht? Ist der bestbewertetste Music-Anime. Zu Recht. Oh, okay. Zu Recht bestbewertetste Music-Anime. Ist auf jeden Fall besser als. Ich habe gedacht, Love. Kimi no Uso Schwachsinn. Ich hab gedacht, Love Live wäre der beste Musik-Anime. Ja, oder K-On. K-On ist doch kein Musik-Anime. Nein, also Katabil ist legit der bestbewertetste Musik-Anime auf meinem. Mit, ich glaube, was hat er für eine Bewertung gehabt? Eine durchschnittliche 9,61. Irgendwie sowas. Was Musik ach Gott, keine Ahnung. Was Anime angeht, die wirklich so über das Thema Musik und was weiß ich, Musik halt anbetrifft, der einzige Anime, der mir da einfällt, der wirklich gut sein soll, ist Back. Aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, Nodame Kantabil kann ich nicht komplett empfehlen, weil das Ding hat ziemliche Charakterschwächen, vor allem was die Charaktere angeht. Also, anfangs vor allem. Aber gegen Ende ja, finde ich. Vor allem anfangs. Ich meine, wenn der Hauptcharakter schon in der ersten Folge so unglaublich unsympathisch ist, wie er eigentlich ist, und der weibliche Lied genauso einfach total kacke rüberkommt. Retarded. Ja, eigentlich reicht. Ja, kannst eigentlich sagen, die sind retarded. Ich meine, die weibliche Protagonistin, die kommt einfach wirklich, wirklich autistisch rüber. Und das Schlimme ist bei manchen Otaku-Animes und hast du nicht gesehen, die auch wirklich auf eine komplett andere Zielgruppe abgrenzen, aber das war schon kritisch teilweise. Okay. Aber gegen aber Ende, erstaunlicherweise. Es ist besser als Shigatsu wa Kimi no Uso und das hat viel zu sagen. Es hat eigentlich keine Aussage, weil Shigatsu wa Kimi no Uso anscheinend ganz schön scheiße sein soll. Nicht der Konsens. Mal oder Psoch-Sach sagst. Ja, aber Shigatsu wa Kimi no Uso ist so eine grauenhafte Show. Shigatsu wa Kimi no Uso ist, glaube ich, auf Platz 12 und Nodame Kantabil ist auf 95. Durchschnittlich mit 8,52. Nur so als Information. Hat Shigatsu 9,35. Holy shit. Ja, was ich noch sagen wollte, wegen den Charakteren. Anfangs sind sie wirklich retarded, aber gerade Nodame kriegt gegen Ende eigentlich echt noch eine ordentliche Persönlichkeit. Und ich fand erstaunlicherweise, obwohl das ganze Drama, was inszeniert wird, im Endeffekt bedeutungslos ist, fand ich den Anime unfassbar spannend und irgendwie ist das für mich immer ziemlich, war das für mich ein ziemlich komisches Gefühl, weil wenn ich Drama habe, dann will ich auch irgendwo harte Konsequenzen sehen im Sinne von Charakter sterben oder sowas oder irgendwas in der Richtung halt und eigentlich ging es um nichts und alles hatte keine Bedeutung, aber trotzdem war das Drama für mich sehr authentisch. Okay. Kannst du stehen lassen, ist in Ordnung. Hab ich nichts gegen zu sagen, ehrlich. Ja, ich wollte es auch nur erwähnen. Alright. Und damit auch Leuten wie Igerjäger und Lixo empfehlen, dass sie sich den mal angucken. Okay. Aber das Pacing ist sehr langsam. Ich finde, das Pacing ist gerade gut. Ich sag nur, dass das Pacing langsam ist, das heißt nicht, dass nee, ich finde es sogar, ich finde es sogar eher schnell, also im Verhältnis zu dem, was man daraus hätte, sag ich mal, ziehen können. Gar nicht. Ich meine, naja, klar, du hättest unglaublich viele Side-Stories einbauen können und aber eigentlich. Das wäre voll in die Hose gegangen, hätten sie das. Ja, eben, deswegen meine ich ja, ist das Pacing doch gerade das Gute. Du hast die klaren, wichtigen Ereignisse, die für die Charaktere bedeutend sind und die werden relativ schnell abbehandelt. Ich glaube, darüber könnten wir uns schon länger streiten, aber dann müssen wir in die einzelnen Arcs gehen und dann würde man spoilern. Ja, das wollen wir ja nicht. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen den Dame Kantabil dann erstmal hier so stehen. Als sehr guten Anime, den sich jeder angucken sollte. Ja, von mir aus. Der zumindest, also jeder, der sich zumindest irgendwie mit Musik identifizieren oder von Musik begeistern lassen kann. Ach, warte mal, nenn noch mal kurz den Namen, über den du geredet hattest. Nodame Kantabil. Okay, dann ist es doch nicht. Am Ende. Ich weiß nur, es gab in letzter Zeit in einem der Seasons, die so gegen Ende 2014, Anfang 2015 kamen, da gab es so ein Anime, der, das war auch so ein Musikanime, der ziemlich gehypt wurde. Hibike oder was? Nein. Ja, mit den blonden Haaren. Ja, Hibike, oh mein Gott, Euphonium. Ja, nein, von welchem Studio war das nochmal? Von wem denn? Natürlich Kyoto. Ach klar, so frage ich überhaupt, klar. Kyoto Animation. Ah, der Anime, das war kein Kyoto Animation, da haben sie echt versucht, zu ernst zu sein und... Ah, oh, Melodrama, ja, Kyoto, der Anime. Kyoto Animation ist ernste am ersten. Ernste sind ja echt schrecklich, die Shows. Das Einzige, was Kyoani kann, sind Moe Comedy Shows und das war's. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das ist und auch den Haruhi-Film. Ja, und generell Haruhi. Haruhi war wirklich, wirklich gut. Ja, das ist ja sozusagen deren Startpunkt gewesen. Soll Clannad nicht auch noch ernsthaftes gut sein? Ja, nee, aber Clannad... Clannad After Story versucht ernsthaft zu sein. Jetzt mich jetzt zwingen, über Novels zu reden, weil Clannad... Visual Novel Adaptations sind nie gut. Nie. Okay. Schau dir Little Busters an oder schau dir Clannad an und lies danach das Novel und sag mir, was besser ist. Nein, mach ich nicht. In jedem Fall die Adaption. Auf jeden Fall, ja. Genauso wie Grisaia. Grisaia war auch ein absolutes Trainwreck, während das Novel absolut großartig war. Like, eines der besten, was ich bisher so gelesen habe, neben Planetarian, und dann kommt der Anime umher und sagt, auf 60 Stunden Lesezeit in 12 Folgen Anime. Viel Spaß damit. Wir schneiden jede Art von Romance raus, weil wir keinen Kanon festlegen wollen und klatschen halt so hart aufs Maul. Das war schon echt unangenehm. Déjà vu. Ja, nicht wahr? Ich warte immer noch auf meine Planetarian Adaptation. Als Film wäre das Ding großartig. Wird nicht kommen. Niemals. Gute Dinge passieren niemals. In der Anime-Industrie, zumindest nicht. Ja. Ja. Damit das passiert, wir müssten 6000 Jahre in die Vergangenheit und Gott davon überzeugen, den Menschen ohne den Samen des Hasses in seinem Herzen zu schmieden. Ja. Wenn wir zurückkommen, haben wir dann rein deutsche gute Dubs und wir haben Planetarian als Anime released. Und vielleicht haben wir sogar extrem viel Glück und Anime existieren nicht. Weiter am Thema, vielleicht, keine Ahnung, noch eine Serie, ich weiß nicht, reden wir über Kekkai Sensen nochmal, Markus, im Season-Podcast? Nein? Also, ich weiß nicht, nee, lass mal raus. Auf jeden Fall, die letzte Folge ging 45 Minuten, man hatte sage und schreibe 20 Sekunden Action und sonst ist nichts passiert. Ja, das war echt... Bestes Finale ever. Also wenn ich Kekkai Sensen gesehen hat, kurz gesagt, es ist es ist eine Manga-Adaption und der Manga hat kein Ende wirklich, er läuft noch weiter. Deswegen mussten die sich so ihre eigenen Scheißplot ausdenken und dann haben sie halt so ein paar neue Charakter erfunden und da reingesteckt an ein paar Stellen in der Serie, sodass sie dann am Ende ein Ende haben können, weil ansonsten wäre das einfach offen. Weil der restliche Teil der Serie ist einfach episodisch, größtenteils einfach, also macht teilweise einfach gar keinen Sinn irgendwie und ist nur bedingt unterhaltend. Das Einzige, was sie jetzt wirklich unterhalten machen, sind das Budget, weil es echt pretty aussieht teilweise und extrem geile Musik hat. Es ist einfach dieses Jazzy. Jazzy-Zeug. Ja, und das ist geil. Ja, das ist echt geil. Und und dann haben die halt diese kleinen Punkte des Plottes, haben die dann alle zusammengeführt in einen riesigen Clusterfuck der letzten Episode, bei dem sie, was weiß ich, viele Wochen brauchten, bis sie da mal das rausbrachten. Und es war echt, also sehr ernüchterndes Ende zu einem schon ernüchternden Anime, was eine große Enttäuschung war. Und ich meine, bestimmt empfehlen eine Menge Leute momentan Kekkai Sensen. Ich meine, es verkauft sich echt wie warme Brötchen in Japan. Betty. Ja. Also wie heißt denn hast du dir mal die Augen angeschaut? Wie kann das schlecht sein? ja, die sehen echt awesome aus. Ja. Stylized Cheeky. Was habt ihr für ein Problem? Ja, also wie gesagt, der Anime sieht geil aus und er hört sich geil an, aber er ist nicht geil. Ende der Geschichte. Geht das? Ja, das ist schon schwer. Aber das ist halt, wenn man einen betrunkenen Writer hat. Das ist halt irgendwo das SAO-Phänomenon. Ja, und jetzt, wo wir schon bei irgendwie Season Anime sind, ich und Markus hatten uns noch, weil wir Kay sahen, also Project Hero, wie der Scheiß auch heißt, der vor ein, zwei Jahren mal kam, da gibt es ja jetzt eine neue Season, diese Season, ja, es gibt eine neue Season, diese Season, und da haben wir so gedacht, okay, war, glaube ich, irgendwie ganz pretty, und das ist eigentlich genau dasselbe Problem wie mit Kekai Sensen, es sieht pretty aus und es hat pretty Music, aber der Rest ist alles leer und teilweise noch viel, viel schlechter als Kekai Sensen mit In Terms of That. Jetzt gehe ich voll on Anglizismen. Ja, immer weiter so. Ja, die erste Staffel von K war stinklangweilig. Ja, und ich fand noch nicht mal den Artstyle schön. Also ich fand das sogar hässlich. Die Effekte und so waren ganz cool, aber ja, das ist so UFO-Table-Style von schön sein, halt Effekte und so Scheiße. Wo wir bei UFO-Table sind, ich habe Kasano Kyokai 1 und 2 geschaut, falls die irgendwer von euch auch gesehen hat. Ja. Ja, ich auch, leider. Arsen, hast du die auch gesehen? Nein. Okay, brauchst du nicht. Der eine Film in dem Haus ist gut. Die Filme wirklich als Meisterwerke bezeichnen. Aber ich glaube, die. Was? Filme, Meisterwerke, die nicht von Ghibli sind. Was geht bei dir falsch? Die beziehen sich dann aber, glaube ich, auch eher auf Teil 5 und 7, weil die besten sein sollen. Aber Teil 1 fand ich knapp überdurchschnittlich, weil die Charaktere ansatzweise interessant waren. Und Teil 2 hat mich stellenweise echt aggressiv gemacht, weil dieser Hauptcharakter einfach so unglaublich naiv war. Das war echt so, er sieht da, wie das Mädchen jemanden tötet und so, was, das kannst du nicht gewesen sein. Und dann geht sie noch auf ihn los, will ihn auch umbringen und er, nee, die wird niemals Menschen töten. Und das hat mich echt so aufgeregt. Das war so unglaublich bescheuert. Mensch, er hat halt Glaube in die Menschheit, verstehst du das denn nicht? Fernab von menschlichem Verstand. Das war deep. Der wollte einfach nur nichts. Selbst das die Dialoge, die Mensch, hast du nicht verstanden, dass er mit sie als Person meint und er offensichtlich die Person, die gemordet hat, als das Monster in ihr wahrgenommen natürlich hat, womit er natürlich sagt, dass sie als die Person, die er kennengelernt hat, ja, niemals morden würde. Die Dialoge waren nicht tiefgründig oder sonst was, sie waren einfach pretentious und komplizierter ausgedrückt als nötig. Oh, ja. Oh. Das ist mein größtes Problem. Und jetzt wirst du erstochen, weißt du. Dein Channel wird geschwommen mit Hatern und du hast nur das Gleiche. Pass auf, sobald ich Teil 5 gesehen habe, kann ich vielleicht auch mal was Gutes dazu sagen. Außer es hat einen geilen Soundtrack und Animation. Ja. Also ich fand die Filme größtenteils ziemlich langweilig. Der einzige gute Film, wo ich sagen würde, dass der gut war oder dass der mich sehr gut unterhalten hat, war der mit dem Haus, so der hat ein Interesse. Die Mädchen da runtergeworfen haben? Du hast wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee. Das ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich schon verraten darf, was der Plot-Twist ist. Das ist das Problem. Das Haus, was sehr weird ist und wo komische Dinge passieren. Okay. Es ist nicht so, als würde ich mich noch extrem gut an diese Filme erinnern können, weil die auch ziemlich vergessbar waren. Also sag ich forgettable. Mal so. Ja, forgettable. Okay, Achtung, Spoiler. Das, wo der Typ seine Eltern umbringt. Nee, das kam noch nicht. Dankeschön. Aha. Der Typ seine Eltern umbringt. Oh, was für ein Spoiler. Weißt du noch, als der Charakter den anderen Charakter getötet hat? Das war echt fucking awesome. Shit, Mann. Ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil der Lixo ist so gemein und hat mich einfach unterbrochen mit seinem scheiß UFO-Table-Talk. Hast es aufgebracht. Wir hatten Kay gesehen, deswegen haben wir gedacht, okay, dann können wir vielleicht den Film sehen, der zwischen der neuen und der alten Staffel ist. Dann haben wir den Film angesehen und es war noch langweiliger als die Serie. Also, die Idee war echt grauenhaft. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, dann werden wir wohl den nicht diese Season weiterschauen. Das ist einfach nur so. Ein Anime weniger, durch den wir uns durchquälen müssen, die Season. Ja. Ehrlich gesagt bin ich dann noch froh, dass wir nur einen Film dafür sehen mussten, weil. Ja. Ja. Aber Kay ist auch so einer der Serien, die ziemlich gehypt sind in der deutschen Anime-Community. Hallo, schau dir den Erfolg von Fate-Serie an. Also. Die deutsche Anime-Community schaut echt einfach nur auf fucking Pretty Colors. Das war's. Ja. Größtenteils zumindest. Es ist also eines der größten Probleme der Community. Aber das hatten wir schon. Wo wir gerade bei Studios sind, was sagt denn ihr zur Insolvenz von Manglobe? Manglobe ist die Ergo Proxy und Samurai Champloo gemacht haben unter anderem. Ja, also nach Gangstar. Wenn du schon die zwei Animes dazu nennst, weil ich hätte jetzt nichts mit Manglobe anfangen können. Ich weiß nicht. Was habt ihr noch so gemacht? Nach Gangstar ist das kein Wunder. Gangster, dann Samurai Champ, Samurai Flamenco. Champloo und gute Animes, ja weiter. Was haben sie so an Schlechtem gemacht? Samurai Flamenco haben die noch gemacht und ach Gott, die haben nicht viel gemacht, das ist das Problem. Ja, gut, Deadman Wonderland. Oh stimmt, Gott, Deadman Wonderland. Kami Numi so Shiroseka. Ach du Shit, das war eine Shitshow. Ich glaube gehört zu haben. Warte mal, ich gucke jetzt einfach eine Liste. Manglobe Anime. Ja, ich kann es dir gerade schicken, wenn du magst. Das wäre gut. Da hast du. Da, ja. Skype. Also die haben die scheiß Kami-Show, die war absolut grauenvoll unter aller Sau, das ist nicht gut. Ja, das. Deadman Wonderland war auch unter aller Sau. Ja, das stimmt. Das war auch, Also mit anderen Worten, sie haben zwei Tops, drei gute Shows und der Rest ist Shit. Aber das ist schon ziemlich gute Prozentanzahl, weißt du, für die meisten Anime-Studios. Aber das ist halt echt schade, weil die haben teilweise ziemlich große Risiken eingenommen für halt sowas wie Gangster. Ich meine, es ist jetzt nicht die beste Show der Welt, aber es stach schon heraus in der Summer Season, muss ich sagen. Halt einfach nur vom Eindruck her und dem Artstyle und dem Thema. Weil es weniger Shit war als der Rest. Ja, es war halt mittelmäßig. Aber halt. Es war halt kein Moe-Shit und es war nicht so halt typisch Anime, wo man so wirklich Kawaii-Guku sagen muss. Ja, es war halt echt westlicher gehalten. Ja, darunter kann man eigentlich Manglobe am besten festhalten, westlicher. Und das ist halt ein ziemlich großes Risiko mit den Filthy Otakus in Japan, weil die kaufen halt so einen Kack nicht. Und deswegen sind sie jetzt halt pleite gegangen. Ich meine, die haben sich immer so ungefähr über dem Wasser halten können, auch deswegen, weil Deadman Wonderland ziemlich erfolgreich im Westen war. Also zumindest habe ich das gehört. Es war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Ja, sehr viele Leute, die das als guten Anime bezeichnen. Ja, in Japan eher weniger, aber aus den falschen Gründen. Und das haben sie jetzt dann wohl sich in Bankruptcy, ich sag's einfach in Englisch, haben sie sich jetzt einfach pleite gemacht. In den Bankrott. Ja, in den Bankrott, sorry. Bank und Rotten, das ist gleich Bankruptcy, muss ich mir merken. Nice. Ja, ansonsten haben sie halt auch diese Rom-Coms gemacht. Die haben sie ja teilweise dann wieder versucht, sich über Wasser zu halten mit dem Shit. Aber es hat wohl nicht gereicht. Ja, dieses The World God Only Knows soll ja eigentlich recht erfolgreich sein. Viele sagen aber, das ist einer der besseren Harten. Nee, es ist unter aller Sau. Ich habe gehört, die zweite Staffel soll ziemlich gut sein, der erste soll einfach sein. Die zweite habe ich nicht geschaut, ich habe mich nur so ein bisschen durch die erste durchgequält. Wie kannst du den Anime beurteilen, wenn du gar nicht alles geschaut hast? weil ich erst ab der zweiten Staffel verstehe, wie bei Higurashi, ne? hör mal bloß mit dem Schwachsinn auf. Sogar Rory soll die dritte Staffel gelobt haben, also so schlecht kann er nicht sein. Die zweite Staffel kann gar nicht so gut sein, dass das Trainwreck von Story aus der ersten rettet. Das geht nicht. Du hast gerade Kaiba mit einem Harem verglichen. Ja gut, aber wenn das Rufi es lobt, ja. Dann muss es gut sein. Eben. Ja. Er ist auch kein Jesus der Anime-Kritiker. Aber was? Nicht? Warum habe ich ihn dann Anime absolute Objektivität, was Anime angeht. Ja, okay, deshalb sind alle Light Novel-Adaptionen 1 von 10. Kleine Anspielung auf jemanden, den wir kennen. Ja, aber das ist, glaube ich, auch alles, was ich sagen kann. Ist schade. Also das hat auf jeden Fall, würde eher der Anime-Industrie schaden, sage ich mal, vom Image her am besten, weil, ja, das, was momentan so alles rauskommt, ist nicht so der Hit, würde ich sagen. Ist jetzt, deren Shows kann man eher jetzt, sage ich mal, Freunden zeigen. Freust du dich nicht auf den Girls und Panzer-Film? Dazu kommt ein Film. Ja, ich glaube, der ist sogar schon raus. Ich habe noch nicht geschaut. Oh Gott. Girls in Panzer habe ich original tatsächlich mit einem Kollegen von mir geschaut, weil das ist der einzige Anime, den der sich angeschaut hat. Einfach aus welchem Grund auch immer. Und weil er Panzer hat und er World of Tanks spielt, war das nicht so? Ja, exakt. Und deswegen, der wollte unbedingt mit mir der hat mich gefragt, wortwörtlich, ob ich eine Show kenne, eine gute Military-Show, wo es um Panzer geht. Und mir ist einfach nichts eingefallen. Ich habe dem alles irgendwie vorgeschmissen, was ich so gekannt habe. Und dann ist das Wort Girls und Panzer gefallen. Der Kerl hat sofort gebissen. Und dementsprechend habe ich dann halt mit dem Girls und Panzer geschaut. Und der ist halt in jeder einzelnen Folge, sobald irgendein neuer Panzer kam, als die Maus dann vorgefahren ist, ich habe praktisch durch Skype habe ich hören können, wie er abgespritzt hat. Also das war schon fucking weird. Das ist wirklich eine interessante Erfahrung. Ja. Alter. Also fand er den Anime jetzt wirklich gut, einfach weil Panzer drin waren. Ja. Ja. Nein, weil es süße Mädchen ist, die mit süßen Panzern süße Dinge tun. Ja. Daran sieht man wieder, Geschmack ist alles. Und genau deshalb kommt nur noch Scheiße raus. Aber zumindest schaut der Typ auch wirklich nichts anderes. Also, doch, er hat noch Strike Witches, hat er noch geschaut, aber das war's. Strike Witches, oh Gott. Ja. Also allein die Idee ist schon... Naja, ich könnte mich jetzt wieder drüber aufregen, was alles so in Deutschland lizenziert ist und halt ich, was nicht. Das ist halt einfach der Vorläufer zu Kantai Collection, aber Strike Witches, es ist schade, weil Strike Witches hat ja eigentlich ein gutes Budget gehabt, mit dem sie arbeiten konnten. Ich finde es schade, dass sie daraus nicht wenigstens eine sehr, sehr ansehbare Show gemacht haben oder mehr als diesen paar Staffeln, die sie hatten. Ich meine, prinzipiell war die erste Staffel alles, was man hätte schauen sollen und die zweite Staffel und der Film war ja praktisch exakt dasselbe nochmal. Wirklich exakt dasselbe nochmal. In der ersten Hälfte werden alle wieder zum Militär geschickt, dann bekommt jeder einzelne Charakter eine 2-Folgen-Arc und dann kommt das Finale gegen den riesigen bösen Roboter und das war's. Und das ist jede einzelne Staffel exakt das gleiche. Nice. Das war. Ich meine, guck dir doch einfach allein mal das Cover an. Das sagt doch schon alles, oder? Ja, süße Mädchen mit süßen Kanonen, die süße Dinge erschießen. Es ist so traurig. Vielleicht steht er ja in Wirklichkeit auf die süßen Mädchen und nicht auf die Panzer. Das heißt, du könntest ihm Kaon zeigen. Ja. Dann kannst du ihm fast alles sagen. Irgendwo muss schon ein bisschen Militärsymbolik mit drin sein, also. Alter, bei Kaon, das ist Krieg. Da geht's um die Erdbeere auf der Torte. Ja, bitte, bitte, Leute. Das hab ich gezeigt. Boy. Mugi can do it. Naja, man kann sich ja nur wundern, was so alles kommt. Übrigens auch eine zweite Staffel von Prison School. Natürlich. Oh, acht Folgen Sweat-Fetisch, was geht? Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Warum? Die beste Frage ist, wieso nicht früher? genauso wie mit Monster Musume. Ich sag euch, es ist nur eine Frage der Zeit und dann bekommen wir endlich unsere Monster Musume-Adaption. Das verdient es ja auch, ne? Das ist ja ziemlich gut. Ich meine, wenn ihr im Moment Monster Girl auf Google einpatscht als der erste Ergebnis, ist Monster Girl Quest. Und es ist nur eine Frage der Zeit, ich schwöre es euch, bis wir davon einen Edgy und oder Hentai-Anime bekommen. Ora, ora. Oha. Ich meine, es gibt sogar. Hier, Gott, wie heißt der Channel? Monster Girl Quest, okay. Ken Ashcap hat ja auch schon ein Musikvideo dazu gemacht von der ist sowieso sehr speziell, was seine Texte angeht. Das stimmt, aber ich fand es allein schon lustig, dass er überhaupt ein Lied gemacht hat über dieses dämliche Monster Girl Eroge, was unter anderem auch ein Eroge ist, was ich gespielt habe und was gar nicht mal so schlecht ist vom Gameplay her. Das klingt jetzt sehr, sehr dubios, wenn ich das so ausdrücke, aber nehmt das einfach mal so hin, dass das Gameplay gar nicht mal so scheiße ist. Markus schickt mir den Link. Ja, aus der Reihe traurige Lizenzierungen. Tokyo Ghoul hat eine Lizenzierung, Kiseijo nicht. Warum? Erklärt mir das. Weil Kiseijo genauso scheiße ist wie Tokyo Ghoul. Was? Ja. Wow. Das ist, nein. Ja, aber total. Kiseijo ist in keiner Hinsicht so also, schrecklich wie Tokyo Ghoul. Ja gut, Kiseijo geschenkt. Kiseijo ist ein Tick besser als Tokyo Ghoul, aber nicht viel. Es hat keine 3 Folgen Torture-Porn-Szenen und das ist schon mal ein Pluspunkt. Ah. Allein die Tatsache, dass Kiseijo Sinn macht und Tokyo Ghoul nicht, Alter. Es macht um einiges mehr Sinn als Tokyo Ghoul. Oh doch. Kiseijo, das Fine Fact von wegen, wisst ihr eigentlich... Ihr fucking weeps. Ich frage mich die ganze Zeit, was meint ihr mit Kiseijo? Was ist Kiseijo? Ich google und dann fucking Parasite. Sagt einfach Parasite. Nein, es heißt Kiseijo, Junge. Es heißt Parasite. Es heißt Kiseijo. Theoretisch heißt es Parasite the Maxim. Nee, wisst ihr von wem Migi gesprochen wurde? Was ich persönlich super lustig fand, wenn ihr euch mal das Bild von Migi gegen den anderen Charakteren haltet, die von der gesprochen werden. Von Hirano Aya, von Harui. Oh, nice. Mm, ja, ist dieselbe Synchronsprecherin gewesen. Da musste ich ja schon ein bisschen grinsen, ehrlich gesagt. Aber hey, das ist nur mal Zeitkrieg. Nee, Parasite ist kacke. Ja, damit hat Asen bewiesen, dass er absolut keine Ahnung Anime, hat. Anime, die letztes Jahr rauskam. Ja. Schwachsinn. Wenn ich mich nicht irre, sogar der Einzige. Wenn ich mich nicht richtig... Aber obwohl, ich glaube, ich glaube, Rory hat das auch gesagt. Also, damit hat er meine Meinung bestätigt. Ich glaube, damit ist offiziell der einzige Anime letzten Jahres, den ich mit 7 von 10 bewertete. Wieso habe ich eigentlich Kiseijo... Habe ich Kiseijo heute in meine Anime-List eingetragen? Ich glaube, ich schaue einfach nicht genug Shit, um halt weniger shitty Anime appreciaten zu können. Das kannst du echt nicht auf eine Stufe mit Tokyo Ghoul setzen. Also, doch, das kannst du. Nee. Also, Kiseicho ist wirklich. Vor allem, also allein. Nimm doch allein die Szene, wo der Protagonist verprügelt wird. Die macht in Kiseicho 10.000 Mal mehr Sinn und hat eine geilere Botschaft. Und es sieht auch noch besser aus. Da kann er jetzt ernsthaft sagen, dass Tokyo Ghoul. Na, als die Verprügelszene in Tokyo Ghoul. Welche von den 17? Die Szene, wo die im Hinterhof sind und. Der Protagonist von Kiseicho verprügelt wird. Nein, die denke ich, aber von welcher Szene vergleichst du gerade mit Tokyo Ghoul? Die eine Szene, wo er sagt, alle Ghouls sind nicht böse, ich beweise das, indem du mich so lange verprügeln darfst, wie du willst. Ja, ja gut, geschenkt. Ich meine, Tokyo Ghoul macht halt von vornherein keinen Sinn. Kiseicho hat ja, hier und eben. Dort. Kiseicho hat seinen Kram verspielt mit den grauenhaften Charakteren, meiner Meinung nach. Der scheiß Story-Entwicklung. Die Charaktere waren um einiges grauenvoll. Besser als bei Tokyo Ghoul. Ja, natürlich waren sie auch besser als Tokyo Ghoul. Kiseicho ist generell besser als Tokyo Ghoul, aber nur deswegen. Ja, warum sagst du dann, Tokyo Ghoul und Kiseicho wäre auf einer Stufe? Weil Kiseicho nicht besser ist als Tokyo Ghoul. Das ist um einiges besser. Es macht zumindest Sinn. Sag noch dreimal, vielleicht klappt's dann. Wenn du Shit-Taste hast, es macht Tokyo Ghoul maximal eine 4 von 10. Ja. Das, nee, Tokyo Ghoul ist maximal eine 1 von 10, aber... Also Parasite ist, sag ich mal, wenn man die Season gesehen hat und durch sich quälen musste und dann hat man halt Parasite dann gesehen in der Woche, dann war das schon ein kleiner Qualitätssprung meistens in Unterhaltung und auch Writing. Ein gigantischer. Tokyo Ghoul hat dieselbe Bewertung bei mir wie Tokyo Ghoul. What? Okay. Du bist so ein Spast, Alter. Ja, wir beleidigen jetzt auch einfach nur für die. Also wirklich, ey, Tokyo Ghoul auf einer Stufe mit Kiseicho. Einiges nachvollziehbarer und realistischer. Also du sagst, die Charaktere sind besser als in Tokyo Ghoul. Du sagst, die Story macht ein bisschen mehr Sinn als in Tokyo Ghoul. Jetzt sag mir, was? Meine MAL-Bewertung ist meine rein subjektive Meinung. Das ist nicht von wegen das, was ich auf YouTube oder so darstellen würde. Ja, okay, aber dann sag mir, was stellt Kiseicho auf eine Stufe mit Tokyo Ghoul? Von meiner subjektiven Next. Bewertung her. Was denn jetzt? Was willst du hören? Ich halte die Kiseicho... Thematik wahrscheinlich. Meinst du einfach jetzt zum Beispiel die Story an sich? Weil an sich... Ich mochte ja einerseits die Story an sich, weil ich auch einfach die Entwicklung von Migi relativ Schwachsinn fand. Von Anfang an. Und ich fand die Charaktere auch einfach nicht... Vor allem der Protagonisten halt so unlikable über den Großteil der Show. Du hast halt wirklich gemerkt, wie er wirklich selbst mehr und mehr zum Parasite wurde, sozusagen. Ja, das war. Ja, und andersrum, aber naja. Ja, eben. War halt das macht ja auch Sinn, wenn zwei Organismen verschmelzen, ja, oder aber nicht? Deswegen hab ich auch gesagt, genau. Über den Großteil der Show. Ich mochte den hab ich von vornherein nicht. Ich fand den Aufbau und Pacing der Show. Wirklich schlechte Charaktere in der Story waren das Vibe, das die ganze Zeit meinte: Ayushini-Chikun. Ja. Und dieses Stalker-Sinn. Wobei man halt auch sagen kann, dass ich generell nicht der größte Fan von Madhouse-Animes bin. Madhouse ist für mich so eine Art Hit and Miss. Entweder ich finde die Animes richtig gut, richtig genial und herausstechend, oder ich finde es einfach total shit. Madhouse hat halt eine unglaubliche Anzahl von Anime. Ja, und Madhouse, beziehungsweise Kiseicho fällt halt für mich in die letzte Kategorie. Es ist besser als Tokyo Ghoul, das kann ich auch so unterschreiben, aber es ist kein guter Anime. Nicht für mich zumindest. Also... Ich würde mal sagen, es ist mal mindestens Mittelmaß, wenn man mal bedenkt, was das unter dem Ordnung. Mittelmaß liegt. Wenn man's mit Animes aus seinem Genre vergleicht, kann ich das so hinnehmen, ja. Aber da muss man es halt auch nur mit Shows wie Tokyo Ghoul und Konsorten vergleichen. Ja, das ist, was hast du da sonst noch zu vergleichen? Also mit Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul ist nicht Mittelmaß, Tokyo Ghoul ist unterirdisch. Ja, deswegen. Ja, aber es ist der Genre und deswegen kannst du halt Kiseicho als Mittelmaß ankennen. Es ist, sag ich mal, vom Writing her jetzt nicht großartig deeper als der durchschnittliche Marvel-Comic, aber selbst das ist schon sehr gerne gesehen, wenn man mal bedenkt, was heutzutage alles rauskommt. Man muss immer so, das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen jemandem, der Seasonal Anime sieht und dadurch wirklich so, ich sag mal, eine gerundete Meinung hat. Weil wir reden jetzt wirklich hier über Seasonal Anime. Ich meine, es ist kein Seasonal Anime mehr, aber es ist ja noch relativ neu. Also, ich meine, er hat ein bisschen Lob verdient in der Hinsicht, wenn man das Ganze in dem Kontext der Seasonal Anime und der heutzutageigen Anime sich ansieht. Ich meine, es gibt ja Leute, die weigern sich irgendwie alles nichts, also die wollen nichts schauen, was irgendwie älter als 10 Jahre ist oder so. Ja, und dann, ja, weil es hässlich aussieht. Ja, weil es Vollidioten sind. Ja, ich bezweifle das vor allem dazu. Das. Ja, aber ich zweifle mal, dass die hier zuhören, aber wenn so einer zuhört und der fragt sich so, was kann ich so schauen, was nach 2006 und 2007 rauskam, was eigentlich genau der falsche Ort ist, anzufangen, weil nach 2006 und 2007 ging es bergab, dann ja, wäre Parasite... Ich denke, sie kamen noch später raus. Ja, er sagte doch, es geht bergab nach 2006 und 2007. Ja, außer halt einzelne Ausnahmen. Außer das von Yuasa. Ja, außer Yuasa-Anime. und die ein oder andere nette Moe-Show mit guter Atmosphäre und Mushishi halt auch. Das sind halt alles so kleine Ausnahmen. Ich meine, die nächste Generation von Action-Anime, die sehen wir jetzt auch schon auf Kickstarter und so weiter. Wie wir jetzt vor, wie lange ist es jetzt? 2 Jahren oder so mit AWBY? Oh. Ja. Oder auch Underdog gebohrt wird. AWBY war halt auch shit. Aber ich meine, das kommt von den Leuten, die halt Sexy Girls Fighting als Serie gemacht haben. Ich meine, was erwartet man wirklich? Ja. Okay. War das nicht eh ein Cartoon? Ja, wenn du es strikt nimmst, ja. Und denn, ich habe noch nie davon gehört. Das war RWB der Anime Y-Zidon von den... Ruby. Achso, Ruby. Ah, ich habe den. Ja, da habe ich die erste Staffel gesehen. Sorry. Ja, das war ja von Rooster Teeth, deren ja. Feuchter Traum. Also, ich würde nicht etwas eine Animation backen, die komplett CG ist und dann auch noch dieses richtig schlechte CG. Ja. ich meine, es ist, ich sag mal, was Kosten angeht, ziemlich gut aufgeteilt, was für eine Internetshow halt. Ich meine, es ist eine der ersten Internetshows, die tatsächlich eine gute Story. Durchschnittliche Story halt erzählen wollen, weißt du, das ist halt so. Aber man merkt wirklich, da haben echt einen Haufen Weebos dahinter dran gesessen und. Ja. Naja. Ich sag mal, als. Netter Zeitvertreib ist es ganz okay, aber das würde ich niemandem empfehlen. Niemandem. Nach der ersten Staffel habe ich schon genug gehabt. Ich meine, die Action-Szenen waren echt das Beste daran, aber da kann ich auch einfach auf YouTube gehen und, keine Ahnung, Ruby Action-Scenes eingeben und da habe ich dann meine Unterhaltung gehabt. Einfach nur den ersten Trailer von AWBY, wo ja, es wirklich um Ruby ging. Die Trailer, also, die waren extrem geil, muss ich sagen. Aber die haben auch hart gehypt. Vor allem, weil es einfach relativ unique war. Von mir der erste Trailer, der ja rausgekommen ist, war ja auch von Ruby mit der Scythe-Gun. Ja. Das sah wirklich gut aus, einfach. Ja. Und da ist, glaube ich, auch dieses Programm, was die da benutzen, glaube ich, auch am besten daran. Und nicht wirklich Kekse essen, weil ich glaube, das war eine der ersten Episoden, wo die da irgendwie so Kekse isst auf eine Comic-Art. Halt, da steckt die einfach in ihren Mund und verschwinden. Und das sah extrem merkwürdig aus. Aber naja, ist auf jeden Fall nicht die Zeit wert. Hey, zumindest ist es kein Rotoscope. Ja. Das kann ein Pluspunkt sein. Nee, das ist jetzt aber nur ein Anspielung darauf, dass Akunohana, wenn du die da ein paar Szenen anschaust, wo die Charaktere einfach absolut keine Mimik und keine Gesichter haben, bis die in einer gewissen Distanz zur Kamera stehen, weil dann erst das Rotoscoping angeht. Das ist ein bisschen schwierig. Budget saven. Wenn wir schon bei CG sind, da komme ich jetzt, das ist der perfekte Überlauf. Ich habe letztens Nobunaga Senseiato. Was niemand kennt. Ja, okay, Alternate History Moe Anime, gut. Nein. Oder ist das die Show, die ich meine? Ich schicke mal den Hummingbird-Link in Skype. Da seht ihr vielleicht, am Cover seht ihr, das ist auch CG. Also, okay, das ist da, glaube ich, gezeichnet, aber... ich habe die Show verwechselt, okay. Okay, Nobunaga Senseiro. Ah, du meintest wahrscheinlich Nobunagan, ha? Nee, ich meine die unzähligen Nobunaga Alternate History Shows. Ja, okay. Beispielsweise also, hier, ach oh Gott, wie hieß es? Fällt sich ein. Shit. Es war bestimmt ein Burger in der Hand. Ja, es war eine Shit-Show. Hat den mir ja. Also, lustigerweise, Nobunaga ist ja irgendwie so eine ziemlich bedeutende Figur in der Geschichte, aber teilweise haben es irgendwie immer nur so extrem weirde, shitty, irgendwie, ich weiß auch nicht, kann man schon fast... aus welchem Grund auch immer jede Person, die Nobunaga in einem Mist darstellt, ist aus welchem Grund auch immer weiblich. Ja, oder sowas. Ja. Also, ich sag mal, alles, was mit Nobunaga bisher mit Animes zu tun hatte, war Shit. Kompletter Shit. Und Nobunaga Senseiro, wenn das ausgesprochen wird, ist eigentlich der erste wirklich gute, aber nicht wirklich gut, weil er ist. Also, ich habe mir jetzt hier 5 von 10 gegeben, aber ich habe ehrlich gesagt auf einem subjektiven Level mehr genossen als wahrscheinlich die meisten. Ich meine, es ist ein Time Travel Historical Anime, aber zumindest ist Nobunaga hier tatsächlich mal männlich, also Teil stimmt schon auch. Und es hält sich größtenteils an die Geschichte irgendwie, bisschen, glaube ich. Ich habe die Wikipedia-Seite nicht durchgelesen. Es kommt zumindest rüber. Der Twist an der ganzen Serie ist dass der Hauptcharakter ist aus der Zukunft. Und das ist ein Hauptcharakter aus der Zukunft, der ungefähr genauso viel über japanische Geschichte weiß wie wir. Und obwohl, ich weiß nicht, Lassik weiß vielleicht mehr. Ich weiß nicht. Oh, noch nicht. Ich schicke euch gerade mal das Cover von dem anderen Nobunaga-Anime, den ich mir letztens geschaut habe, und dann überlegt ihr euch vielleicht mal, was daran falsch ist. Es ist in der Theorie dieselbe Prämisse. Time Travel Nobunaga. Schauen wir mal, wo der Unterschied ist. Oh, what the fuck, so okay. Ja. Okay. Die Person ganz rechts, die großbusige, rote, das ist Nobunaga übrigens. Ja, also 10 out of 10. Den Anime würde ich schauen. Das Coole ist, das Einzige, was ich über die Show sagen kann, was gut ist, ist, dass das Opening wirklich, wirklich gut gemacht ist. Aber der Rest ist Shit. Wow. Das Opening kann man sich aber anhören, das habe ich mir auch runtergeladen. Ich meine, habe ich mir gekauft. Natürlich, auf iTunes. Digital kaufen. Ja, das Interessante halt ist halt, dass der Hauptcharakter halt nicht sehr viel Ahnung von seiner eigenen Geschichte hat und der reist halt, also der warum er in die Vergangenheit reist, ist nicht wirklich gut erklärt. Also der fällt einfach von einem Zaun runter und beim Aufkommen reist er plötzlich in die Vergangenheit und landet dann auf den richtigen Nobunaga drauf, welcher gerade am Abhauen ist, weil er irgendwie körperlich krank ist und deswegen irgendwie keinen Bock mehr hat und deswegen auch irgendwie seine Pflichten denied, sag ich jetzt mal. Und dann kommt halt dieser Typ her, der absolut keine Ahnung wirklich, also ich sag mal so, die Situation ist so, der fällt auf ihn, er sieht genauso aus wie er. Also der Typ sieht genauso aus wie Nobunaga. Keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie ein Fanta-Verwandter. Und dann tauschen die sozusagen die Rollen. Nicht wirklich die Rollen, weil Nobunaga verschwindet einfach für den Großteil der Serie. Und dieser Typ, der absolut keine Ahnung hat von Japan, obwohl er selbst Japaner ist, ist dann der neue Nobunaga. An sich ist das Interessante daran, dass er halt, auch wenn er am Anfang komplett abkackt und die haben schon überlegt, ihn irgendwie umzubringen, weil er einfach nur mehr Probleme verursacht. Die denken irgendwie, der wäre Baller geworden. Also mental krank. So gegen das erste Drittel, das sind nur 10 Folgen, also so nach 3 Folgen ungefähr, findet er sich so ein bisschen in diese Welt hinein und fängt auch so an, tatsächlich kluge Entscheidungen zu treffen. Und diese Charakterentwicklung halt in dieser Serie mit nur 10 Folgen fand ich halt irgendwie ein bisschen gut. Aber ansonsten, an sich ist es halt einfach nur gut, weil es sich dann nach diesen 3 Folgen wirklich komplett um geschichtliche Ereignisse dreht. Und wenn man wirklich die japanische Geschichte mit Nobunaga und so kennt, wird man wahrscheinlich eine Menge Namen, die man hört, wiedererkennen. Aber an sich ist es einfach, mittelmäßiges Kriegsdrama, sag ich mal. Mit ein bisschen Comedy durch seine halt zeitreisende Herkunft. Ich habe noch eine Sache gefunden, die ich eigentlich sogar theoretisch gut über Sengoku sagen kann. Weil, mal abgesehen von den Filler-Folgen, folgen sie eigentlich der Originalgeschichte relativ nah. So nah, wie man es halt machen kann mit einer Edgy-Show, aber hey. So viel dazu. Aber ich weiß nicht, das Nobunaga, was du mir geschickt hast, oder was du generell geschickt hast gerade, das habe ich mir auch schon mal auf die Watchlist genommen, aber gerade wegen dieser Prämisse von wegen Time Travel Historical, ich weiß nicht, dieses Alternate History Zeug, das hat eigentlich keine Show noch so richtig gut hinbekommen, außer man macht es halt wirklich sehr, sehr, man macht es halt wirklich ein bisschen wackelig, wie es beispielsweise hier Dingens gemacht hat, von wegen Sword of the Stranger, die dann halt nur eine Mythologie nehmen und die dann ganz, ganz lose darauf basieren lassen. Dann kann das funktionieren, aber gerade Time-Travel-Shit, ich weiß nicht. Ja, das Lustige ist, für den Großteil wird es ja ignoriert. Er ist also in die Vergangenheit gereist mit seinem Schulrucksack, in dem gerade sein japanisches Geschichtsbuch drin ist, aber das ist halt so dieses komplette Basics. Das heißt, teilweise das Einzige, wo der Anime dann später noch drauf anspielt, dass er aus der Zukunft ist, ist dann, wenn er irgendwie sich denkt, okay, was kommt jetzt, was muss ich jetzt machen? Dann steckt er sein Buch auf und guckt, was der Nobunaga damals halt gemacht hat. Allerdings verliert er das so ungefähr ab der Hälfte oder nach der Hälfte. Aber er hat sich dann bis zu diesem Punkt schon so gut entwickelt, dass er dann schon die Entscheidung selbst treffen kann und tatsächlich dann in der Rolle von Nobunaga sich perfekt eingegliedert hat. Und dann spielt eigentlich schon fast gar keine Rolle mehr, dass er irgendwie aus der Zukunft kommt. Und ich würde, das Lustige ist dann, genau dann, wenn es irgendwie gut wird, dann endet es, weil das jede Chance macht. Es hat nur 10 Folgen und man kann schlecht die gesamte Geschichte von Nobunaga erzählen in nur 10 Folgen und deswegen endet es einfach offen. Ja, und ich glaube, das andere größte Problem und auch der Grund, warum vielleicht viele nicht geschaut haben, ist einfach, die Visuals sind einfach komplett in CG und jetzt nicht das teuerste CG, das man finden kann. Ich meine, es ist auszuhalten, wenn man sich dran gewöhnt. Ist jetzt nichts, wo ich mir Augen ausstechen würde. Ja. Das wäre ungefähr alles, glaube ich, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Eine Serie mit guten CG fällt mir jetzt nicht ein, also. Ja, zumindest nicht bei Anime. Außer man zählt halt diesen Final Fantasy Film als Anime. Also eigentlich ist dann aus Japan ist. Ja, gut, der war aber auch einfach nur stumpf unterhalten und auch da hattest du so Probleme mit hier dem Uncanny Valley. Einfach nur Fans ist für die Typen, die sowieso schon Final Fantasy 7 Fans waren. Mhm. Ich meine, das Ding hatte keine eigene Story, worauf sie stehen können. Hättest du hier Final Fantasy 7 den Advent Children Film gesehen, ohne dass du Final Fantasy 7 gespielt hast, du hast nichts als einfach blinde Kämpfe und das war's. Allein die Szene, wo Zack dann am Ende noch auftaucht und was weiß ich noch alles. Ich meine, ich mag sowieso Final Fantasy 7 nicht, aber... Ja, du hast auch noch ein paar Waifus bestimmt so. Final Fantasy 7 Waifus? Ne. Nicht? War nee. Das nicht der mit der wie hieß nur Waifus in Visual Novels. war der siebte nicht mit... Optimalerweise. Bitte? War der siebte nicht mit dieser Tifa oder wie die hieß? Ja, Tifa und Aerith und hast du nicht gesehen, die dann dieses kubische Love Triangle da schon wieder gebildet haben, niemals irgendwie so richtig vorgekommen ist. Ach, aber Tifa ist schon hot, also komm. Na, hallo, Tits. Wenn du drauf stehst, ja, ich meine. Tits. Egal, ich glaube, das driftet langsam in merkwürdige Theorien. Ja. Wobei ja. Aerith besser ist. Also, wenn ich... Ja, da kommt der Beschützerinstinkt in dir vor, wa? Hallo Emma Gray, also. Das ist nicht, was aussagt. Ich meine, damit kommen wir auch irgendwo auf den Ducky Makura-Thread von vorhin zurück, wo ich habe ja noch das eine Zitat gepostet von wegen: Will my parents disown me? If it's a shit girl, then yes. Bei mir ist es noch okay, ich bin erst 17,5, ja, das passt noch. Ja, er ist noch legal mit jährigen Waifus. Nun denn, habt ihr noch irgendwelche interessanten Shows, die ihr gesehen habt? Vielleicht? Nein. Anime ist leider nicht mehr. Ich habe noch Veronica Mars geguckt. Ja, weil wenn ich jetzt hier weiter scrolle, dann sind es halt Sachen, die ich in der letzten Season gesehen hatte und da sollte meine Meinung schon da gewesen sein im letzten Podcast. Alles shit. Außer Nonon Biori. Ja, Nonon Biori toppt halt aber auch einfach alles. Bitte. Ja, Nonon Biori ist der tiefgründigste Anime in den letzten 5 Jahren. Nyan Passö. Ja, aber ich muss schon sagen, Rokano Yusha ist ein Meisterwerk. Oh nein, jetzt fang nicht wieder damit. Dann ist er grauenhaft. Ja. Yeah. Ich weine mich immer noch in den Schlaf. Time well spent. So. Der zweite Teil wäre dann auch so ungefähr eine Stunde, oder? Ich glaub, keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Das ist ja auch scheißegal, wir haben genug geredet. Würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Damit beenden wir die Qual hier. Es hört eh keiner mehr zu. Ja, du machst aber auch sehr zwei Parts. Ja, auch dann hört keiner zu. Ich meine, ich glaube, der letzte stand jetzt 86 Aufrufe, also. Das sind doch 86 echte Menschen, also ich glaube. Naja. Das sind 86 F5 Solide. Und zwei davon haben es vielleicht bis zum Ende gehört, hallo? Glaube ich ja nicht. Ja, das kann er ja selbst nachsehen. Es sind schon 91, jetzt sehe ich gerade. Das siehst du mal. Oh. Ja, wenn wir morgen nicht schon Kurono eingeholt haben, dann weiß ich auch nicht. Man fängt sollten, immer kleiner. Wir sollten darüber nachdenken, mal wir mindestens denselben Qualitätsstandard haben. Nein. Ah ja, ja. Ich habe die Pointe, auf die habe ich leider nicht gewartet. Ja, du Noob. Nee, also in die Sphären will ich auch gar nicht kommen. Ich glaube, mit mehr als 1000 Abonnenten wäre mir das zu stressig. Das ist praktisch kein Unterschied, ganz ehrlich. Und das sagt jemand mit 5.500. Weil deine Videos eh keiner guckt. Ja, deswegen habe ich auch... Also, fast 50% View-Counter. Dang it. Yes. Ich bin gleich wieder da. Die Abmoderation machen wir dann, wenn ich wieder da bin. Gleich wieder da. Also, okay. Egal, ist weg. Wir können die Abmoderation machen. Noch machen. Alles klar. Bottom means Wodka in Russian. Du kannst aufhören. Genau. Ja, damit beenden wir den Podcast ohne Igeljäger. Dann ist es auch ein schöneres Ende, muss ich sagen. Eine scheiß Meinung. Eben. Und Shit-Taste hat er sowieso. Und einen scheiß Kanal. Und schlechte Reviews. Ja, genau. Kann ich mal Hearthstone spielen, also. Richtiges Opfer. So viel dazu. Vielen Dank an meine Gäste, außer Igeljäger. ihr könnt auch noch ein paar letzte Worte loswerden, ja, wenn ihr wollt. Wodka meets Water in Russian. Ja, ich finde den Igeljäger auch doof. Rin ist Best Grill und damit haben wir's. Regenstandes Kill. Sengit schon best first grader in Anime. 420.moe.de.